mit voranalyse tendenziöses Sendungsbewusstsein gepaart mit Halbwissen Deluxe Podcast über Medien, Internet, Gesellschaft, Kultur und Tech. Ich glaube, an dieser Stelle begrüßen wir mal irgendwie die Leute, die dem vielleicht jetzt auch noch zuhören. Das ist die zweite Ausgabe von Mikroanalyse, das wunderbare Experiment, das ich hier gestartet habe. Wir sind hier in Basel an einem ziemlich heißen Tag an der, was ist das, Feldbergstrasse? In Kleinbasel, im ist das relevant eigentlich, das unteres Kleinbasel, ist das nochmal anders? Ja, zu einem gewissen Grad schon, kann man sagen. Da wohnen halt eher Studenten und die Armen und Ausländer. Ja, und im oberen Kleinbasel sind eher die, die Geld haben und noch Chemie. Und, okay. Also ja. Und das obere Kleinbasel hat ein Schild, habe ich erst gerade gesehen. Die haben, wenn man dort reinfährt, hat ein Schild, oberes Kleinbasel. Wo? Das habe ich nicht gewusst. Das kommt irgendwann hinter der Wettsteinbrücke, wenn der richtig... Okay. Ja, halt da reinhaben, drauf fährst. Okay. Ja gut, da hätten wir das auch mal geklärt. Es ist extrem heiß. Basel ist ja bekannt dafür, irgendwie, ich glaube, so mit Genf, irgendwie die heiße Stadt in der Schweiz. Ist sogar noch heißer. Das heißes Pflaster Basel. Ich tue da jetzt gerne auch wieder mal sagen, dass Basel inzwischen meine Lieblingsschweizer Stadt ist. So ist es recht. In der Deutschschweiz jedenfalls. Selbstverständlich. Genau. So, also, wir haben mit dem Christian und mit dem Philipp. Meine Traumkonstellation für so einen Podcast. Und mit was wollen wir anfangen? Hat irgendjemand gerade irgendwie... Hey, du machst die Sendung mit mir. Ehrlich, muss ich jetzt hier nehmen? Also, ja, okay, wir können gerne. Also, wir haben ganz viele Sachen, die wir können anfangen. Wir können ja auch über das Wetter schwätzen. Ja, das ist natürlich auch immer sehr eine gute Methode, um irgendwie ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Ja, was haben wir denn da alles zusammengetragen? Ich habe doch da so schön, das wunderbar so... Nein, wir sind auch in den Computer führen, da können wir immer noch Sachen kriegen. Ja, das stimmt, ja. wir könnten zum Beispiel irgendwie mit den Olympischen Spielen anfangen, wo heute die Eröffnung ist. Ist nicht sogar die Eröffnungsfeier gerade jetzt schon? Nein, die Eröffnungsfeier ist am 10. Erst? Ja. Okay. Die geht doch 3-4 Stunden. Ja, die geht, also 10, unsere Zeit, also das heisst irgendwie... Aha, am 8. 9. in England. Das sind 2 Stunden mit der Sommerzeit. Aha, haben die Engländer keine Sommerzeit? Nein, die haben keine. Was, die Engländer haben keine Sommerzeit? Und dann noch eine Stunde zurück verschoben? Ich weiß nicht, ich muss nachschauen. Ich habe gemeint, sie haben keine. Engländer haben, das können wir jetzt, ja, das können wir jetzt, das kann man jetzt im also nach der, als Kommentar kann man nachher nachfügen, die Engländer Sommerzeit haben. Aber hier war es, das fährt heute am 10. Ich habe das gerade noch im Rennenfahrer gelesen. Die ganze Show hat irgendwie 27 Millionen gekostet. Nur ja. Und aber wisst ihr, wer das gemacht hat? Das ist ja auch absurd. Also, der Danny Boyle. Ah, hast du nicht gewesen? Ah, wirklich? Und weißt du, den Soundtrack zum Velodrom gemacht hat? Velodrom? Velodrom, Velofahrer-Soundtrack. Chemical Brothers. Okay. Also okay. Was das heisst, dort, wo nachher die Velofahrer im Kreis rumfahren? Läuft Chemical Brothers. Das ist unglaublich. Ich glaube, heute habe ich mehr... auf der Chemicals Homepage Post gesehen. Ich habe gewusst, dass sie etwas machen. Ich glaube, sie machen vielleicht noch mehr. Vielleicht machen sie jetzt so von der Eröffnungsfeier. Vielleicht machen sie auch Soundtrack, weiß ich nicht. Aber okay. Kann jetzt noch gut sein. Okay. Aber ich muss zugeben, das Einzige, was ich bis jetzt von den Olympischen Spielen mitgekriegt habe, ist, dass sie ein riesiges Schlachtschiff in die Themse gefahren haben. Ah, ehrlich? Das ist irgendwie am meisten rumgegangen. Es ist ein riesen Ding. Ja, anscheinend hat es irgendwie kostet alleine nicht die Sicherheitskosten. Es ist irgendwie bei einer Milliarde oder so. Ja. Das ist abartig. Also, die ganze Ende, glaube ich, das heißt, Flak auf den Hochhäusern. Flugabwehrkanone. Was? Ja, das ist ja unglaublich, ey. Okay. Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da irgendwo hört der Spass einfach auf. Also vor allem, wer interessiert sich überhaupt für all diesen Scheiß? So ist es nur Leute. Das ist ja nur, also ich habe manchmal das Gefühl, das ist irgendwie nur die Rechtfertigung für so komische Randsportarten überhaupt zu existieren. Es ist die Rechtfertigung für McDonalds und Dow Chemicals und was ist der dritte Hauptsponsor? Coca-Cola? McDonalds, Coca-Cola und Dow Chemicals, sind die von Bhopal. Was ist der Dow Chemicals? Das ist eine chemische Firma. Das, okay. Einfach Chemie. Ja. Okay. Das sind drei Hauptsponsoren. Ja. Okay, die Olympiade hat funktioniert, jetzt kenne ich Dow Chemicals. Kleine Korrektur habe ich auch gelernt in der Recherche. Man muss Olympische Spiele sagen. Okay. Obwohl, mich kommt übrigens gerade sehen, ich habe mal irgendwie irgendwie einen Vortrag gemacht über die Olympischen Spiele. Mit der Olympiade sind immer die 4 Jahre dazwischen. Genau, das ist sozusagen die Zeitperiode zwischen den Olympischen Spielen. Aber es ist, vor allem, ich meine, jetzt haben wir die Uhr EM gehabt. Und die müssen wir nicht darüber diskutieren, ob das okay ist oder nicht. Ich glaube, vor allem mit dem Haushalt nicht. Was EM? EM, Fußball. Ist geil. Eben, ja. Ja, also das Spiel an sich, ja. Und warte jetzt mal, da hat irgendwie, da habe ich ja schon gewundert, dass er nachher irgendwie noch Tour de France während dem angefangen hat. Er hat gefragt, er schaut das überhaupt noch. Und dann geht es irgendwie. Ja, Josh. Aber das Beste habe ich gefunden, wo ich mal irgendwie beim Zappen habe ich gesehen, Leichtathletik EM. Die möchten im Jahr von der Olympischen Spielen noch Leichtathletik kriegen. Und die sind jedes Jahr in der Europameisterschaft. Ja, eben, ja, das ist wie mit Eishockey auch. Die möchten einfach jedes Jahr eine WM. Und sie schaffen es einfach nicht, Dings zu verlängern, welche Sponsoren, glaube ich. Aber meinst du, ist das für die Sponsoren dann uninteressant? Dass sie alle zwei Jahre eine WM machen oder alle drei Jahre in Eishockey. Okay. Also Sponsoren, wenn jedes Jahr... Irgendetwas war es. Ja, fuck, ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, ich weiß es nicht mehr. Aber zur Olympiade ist übrigens im Zeitmagazin ein sehr guter Artikel. Ja, okay. Mit einer schönen Fotostrecke auch von einem englischen Fotograf aus, ja. Also was ich Land gesehen ist. Auf wo ich dann Viertel kommt aus Hackney. Ja. Und hat recht schöne Fotos, das kannst du noch anschauen. Sie haben ja anscheinend dieses riesiges Gebiet irgendwie zu London irgendwie entrümpelt und... Ja, das ist ja dort, wo die Unruhe gerade war, jetzt vor einem Jahr und so. Also, okay. So ein grosses Netz, ja. So ein Viertel. Ja, London, ja, also, ich meine, ja, es ist... Ich meine, wenn man sich anschaut, was für Sportarten dort irgendwie... Also, das Kilometer gehen ist doch absolut ist auch ein ästhetischer Augenschmaus. Also, ja. Wer kann am schnellsten gehen? Nicht, wer kann am schnellsten rennen. Mhm. Wer kann am schnellsten immer beide Füße auf dem Boden haben. Aber das ist noch anstrengend. Das ist sehr anstrengend. Das ist die Regel, dass immer ein Fuß am Boden sein muss. Das macht es eben noch schwierig. Es gibt doch so eine ganz schöne Folge von Malcolm in the Middle. Können ja, ja. Wo doch der Vater irgendwie anfängt, eben gehen. Ja. Und der ist mega gut. Der ist schon mega ja, genau. Gut. Und dann findet er auch draussen irgendwie, dass da einer, der so der Beste ist, dass der immer bescheisst. Dass er immer alle drei Schritte irgendwie hüpft. Und darum ist er so gut. Und dann säckelt er so mit so ganz Körper-Latex-Anzug mit so Helmen, die so irgendwie. Ey, unglaublich. Ja, ich habe ein grossartiger Schauspieler. Ja, das stimmt. Yeah. Ja. Aber ich habe es immer noch nicht geschafft, Breaking Bad wirklich zu schauen. Aber bin ich nicht der Einzige? Nein, bin ich bin beruhigt. Also, wir haben ja bei zwei, drei Folgen mal geschaut, mir hat es nicht so gepackt. Und ich weiß nicht. Ich finde den Schauspieler super, aber mir hat es auch nicht so gepackt. Aber mittlerweile haben schon so viele Leute gefunden, es sei so gut. Ja. Muss ich vielleicht mal reinschauen. Es sind auch Leute, die nicht völlig verblödet sind, und es sind noch gut. Aber ehrlich gesagt, bei Serien bin ich einfach der Komödiantentyp. Ja, ich auch, ganz klar. Mit der, über 40 Minuten Filter oder sonst irgendetwas. Also für mich ist eine Serie mehr, wo man ladet sich lustige Charaktere in seine Küche ein zum Kochen oder irgendetwas in seine Rede blöd, seich. Wie ein Podcast, nicht? Ja, vielleicht ist auch meine Aufmerksamkeitsspanne mit dem Internet oder was auch immer. Oder sind schon alle völlig degeneriert und gar nur ist alles irgendwie, boah. Ja. Du machst einen Podcast für 1,5 Stunden. Ja, genau. Du machst dann ja, schaut dir doch die Leute ab. Ja, aber das ist eben schön am Podcast. Das ist anscheinend. Und ich meine, du kannst ja anfangen. Das Gute ist, du kannst einfach hören und dann genau, auch irgendetwas machen. Aber eben, nein, die es ist ja lustig, anscheinend hat ja, habe ich jetzt gerade irgendwo gelesen, irgendeine Gruppierung in Deutschland hat jetzt verklagt, jetzt in, ich glaube, den Bund, weil sie nicht offenlegen, wie Verteilschlüssel sind für die einzelnen Sportverbände. Okay. Weil das Problem ist das, ist nämlich schon krass, die Unterstützung von den einzelnen Verbänden hängt davon ab, wie viele Medaillen die holen an den Olympischen Spielen. Also, das heisst, wenn die Fechter mal voll abkacken, dann können die viel weniger Geld über als vorher. Und wenn dort super jemand gewinnt, dann wird Geld buttert. Okay, ist also richtig marktwirtschaftlich. Ja, genau. Mich würde es mal interessieren, wie es in der Schweiz ist. Die schicken für alle, die können laufen. Heute habe ich es übrigens lustig gefunden. Ich habe noch gelesen, dass in der, das ist ja so interessant, das Olympische Fußballturnier. Von den Frieden. Ah, ehrlich? Jetzt hat ja vorgestern angefangen. Also vorgestern? Darum habe ich schon etwas von dem gelesen. Die Schweiz hat ja 1-1 gespielt gegen Gabun. Aha! Also, da gibt es ein Fußballturnier. Ja, ja. Also eine olympische Mini-WM. Ja, genau. Ja. Aber nicht mit den Teams. Nein, U23. Ja. Ah. Was ich schön gefunden habe, es gibt anscheinend einen Schweizer Spieler mit dem Vornamen Mohammed. Medien zu viel. Oder ist Nachname? Vorname weiß ich nicht. Mann, Vorname kann genug sein. Ja, ja, das geht nicht. Aber die haben schon angefangen. Ich habe mich eben gewundert. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwie, was schreiben die da? Ich habe schon durchgelegt im Programm. Aha. Die so fertig werden in zwei Wochen. Das Turnier in zwei Wochen ist recht. Ah, das geht nur zwei Wochen, die Olympischen Spiele? In zwei Wochen. Ach, guck mal, das ging irgendwie im Monat oder so. Paralympics dann nochmal zwei Wochen. Aha, das sind nochmal zwei Wochen. Okay. Ah, die sind dann auch noch ganz in London? Die sind immer gerade im Anschluss. Ja, okay. Unglaublich. Ja, du eben, also. Das heisst aber jetzt irgendwie auf SF2 kommt jetzt irgendwie 12 Stunden am Tag Olympia, oder? Ich glaube noch mehr. Also sie machen jetzt im Internet, machen sie sogar mehrere also Sender. Also sie haben so Olympiasender eingerichtet, wo du dann kannst streamen vom Schweizer Fernsehen. Ja. Scheint mir easy. Okay. Es läuft auch viel parallel, das heißt, ja. Du kannst du inzwischen Sport machen. Ah, jetzt bin ich gespannt. Das wäre interessant gewesen. Nein, völlig also, uninteressant finde ich so also, solche Spiele. Spiel, also, ich habe jetzt gespielt, kann ich nicht schaffen. Also, ja. Das ist so gut, das ist übertragen worden. Ah, okay. Ich bin alles übertreibt eben von ihnen. Also auch von okay. Mhm. Sie haben die höchsten TV-Erlöse, was sie je gegeben hat. Milliarden im Fall. Ah ja, okay. Ja, nein, ich finde, also ich muss sagen, weißt, ich finde, es gibt schon durchaus Sportarten, die irgendwie dort eine gewisse Legitimation okay. haben. Weißt du, die ganze Leichtathletik und so, das hat nein, irgendwie ich bin jetzt, so... Er sagt jetzt Dreisprung. Ja. Ich finde das dann irgendwie noch geil zum Schauen, dann kommt der Nächste und dann ist der... Ja, aber Weitsprung, wir haben ja schon Weitsprung, wir haben ja schon Weitsprung, wir machen doch Weitsprung, das lernt ja. Mit drei Sprüngen. Ja, ja. Aber wenn der halt mit einem Sprung nicht so gut kommt und mit drei ist er wahnsinnig. Du musst echt eine Sportart machen. Und dann gleichzeitig hast du irgendwie Diskus werfen. Hast du schon mal recherchiert, welche Sportart es nicht mehr gibt, die mal olympisch gewesen sind? Nein, nein. Sackhüpfen, Seilziehen, ohne Scheiß. Seilziehen, stimmt. Seilziehen, Sackhüpfen. Ja, das wäre geil. So die erste Olympiade, so, ich glaube, es irgendwie hohe Blausch veranstaltet. Sie haben echt gedacht, das ist einfach das ist wie ein Cup-Turnier, was sie jetzt. Wahrscheinlich haben sie noch mit einem Eierlöffel, weißt du, so, den finanzieren und wer schnappst, ist ja gewonnen. Aber zum Beispiel so 100 Meter, 200 Meter, das finde ich jetzt relativ, das ist jetzt nicht interessant. Also die ganze, also alle Renndistanzen, ja, da nicht musst du gehen. Ja, ja und halt, das ist ein spektakuläres Zeug, so Stabhochsprung, das ist schon noch krass. Ja, das finde ich jetzt auch eigentlich ein Sport, aber weißt du, das ist jetzt... Das finde ich irgendwie, das hat für mich eine gewisse Ästhetik, wie die dann das so, das so in den Ofen kommen, das, so, das ist... Ja, das hat, ja, das zum Stil von wie eine grosse Höhe kann ein Mensch mit relativ einfachen ja. Mitteln ja, oder mit einem Stecken irgendwie verbinden. Ja. Also. Gut, ist noch ein Stecken, man ist ja ein Hightech. Ja. Also, aber ja, das ist. Nein, ja, das ist schon so. Und dann gibt es noch den einen Südafrika, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall einen, der eine Beiprothese hat und vier, also wo bei der richtigen mitmacht. Ah, der darf jetzt, oder? Ja, also. Ja, da hat man im Teil. Okay, das war ja so eine riesige Diskussion. Gewesen, ja, aber das jetzt ein technisches Mitglied ist, das ihn schnell macht. Ja, genau. Oder, weißt, eigentlich müsst ihr ja bei der Behinderten-WM starten, aber er ist schneller als die richtige. Also, ja. Oder also er mithalten auf jeden Fall. Also, das ist auch nicht eine völlig ungerechtfertigte Frage, ob deine Prothese, ja, also, je nachdem wie entwickelt die ist, hilft dir schon. Das Ding ist recht geil, das sind wirklich so, hast du mal gesehen. Das sind so Federn im Fall. Carbon, ja. Ganz wichtig. Also die haben Hure, ja. Es gibt auch einen, der skatet mit einer Prothese. Scheint, geht sie mal im Monat mindestens kaputt. Dann kommt wieder neu. Aber es geht nicht. Das ist aber nicht der, der mit dem Stöck skatet. Nein, der geht auch. Der wäre cool. Der ist wirklich cool. Gibt es ein Musikvideo, wo der vorkommt. Also, wenn er so. Ja, okay. Das kenne ich gar nicht. Das ist sehr, sehr hübsch. Ja, das ist. Also, ich meine, das wird ja nur noch mehr zunehmen. Also ich meine, irgendwann ist nachher ist die Frage, was ist, also da können wir den Bots irgendwie springen, ja, weisst du auch nicht. Oder im Jahr gibt es ja schon, so ist es. Ja, genau, ja. Es gibt diverse. Ja, ja, nein, ja, mit dem ganzen Doping und so. Das ist schon, also ich meine, es ist ein gewisser Sport, also der Kugelstoss bei den Frauen ist in den 90er Jahren, sie sind nicht mal den Rekord angekommen, aus den 90, also was bis zum 90er passiert ist. Das ist einfach, wie sie. Wir vermuten, dass halt den Muskelaufbaubeprat so exzessiv gebraucht worden sind, dass du halt heute mit den Dopingkontrollen das gar nicht mehr kannst, also mit normalen Armen kannst erreichen. Oder, ich meine, der DDR hat ja ihre Sportler Gegenwille, also ohne sie gewusst haben, oder zum Mann gespritzt eigentlich. Also wirklich. Ja, aber will das Publikum nicht ein bisschen? Also du willst doch, dass es an den Olympischen Spielen plötzlich wieder einen neuen Weltrekord natürlich gibt im 100-Meter-Lauf und so. Und das gibt ja eigentlich, also es gibt ja die ganze neue Rekorde. Ich frage mich, wie das stand kommt, dass es sich immer weitergeht. Ja, gut, Menschen wachsen natürlich auch noch, sie nehmen sich. Ja. Also, das ist jetzt sicher nicht irgendwas. Bei gewissen Sachen lohnt sich das Dopp. Ja, also ich behaupte, Reden sind natürlich auch sehr stark mit genetischen Zufällen halt zu tun. Also ich meine, so jemand wie der Usain Bolt, ich meine, der hat halt jetzt einfach irgendwie, das könnte, also das ist sicherlich auch schon gemacht worden, Wissenschaftler, der irgendwie ausgemessen und so. Der hat einfach genau die Masse irgendwie und irgendwie das Verhältnis von seinen Oberschenkeln zu seinen... Das heutzutage schon Sportler nach Körperform ausgesucht, in welchem Sport dass sie dann wegen der Körperform am besten passen. Ich mag mich erinnern, in den 90er Jahren habe ich tatsächlich noch irgendwie ein bisschen Radsport verfolgt. Also Tour de France. Und dort ist ja der Miguel Indurain ist ja so der grosse Dominator gewesen. Und bei dem hat man wirklich gesagt, dass der einfach die perfekte Masse hat für einen Velofahrer. Also wirklich, der ist irgendwie, die Arme sind genau richtig lang und Beine und es ist... Aber das andere, also... Ich glaube, bei einer Tour de France kannst du einfach wirklich fragen, also was zählt das überhaupt noch? Also, jetzt wissen, ist die eigentlich schon fertig? Die ist fertig, ja. Stimmt, den Engländer gewonnen, ja, genau, der ist jetzt ja das erste Mal überhaupt, glaube ich. Also, die, ja. Unglaublich. Ja gut, also wir werden alle die Olympischen Spiele schauen, freut uns. Konzentriert verfolgen. Sehr konzentriert. Nein, so die Leichtathletik-Sachen schaue ich sicher. Das finde ich cool. Finde ich auch ästhetisch. Also, wenn ich gerade daheim bin und es läuft 100 Meter Finale, dann schaue ich sicher. Also, ich finde immer so, also wenn, das ist so etwas, weiß nicht, ob das so ein gewisser Masochismus ist, aber der Lies so irgendwie rauchen und Bier trinken auf dem Sofa. Wir haben jetzt alle drei das Glück, dass wir jetzt nicht unbedingt so fett ansetzen, aber dann schaust du den Sportler an und denkst, oh Scheiße, bin ich ungesund, ey. Kapitori, ey. Ja. Und dann siehst du, denkst einfach, das geht gar nicht, ey. Das ist einfach kein Gramm Fett, nur Muskeln und trainiert. Das ist nicht so eine Hochleistungskuh, weißt du, wo du ganz ja, genau. Die komplette Ernährung, alles ist ausgerichtet auf wirklich Leistung. Ja. Es ist wirklich, also, ist nur hier darf stoppen. Ja, genau. Ja. Aber auf der anderen Seite liegst du auf der Couch und rauchst und suchst und denkst, eigentlich ist es aber geil. Also, ich habe nicht Lust, den schnellsten Mann von der Welt zu sein. Nein. Das also, wenn es muss sein, dann wärst du schon, aber einfach so jetzt. Was eigentlich schon eine von den Disziplinen ist, wo irgendwie, ich meine, klar, Training ist hart und so, aber der 100 Meter Lauf, also meine, das ist nicht so lang, gell? Wenn du rutschst, bist du nachher dann kaputt, aber dann geht er irgendwie 10 Sekunden. Also. Stimmt, das ist eigentlich, wenn du 100 Meter Lauf. Ja, nein, ja, also 200 Meter, 400 ist ganz hart. Ja, obwohl, eigentlich... Wenn man so einen Sprung, Stehen oder Hochsprung. So. Und es ist egal, wie schnell du bist. Ja, obwohl, die werden gleich schnell wie 100 Meter läuft. Das stimmt mich nicht. Ah, ehrlich? Ja. Okay. Ja, ja, so. Also, wenn du anläufst, je schneller es ist, umso weiter kommst du ganz ehrlich. Ja, das stimmt. Den musst du richtig abkumpeln. Ja. Aber da kommt mir spontan gerade mein Lieblings-Schweizer Olympiateilnehmer in Sinn. Ist da überhaupt wieder dabei? Wer? Der Viktor Rötlin. Ja, ja. Der ist schon Marathon. Das ist unglaublich. Der ist gleich schwer wie ich. Nein, ich glaube, okay. Aber haben wir schon mal ein Interview mit dem gehört? Nein. Der hat immer in der dritten Person von sich. Ja, das ist wirklich. Der wirkt richtig, richtig debil. Also er sagt, denn, wenn er von sich redet, der dann Victor. Ist er halt da durchgerannt. Und ist schon nicht ganz so. Aber ist er da im Flow in und dann ist aber sehr häufig redet er auch, ja, also auch, ja, der muss man, nein, jetzt mal, das ist so schwierig zu formulieren, aber er redet von Victor, also es ist wirklich unglaublich. Wirklich ist einfach Victor später ganz. Und da habe ich mich wirklich gefragt, wo ich, anscheinend war jetzt irgendwie, glaube ich, noch irgendein Marathon gewesen, oder? Nein, sie haben die Schweizer Olympiateilnehmer porträtiert, haben uns von uns reingezappt. Und nachher hat es geheissen, und der Viktor Rötlin, vielleicht vor 4 Jahren, ist irgendwie der beste Nicht-Schwarz-Afrikaner gewesen, oder Nicht-Schwarze irgendwie. Dann habe ich mich gefragt, ist das rassistisch, oder? Das ist irgendwie auch so schräg. Ich finde jetzt aber einfach, das kannst du auch als Beobachtung sagen. Ich meine, ja, aber das ist ja irgendwie, irgendwo sagt man doch langsam so weit, dass es einfach nicht relevant ist. Das sind doch einfach Marathonläufer. Ja, ich müsste es nicht extra erwähnen. Also das würde implizieren, dass irgendwie der schwarze Mann von Äthiopien einfach irgendwie... Ja, es würde behaupten, dass die genetischen Vorteile hat. Ja, aber hätte vielleicht auch vom Körperbau, es gibt ja Schienen, wie wir vorher gehört haben, einen perfekten Körperbau. Vielleicht ist der genetisch so weitergeben. Und andererseits muss ich auch sagen, in der Schweiz zum Beispiel ist es auch so, dass wenn du wählen zwischen Sportkarriere und Geldkarriere, weil die meisten in der Schweiz Geldkarriere, ist ganz einfach. Ja. Also irgendwann stellt sich die Frage für die meisten Sportler, wenn sie jung sind, mache ich jetzt, was mache ich? Also fange ich jetzt studieren oder ziehe ich das weiter? Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist ein, also ich meine, nicht die besten Sportler von der Welt sind Olympiade, einfach die, die es durchgezogen haben. Das ist beim Fußball, das ist bei allen Sportarten. Du musst es ja aber machen, um überhaupt gut zu werden. Aber durch das, dass sie es durchziehen, werden sie die, die jetzt sicher die Besten sind. Die anderen haben vielleicht klar, Potenzial klar. Dazu, besser zu sein. Ja, genau, das so. Ja. Also das Potenzial für die anderen ist vielleicht auch. Genau. Das ist auch noch geil, sitzt du daheim auf der Couch aufs Spiel und rauschst und findest eigentlich Potenzial. Ja, ich bin inzwischen... Wenn ihr seit 5 trainiert habt, genau. Dann würde ich auf die Ohren rennen. Ich weiss es genau. Jedes Mal, wenn ich aufs Tram renne, ich bin so schnell. Aber stimmt, eigentlich ist Sport, das ist Schritte, du musst immer selber laufen. Ja, aber das ist, glaube ich, anstrengend. Das ist sehr anstrengend im Fall. Kann man ja, Reiten ist sehr, da brauchst du einfach jeden Muskel von deinem Körper. Kann man vorstellen. Das wäre, ich habe mal das Gefühl, das könnte mein Sport sein. Ich habe mal eine Reitstunde gehabt, weil an der letzten Mal, das ist sicher 10 Jahre her, eine Kollegin von mir hat irgendwie ihre Eltern haben so einen Reitstall, die hat dort gewohnt. Und dann bin ich dort mal vorbei und sie hat mich dann irgendwie aufs Älteste und... Hat sie gesagt, willst du reiten? Aufs Älteste und Älteste. Nein, da kann ich nicht, das so haben. Nein, aber Rösser finde ich es auch. Rösser machen mir wirklich Angst. Ich mache mir irgendwie in irgendeiner Serie, wenn ich jetzt erst gerade den Spruch gehört, sie sind irgendwie dangerous at both ends and crafty in the middle. Und das ist schon. Was, wie nochmal? Also, sie sind gefährlich an beiden Enden und ganz crafty in the middle. Ah, ja. Nein, meine Mutter hat Rösser. Und schon als Kind habe ich immer einen riesen Bogen um mir einen Arsch gemacht. Das ist wahnsinnig. Also um den Arsch von den Rössern. Ah, okay. Ja, nicht von meiner Großmutter. Also schon auch, aber. Ja, ich habe für einen Rösser machen wir. Ich bin dafür als Kind gezwungen worden, auf dem Ross zu sitzen für das Foto. Und das Foto gibt es immer noch. Und dann siehst du meine grosse Schwester. Und dann siehst du mich, 16 Jahre jünger. Der Rösser, nein. Und mein Großvater ist für einen Sprung geritten. Und sie sind noch von Seele, wo er wohnt, bis auf Genf und geritten, aber also in 3 Tagen. Wieso? Ja, wie kommst du sonst runter? Ja. Der ist völlig in Rösser verliebt. Nein, ich finde Rösser eigentlich recht coole Tiere. Also ich esse sie ja gerne, muss ich auch nicht annehmen. Ja, das ist sehr aber, ich finde das irgendwie, man setzt halt so etwas Archaisches. Auf einem Ross reiten, das ist wirklich so, ist also halt sehr maskulin. Also, ich hätte lieber einen Pony. Vom Schlag rauf, so wie sie die Töpfchen. Ja, stimmt. Also es ist also schon, also ich meine, du hast ja schon etwas unter dem Arsch. Das ist schon ein PS. Ja, mir. Könnte ein PS sein. Das ist eigentlich, aber das ist wirklich, du als Techniker könntest es vielleicht mal beantworten. Ich meine, aber es ist eigentlich schon noch absurd, dass es die Masseinheit immer noch gibt. Oder wie wird die heute überhaupt? Kilowatt, sagst du schon gedacht. Ja, schon. Es ist ja einem völlig egal, wie eine Maßeinheit standgekommen ist. Das ist ein Herbst. Solange man weiss, wie viel es ist und alle benutzen es, sieht niemand den Grund, das zu ändern. Ja, das stimmt. Das ist so wie die definierte Sache. Ja. So ein Abkommen. So, aber nur für uns, ich habe das Thema wechseln. Ja, okay. Was möchtest du? Ich habe noch ein paar Sachen im Angebot. Aber nicht Rösser, oder? Ehrlich. Wir könnten eher etwas Triviales oder mehr etwas Gescheites. Also, wenn wir könnten da gerne... Wir gerade über die Olympischen Spiele geredet, das ist sehr trivial. Das ist sehr trivial gewesen. Also, wir können gerne beim Batman weitermachen. Also, was ist nicht gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ist das aber... Aber wir haben ja schon viel gehört. Ja, aber das ist... Also erstens finde ich es wieder mal irgendwie völlig schwachsinnig, dass das so der Amoklauf so breit getreten wird. Also ich meine, das ist einfach jetzt irgendwie ein Spinner, der jetzt... Ja, es sind 12 Leute umgebracht. Die Europäer können die Amerikaner ihre Vorteile anhängen. Ja, aber gut, das ist halt ein Thema, wenn das in den News ist. Es ist mir auch geblieben. Und wenn es da bleibt, dann geht es halt um. Ja. Und es ist Sommer. Zeitungen sind leer. Ja, gut, das geht. Also Sommerloch haben wir also überhaupt gar nicht. Nein, ist mir nicht aufgefallen. Also, haben wir also genug Sachen. Ja gut, da sind wir froh, dass sie da schütten und die Olympiade. Ja, da haben wir noch in Syrien und so. Und haben die Euro-Krise haben wir auch noch. Das sind zwei so alte Themen. wenn man Sommer ist und man kann reingehen sitzen, interessiert das im Moment niemand zu lernen. Was ich aber schon lustig finde, ich habe das eben gar nicht mitbekommen, das ist ein bisschen peinlich, dass mit dieser Trilogie da von Christopher Nolan irgendwie, ich habe mich nur natürlich irgendwie in der ganzen Zeit mitbekommen, Heath Ledger, wo er gestorben ist und als Joker und so. Und habe jetzt tatsächlich erst letzte Woche The Dark Knight irgendwie das erste Mal gesehen. Ich hätte jetzt sagen so, ja, so toll so habe ich jetzt das nicht gefunden. Also. Nein, ich finde ihn schon noch gut. Also ich habe gesehen, es gibt dann halt so Gruppen, die den Film super finden. Yeah. Die ganze Reihe. Yeah. Und ich kann sehen, wieso sie das finden. Weil für einen Hollywood-Film, der so dermaßen breit ist und dann auch noch einen Superheld beinhaltet, hat schon gewisse Existenzialistische Fragen. Batman ist kein Superheld, um korrekt zu sein. Ja, er ist eigentlich, er hat keine Superkräfte. Er hat keine Superkräfte. Iron Man ist auch kein Superheld. Da muss man, wenn man mit Comic-Nerds zu tun hat, wird man auch schnell korrigiert. Also, ist auch nicht bei einem, aber was ist er denn? Ist einfach ein Held. Ein Held. Einfach ein Held. Ohne Super. Der Rächer, der... Aber ich muss sagen, der Batman ist also vor allem ein Held in dem Fall. Interessant, ich habe gefunden, mit der ganzen Waffendiskussion, die das mit Amoklauf USA immer überall beinhaltet, habe ich gefunden, dass dann in der Geschichte... Batman ist ja ein Held, kein Superheld, sondern ein Held, der ja komplett ohne Schießwaffe. Ja. Und er tötet auch höchst selten. Ja, er tötet eigentlich nie, sondern tut nur die Leute kampfunfähig machen. Ja. Und das ist auch so ein, wenn ich Batman aufkomme, das ist eben in der Zeit, habe ich im Artikel gelesen, aufkomme, wo generell einfach Waffen viel schlechtes Image haben und eigentlich alle Comic-Helden waffenlos waren. Aber der Batman ist ja schon berühmt seit, weißt du, erst 30 Comic rausgekommen. Und eben, spannend ist aber gewesen, dass die ganze Waffe, NRA und Waffenfanatik und so, hat zusammen mit dem Ku Klux Klan und in der 60er Unruhe in den USA, wo dann plötzlich dank dem liberalen Waffenrecht sich auch viele schwarze Underdogs sozusagen bewaffnet haben, heisst die weißen Underdogs auch in der Waffe. Und das hat sich dann so, das ist dann auch so ein bisschen Ursprung von der Radikalisierung von der NRA und scheint auch sehr viele Leute vom, also das NRA ist dann aus dem Ku Klux Klan rausgegangen. Also viele Leute. Also als Gegenbewegung oder? Nein, also aus dem Ku Klux Klan raus haben sich die weißen. Ah, stimmt, als Gegenbewegung. NRA und Ku Klux Klan, so wie das sind sie nicht, das ist eine Gegenbewegung. Das habe ich recht spannend Artikel oder einen Zusammenhang gefunden, ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe. Okay, also aber wie rausgegangen aus Ku Klux Klan ist verboten worden, machst du also NRA draus oder machst du Waffenbünd draus, machst so eine Vereinigung draus. Für eine Art, wahrscheinlich eine Art Bürgerwehr. Aber es ist ja sowieso witzig, dass die ganzen, wir können trotzdem Superhelden sagen, das ist ganz egal. Ich meine, die ganzen Comic-Superhelden ja immer, die sind immer sehr amoralisch irgendwo und haben ja immer auch so ein Weltbild vertreten. Also, da gibt es ja gar nicht Captain America und all das Zeug. Yeah, okay. Aber Captain America also, ist natürlich mit, in den 40, 50 Jahren mit dem Kommunismus hat, ist natürlich, der hat yeah. Der Beste, eine rechte, also nicht rassistisch in dem Sinn gegen Rassen, sondern gegen Kommunisten. Ja, ja, neben, also ich sage, aber es ist immer, aber es ist sehr, immer prägt von irgendwie von einer Haltung, von einer Situation, die herrscht, ob sie gut oder schlecht ist, oder bei mir die jetzt empfinde ich, das ist jetzt egal, aber das war ja immer so motiviert gewesen. Lustigerweise finde ich aber heutzutage die ganzen Comic- und Superhelden-Geschichten, die ich eigentlich mehr nur von den Filmen her kenne, eigentlich noch cool. Also das Zeug wie X-Men oder so hat durchaus irgendwie noch gewissen Gehalt, was irgendwie die Haltung anbelangt. Also, ja. Aber das ist ja kein Wunder, wenn du jetzt gut bist in einem Drehbuch schreiben und einen Film machen, du hast einen riesen Fundus von Comics, die vorher hergehen und dort hat garantiert irgendjemand gute Themen aufgegriffen. Voll, das ist ja immer auch eine riesige Comic-Zeichen und also es spielt sich einfach an zum Verfilmen. Also vor allem auch heute mit den technischen Möglichkeiten kannst du eigentlich Comics so umsetzen, wirklich in diesem Bam-Bam-Comic-Stil und bist nicht so an. Man muss ja sagen, dass die Superhelden-Comics, ich meine, da gibt es die ganze Bandbreite. Ja, die eher kommerziellen, also die erfolgreichen, sagen wir so, das sind halt auch meistens eher moralisch und ein bisschen langweiliger. Mhm. Aber das geht ja dann nahtlos über bis zu. Auch irgendein Comic, weiß ich nicht, da ist einer auch so eine Art Held, aber er macht eigentlich alles kaputt, ist völlig anarchisch. Also völlig. Mhm. Aber ist eigentlich auch eine Art Superhelden-Comic und da gibt es, glaube ich, alle Stufen dazwischen. Und das bedient sich sicher auch von der anderen Seite. Was ich jetzt einfach bei dem Batman irgendwie das Gefühl hatte, also ich kenne halt irgendwie die Verfilmungen, was ist das? Das muss irgendwie so 90er Jahre sein. Die von Burton mit dem Jack Nicholson. Also, ja, genau. Oder mit dem, jetzt ist peinlich, wie heisst der? Also der Michael Keaton ist der Batman. Ja, ja, genau, aber nicht der Riddle hat gespielt. Jim Carrey. Jim Carrey, die Geschichte. Aber das ist schon später, Mitte 90er. Und das ist für mich, das ist klassisch, wirklich Comic verfilmt. Die funktionieren da, die Charaktere irgendwo. Ja. Also das ist wirklich das sehr plakativ, das sehr unrealistische. Und was mich jetzt schon ein bisschen irritiert hat bei dieser Batman, also bei dem The Dark Knight, ist, dass auf die einen Seite irgendwie so vom Handlungsstrang oder was passiert, irgendwie das auch sehr Comic, halt sehr comic-mässig ist. Also so wie das Ding irgendwie, wo da eine, die Maggie heisst sie, glaube ich, und der andere da irgendwie am Schluss da mit irgendwie mit diesen Benzinfässern und bla bla. Yeah. Und jemand, nur jemand von euch wird es überleben und so. Und das ist klassisch Comic. Oder wie schafft es irgendwie der Joker in, also das ganze Spital so in die Luft zu jagen? Also, und das hat für mich überhaupt nicht, das hat für mich völlig nicht gepasst, irgendwie der ernsthafte Touch, den der Film sich irgendwie gibt. Auf der anderen Seite sind die Charaktere aber gleich so total überzeichnet und was sie machen, ist auch irgendwie, und vor allem Gotham City ist einfach zu wenig, die hat ja die Sonne geschienen, irgendwann schon. Das geht eigentlich nicht. Ich muss sagen, das geht gar nicht. Gotham City ist der Inbegriff vom Dreck. Also wirklich. Also. Ja, aber genau aus dem Grund werden die Filme ja dermaßen gelobt von Kritikern und Publikum, weil es halt zum einen das Comic-Zeugs drin hat und zum anderen halt so ernsthaft mit so deinen Vogel daher. Ja, aber für mich geht das irgendwo eben nicht auf. Also ich staune, ich bin jetzt heute extra wirklich noch ein bisschen Kritik lesen. Das findet ihr wirklich irgendwie, das findet, wird durchs Band als gut empfunden. Aber ich gehe dann auch weg von dem Comic-Zeug, weißt du? Also, ja. Ein bisschen Neues mehr dazu, ja. Das, was man halt schon kennt. Aber jetzt zum Beispiel die Batman-Comics, die sind ja sehr dunkel und haben auch so Themen drin. Eigentlich. Nein, das ist ja gut. Aber ich finde, es ist so in der Art, wie es Tim Burton gemacht hat, ist viel, viel besser rübergekommen. Also, ich finde, das war viel mehr der Touch von Batman und von der Joker. Also ich muss sagen, ich kenne Batman aus den 60er-Jahren. Die sind ja mega populär gewesen. Die haben einfach als Kind halt einfach geschaut, wie sie halt dann kommen, wenn sie gekommen. Und ich meine, das ist eigentlich eine völlig humoristische Angelegenheit. Das ist eine sehr humoristische Angelegenheit. Dort ist überhaupt nicht düster irgendwie. Ja, das stimmt. Sondern das, wenn ich Batman höre, dann denke ich vor allem an das. Nein, ich finde den Film ja nicht lustig. Nein, ist lustig. Ich denke dann eher an die 90er-Jahre Trickfilmserie und die war sehr, sehr düster gewesen. Das ist so meine Definition von Batman, die jetzt noch gerne. Ja, die ist später auch noch gerne. Aber ich kenne vor allem die alte. Aber es ist schon, es ist eigentlich schon eine witzige Figur. Also, witzig ist aber sowieso, dass das sehr häufig so, ich meine, ist ja nicht der Einzige, der so super reich irgendwie. Ja. Also, und völlig unzufrieden. Du musst nicht erklären, wenn jemand super reich ist, hat er unbegrenzte Ressourcen von Geld. Das haben wir übrigens nicht. Das heisst, er muss nicht arbeiten. Ja, genau. Ja. Das musst du nicht erklären, wieso schaffst du eigentlich die ganze Zeit? Wie kannst du das alles zahlen? Und, also, wie kannst du ein guter Mensch sein, in dem Sinn, ohne dass du... Und dann machst du natürlich ein geerbtes Imperium relativ einfach. Aber lustig ist, dass in dem Neuen ja eigentlich der Bane, der Bösewicht, so das Banken- und Börsensystem will zerstören. Und eigentlich eher so eigentlich so die Occupy-Bewegung schon fast irgendwie symbolisiert. Also, das Geile ist aber dann auch, dass die Rechten finden, die USA, das sind doch ein linker Film gegen sie sind. Der heisst ja Bane, so wie die Firma, wo der Romney viel geschafft hat. Dabei gibt es den Bane-Charakter länger als, oder schon sehr lang. Und die Linken sagen, das ist ja gegen Occupy begegnet, das ist ja voll ein populistischer Film gegen Links. man muss nicht schauen. Ich glaube, ich gehe tatsächlich ins Kino schauen. Man muss, glaube ich, schon recht schön sein. Also, ich meine, das Ästhetik von der ersten zwei Filmen ich habe ein paar Mal gesehen, der Dark Knight. Ich finde den nicht schlecht. Also, ich habe das Playstation-Game schauen, fast, wo du gespielt hast, eigentlich fast mehr. Ja, das Playstation-Game ist auch sehr schön, das Batman-Game. Fast besser. Das ist gut, ja. Das ist gerade im City auch immer sehr, sehr dumm gewesen. Sehr schön. Die kann ich nicht. Aber der Joker hat mir gefallen, muss ich sagen. Yeah. Der Joker ist aber eigentlich auch noch eine geile Figur. Yeah. Die hat eigentlich also wo wirklich eigentlich nur seine Motivation ist einfach Chaos und Zerstörung und sonst nichts. Also, das ist schon noch geil. Das wär, ich hätte es eigentlich noch schön gefunden, wenn auch noch so ein bisschen dann noch ein bisschen mehr Tiefe gegeben worden wäre. Also wenn man dann noch ein bisschen mehr so... Aber es ist eine schöne Szene, wo er da das ganze Geld verbrennt und so. Es sind ein paar Sachen. Auch das mit den zwei Schiffen und den Passagieren. Ja, das ist eigentlich schon noch geil. Also, da hilft ja die ganze Ästhetik vom Film, also von den ganzen drei Filmen, weil das eine düstere, absolut geil düstere Atmosphäre ist eigentlich schon geil. Also, das ist es nimmt so die Film-Noir-Geschichte aus den 30er, 40er, aber es hat einfach eine geile Ästhetik, ist fast schwarz-weiß. Von meiner Seite, das ist natürlich ein Motzen auf sehr hohem Niveau. Also der Film ist durchaus sehenswert gewesen. Das ist auch der grosse Hollywood-Film. Ja, der gut gemacht, der grosse Hollywood-Film. Genau. Man muss schon immer schauen. Es gibt irgendwo einen Sonntag, Katersonntag, wo man muss irgendwie totschlagen. Das ist Sonntagabend Film schauen, das ist wirklich so Klassiker. Ja. Schaut ihr an Tatort? Nur ausgesucht, ja. Es gibt ja die zwei Kommissare aus Münster, die finde ich wirklich lustig. Ja, die schauen dann. Das wär's. Das ist eigentlich im Moment, aber. Aber wir machen Tatort im Café Hamm. Ja. Stimmt, das geht jetzt auch vor. Das wollen wir eigentlich machen. Ich bin auch sehr raus, aber ich finde auch Münster ist cool, da mit dem, wo immer mit dem Velo überall ins Auto fahren. Ja, mit dem Velo, wie heisst der Taxifahrer fährt, der Team und Börne heisst. Genau, Börne, der Gerichtsmediziner, genau. Und dann wohnen sie dann nebeneinander. Finde ich noch gut, das Fernsehen. Das ist sehr schön. Ich finde Berlin find ich auch noch geil. Und München sind auch cool und der Batic und der Leitmeier. Ah ja, die gibt es auch schon ewig. Ja, also wir sind bei Batman gewesen, da muss ich jetzt irgendwie versuchen, dass wir da einigermaßen einen Übergang finden. Ja, Batman. Aber eben, grundsätzlich bin ich aber, ja, weil ich so gewisse Leute in meinem Umfeld habe, die sehr Comic-affin sind, ich habe mir auch müssen sagen, entweder ist man Marvel oder man ist DC. Das ist klar. Irgendetwas dazwischen gibt es. Ja, aber ich finde, Comic ist mehr als nur Superhelden-Comic, sorry. Also, ja gut, das ist wieder ganz klar. Ja, aber jetzt sagst du Comic und dann geht es um Superhelden-Comics. Nein, meine Lieblingscomics sind nicht Superhelden-Comics, sondern viele Comics. Nein, die Comics, die ich hier habe, aber das ist so die Superhelden-Ami-Comics. Ja. Das ist ja auch so amüsant irgendwie. Das habe ich schon interessant gefunden, als ich das erste Mal mit dem so in Berührung gekommen bin. Für mich sind Comics auch, das ist so das europäische Ding gewesen, das sind... ja, logisch, dort, aber dann auch schon im erwachseneren Alter, die Kunst-Comic-Geschichten, das sind wirklich meistens Franzosen, Spanier, glaube ich, ein paar, Deutsche natürlich auch. Weltschweizer sind natürlich auch immer wieder. Genau, also wirklich ganz cooles Zeug, also da kommt mir nicht eine Sinn, wo dir, Christian, eigentlich müsste extrem gefallen, wie hätte jetzt der geheissen, ich würde das rausfinden, ihr schickt. Ja, schick mir. Der macht ganz unglaublich... Comics habe ich viel einfach Werner Comics habe ich gelesen, Mickey Mouse halt, Taschenbuch, und Timo Struppi auf jeden Fall. Aber bei uns ist natürlich auch so, es ist gemein mit den Comics, weil bei uns haben Comics extrem das Image von Kindern. Ja. Also, was jetzt zum Beispiel in Frankreich oder Weltschweiz gerade ganz nicht anders so, ist. Ja, also dort hat es viel mehr so Erwachsene-Comics und solche Sachen. Und ich habe dann eben gemerkt, als ich mindestens jemanden mal kennengelernt habe, inzwischen ein guter Freund von mir, der halt auf die Ami-Dinger steht, dass für den Mini-Comics irgendwie, das ist für ihn nicht Comics. Also er findet dann irgendwie, hey, das ist eben so ein europäisches Kunstzeug und so. Ach, das hast du in den USA auch. Und er ist, und eben, da habe ich mir müssen sagen lassen, habe ich dann irgendwie müssen, bin ich dann aufgeklärt durch, eben, wie das System funktioniert. Also, dass es wirklich eben irgendwie auch von Iron Man und all denen, dass es einfach, weiss ich nicht, wie viele 100 Ausgaben gibt. Ja, und da gibt es wieder Sammelband und eben, da gibt es irgendwie das Marvel-Universum, das ist, ich glaube, Marvel ist Spider-Man, Superman und so. Ja, und DC ist der Batman, glaube ich. Und X-Men genau. Und die interagieren halt alle Figuren irgendwann mal miteinander und alles. Genau, das ist mir dann eben auch, bin ich dann eben auch aufgeklärt worden. Das ist halt wie ein lustiges Tag. Das ist eigentlich schon noch geil. Also das kann man auch vorstellen, dass man auch wirklich extrem reinkommen kann. Also, und dann plötzlich kommt die andere Figur rein. Und anscheinend, das finde ich aber schon faszinierend, es muss immer logisch sein. Also anscheinend ist es wirklich so, dass die Figuren, also das heisst, du hast der Spider-Man kommt plötzlich beim Batman vor, dann muss das wirklich alles stringent genau reinpassen. Also alles, was dort passiert und was der Spider-Man macht, das muss von allen Folgen, die es von Spider-Man gibt, das muss alles stimmen. Okay. Und ich glaube, da sind so die Comic-Fans auch, glaub, extrem so nerdig unterwegs, dass wenn das eben nicht der Fall ist, dann gibt es den Shitstorm. Okay. Also, das finde ich so vom, also, aber anfangen, jetzt die Dinge zu lesen, würde ich jetzt gleich nicht, aber so vom, rein vom Konzept finde ich das eben immer. Ich habe sogar etwa 3 Batman-Comics. Ah, ehrlich? Okay. Ja, aber so ganz so eine ausgewählte, die ich dann einfach schön Zeichnung gefunden habe und die Geschichte ist auch okay. Nein, Comic ist sicher ein Medium, also jetzt in Zukunft ein Film stärker und Film mehr bekommen. Also auch, es gibt ja auch immer mehr so Bildungscomics, ja, die Geschichte vermitteln. Sogar ein lustiges Taschenbuch. Das habe ich erst gerade gestern eine Geschichte gelesen, aber als ich krank war, habe ich mal wieder mal ein lustiges Taschenbuch bringen. Die Geschichte ist schon geil, die hat einfach so erzählt, da sind so Düsentriebe und der Donald in so eine Maschine reingestiegen und die hat ihnen gezeigt, den Kreislauf vom Wasser. Auch noch mit, gleichzeitig noch Pfahlbauer und so durch die Menschengeschichte durchgehen und alles so und dann sind sie wieder bei den Ja, aber es stimmt, also Comics auch. Das haben gelernt. Comics, ich meine, die französischen Comics, die, wie ist das mit der Geschichte und mit dem menschlichen Körper? Kennst du die? Ja, es waren sensationell. Oh, das habe ich geliebt. Das habe ich geliebt. Das ist das mit dem Roboter. Und das Zahn oder Augen und so. Genau, der Typ mit einem ganz langen Bart. Der Alt, genau, das ist immer. Das Charakter ist auch lustig. Also das ist ein Blutkörper, oder? Es gibt ja Menschen und Geschichte. Also, aber lustigerweise kommen in beiden Dingen die gleichen Charaktere vor und haben die gleichen. Ich habe mehr. Es hat zuerst die von der Geschichte gegeben. Und glaube das vom Körper. Und dort bin ich, glaube ich, so vom Alter her, glaube ich, ein bisschen rausgewachsen. Aber die über die Geschichte, das habe ich immer gefunden. Also ich habe die Geschichte geil gefunden. Dann. Aber das mit dem Körper haben wir völlig, ich stelle mir das immer noch so ein bisschen als so eine laufende Strasse im Arm vor. Es war sehr bildlich. Und das muss ich mir mal online reinziehen. Das ist echt gut. Ja, das gibt es schon. Ja. Und wie das geheißen, es war einmal? Es war einmal, c'est une fois, und, also auf Original. Und das andere heisst irgendetwas mit das Leben. Das war einmal das Leben. Ist es heißt so? Ich habe es gemeint, ja. Dann ist, macht es Sinn, dass es erst Geschichte ist und noch der Körper. Ja, so Zeug ist der Hammer. Also, aber auch bei Ding, also auch bei den lustigen russischen Taschenbüchern. So viel Allgemeinwissen von den lustigen Taschenbüchern. Vor allem so klassische Literatur, die drin aufgegriffen wird und verarscht. Yeah. Dann hast du einen leichten Überblick über die Story und kannst voll mitreden. Du weißt mal, wie die Odyssee mal so lernen war und so. Aber lustig finde ich auch in den 70er Jahren, weißt du, das Heidi und Bina Maya und so die Comic, also die Filme, die Serien eigentlich, die sind ja ein österreichisch-deutsches Filmstudio mit der Japaner zusammen. Aber dann hat es auch die japanische Ästhetik extrem stark aufgenommen. Ja. Und das finde ich, also Wiki und die Wikinger ist auch von denen. Das finde ich eine geile Ästhetik. Aber bei Heidi sieht man die am stärksten, das Japanische finde ich. Bei Wiki finde ich eigentlich nicht so. Yeah. Ja gut, das hat so die klaren, so die extrem runden Ja, und aber auch die wenigen Bilder oft auch. Also, das finde ich sehr japanisch. Aber das haben sie wahrscheinlich auch aufgenommen. Die Ästhetik ist schon noch geil, aber einfach ist ja billig, was zu machen. Aber ich finde das etwas aus wenig Geld auf eine Ästhetik kommt, finde ich eben etwas, was sehr schön, wenn es schön das ist. Das ist sehr schön, also, ja. Und das finde ich sehr gut gelöst. Und ich finde, Wiki kannst du auch heute noch schauen. Das ist, Was mich aber... Kleine, ungeschlechtliche Koks damit. Was heißt ungeschlechtlich? Also ich habe lange nicht gewusst, wenn ich das nicht. Oder das Es gibt eine Folge, die musst du kannst schauen. Warte, ist ein Bub gewesen? Es ist ein Bub. Es gibt eine Folge, da sieht man ihn Blut. Mit Seeloi. Und Seeloi zum ersten Mal trifft, sie habe ich kürzlich mal gesehen. Und Seeloi zum ersten Mal trifft, ist mit denen am Baden. Und dann ist ein Füller Blut. Und man sieht den Schwanz. Nicht mehr, das hat mir gepaucht. Also tu dir das in den Shownotes, wo ich dann mache. Schnäbeli, wirklich. Das kannst du posten. Das ist immer das. Aber was ich wirklich nie gecheckt habe als Kind, war Biene Maya. Das ist mir wirklich, das ist mir so. Ich habe das wirklich nicht verstanden. Ich auch nicht. Aber mir hat der Heugümper gefallen. Das ist so ein guter Synchronsprecher. Immer von dem, stimmt. Der ist super gefunden. Der Rest von der Serie hat mich irgendwie nicht gepackt. Aber. Wenn der doof Willi irgendwie, jetzt ist es ein bisschen doof, dass mein Vater auch noch gerade Willi heisst. Nein, das ist nicht der Heugümper. Das ist nicht der Heugümper gewesen. Nein. Das ist ein bisschen... Wer ist denn der Willi? Das ist einfach der Freund von der Bayern. Ja. Das ist so nein, der ist mühsam, ja. Ja, der ist dann auch so... Ja, das habe ich nicht groß gehört. Ich glaube schon, aber einfach noch, als ich sehr jung war. Ich habe sehr viel Fans geschaut. Ja, alles. Ich weiss, das Erste, das ist lustig, wir haben unseren ersten Fernseher, wo meine Eltern sich angeschafft haben, das muss irgendwie spät in den 70er Jahren gewesen sein. ist glaube schon farbig gewesen, aber schon umschalten haben wir noch am Gerät selber müssen. Und das erste, was wir dort geschaut haben, war Pippi Langstrumpf. So wirklich die klassische Fernsehserie, die schwedisch. Das ist sensationell. Ja. Aber das ist übrigens aber auch so lustig. Also auch dort, oder, wo du die Pippi hast, also das Mädchen, das allein in dieser Villa wohnt, mit ihren Superkräften. Wo, Tochter, also ihr Vater ist eigentlich alleinerziehender Vater, also irgendwie, wo er nicht rum ist. Er ist ein Pirat. Man muss arbeiten. Ich meine, als Kind willst aber du ist, nicht sehen, wie Leute in einer Familie leben. Aber eben, das ist irgendwie schon noch, also das ist aber schon noch geil, das Medium irgendwie, also Zeug für Kinder so zu machen, wo halt irgendwo auch noch so subversive Botschaft immer, da zum Beispiel die rote Zora habe ich natürlich sensationell. Das trifft, das tut natürlich noch auf die Spitze treiben. Also müssen wir sich auch wieder mal, das muss ich mir wieder Pippi vor allem, ich denke, das müssen wir wieder reinziehen. Aber rote Zora, glaube ich. Das ist ein Film davon oder eine Serie? Serie. Okay, ja. Aber das war in Deutsch gesehen. Ja. Aber geil gemacht. Also ja, lustig. Ein komisches Gnömli. Aber wisst ihr noch, Gnömli? Das finde ich so Waldgnomen nicht. Nein, du meinst Ronja Räubertasche. Das stimmt. Das habe ich aber vor dem Fall gedacht. Aber der Film hat mir Angst gemacht als Kind, der Ronja Räubertasche. Mir auch. Vor allem die komischen Filme. Ja, ja, wo sie da bei deinen Trolli zu mir komisch gefunden. Aber noch schlimmer war, das war amerikanisch. Die haben in einer Höhle gelebt. Fraggles. Oh, ganz, ganz komisch. Ganz ja. Schlimm. Vor allem, ich habe so Scheiße, dass es gross. Ja, so gross. Nein, das ist Fraggles. Und ich singe am Anfang, kommt irgendwie ein paar Tage ein Loch ins Knie. Und so, also brutal. Das sagt mir gerade überhaupt nicht. Okay, das musst du ein paar Mal nicht. Und dann die grossen Viecher, die einmal haben fressen, weißt du, die kleinen Fraggles so. Dann die grossen, so wie so Samson. Ja, wirklich wie Samson ausgesehen. Und sie sind so, wie das ja, ah, ja, genau, ja. So hat es ausgesehen. Sie waren riesig und die waren fragt, oh geil, Fraggles, wow. Ja, genau. Die haben sie immer fressen. Aber hat das eine Message gehabt, wie die Fraggles sind? Ich weiß nicht, ich habe nur Schliess von den Grossen gehabt, das nicht ganz gut. Meine ältere Schwester hat das immer geschaut, weißt du? Wenn er ihr Alter war, das heißt. Nein, das habe ich. Das war mir aber auch das irgendwie suspekt. Also das wird heute nicht wiederholt. Ich meine, das müsste man sich wirklich wieder mal alles reinziehen. Im Sommer, das ist aber im Sommer eigentlich auch cool. Also, aber ist Sommerloch noch gut? Wenn wir, ja, aber nicht, wenn es gratis ist. Das ist mir auch egal. Die Sonntag auf der Couch liegen. Auf der Couch liegen. Nein, aber ja, das ist schon noch spannend. Da gibt es ganz cooles Zeug. Also, aber eben dort, das ist noch witzig zu sehen, wie solche, die total sinnentleert sind und andere, wo du wirklich merkst, da ist irgendwo noch... Ja, ich meine, auch Pippi Langstrumpf ist danach eigentlich. Man wohnt in einem Haus, hat einen Ross und einen Aff. Also ja, genau. Ja. Und sie macht, was sie will. Also sie rechnet falsche Titelsong. Also. Ja, und sie hat zwei Kollegen, und Eltern finden immer, nein, du darfst nicht zu der Pippi, du darfst nicht. Und alle finden Pippi scheiße, alle erwachsen, und alle Kinder finden es super. Das ist eigentlich total anti-autoritär. Ja. Ich bin natürlich schon auch in einem Groove aufgewachsen, wo das... also mein Vater war, glaube ich, so von dem recht fasziniert in den 70er Jahren. Müssen wir mal... Genau, von anti-autoritären Grundsätzen. Aber tendenziell bin ich eigentlich schon eher anti-autoritär erzogen worden. Also, ich glaube auch. Kann mich in dem auch. Also ist ja nicht so, also das wird immer ein falsch verstanden. Also, das ist ja nicht so, dass man einfach dann irgendwie einfach so ein bisschen machen kann, was man will. Irgendwie. Ja, aber halt sehr viel halt, selbstbestimmt und muss selber irgendwie auch schauen und es wird nicht alles irgendwie vorgegeben. Und du musst halt eben auch machen und selber denken und dir selber Sachen einfallen lassen. Ja, das ist schon so ein Schiff, wo man hat einfach so die Rahmenbedingungen, um ein sehr schönes Wort zu brauchen, hat man zur Verfügung gestellt und dort hast du können machen. Ja. Also, nein, für mich ist das anti-autoritäre Erziehung auch eher danach, dass man sein Kind als eine Person behandelt, die Entscheidungen treffen kann. Das finde ich auch gut. Die Frage hat für mich gar nicht gestellt. Die haben sie am Schaffen gesehen, dass sie keine Anteilung haben, dass sie sich selber gelassen haben. Das ist nicht eine andere Form davon. Du bist mit Pippi aufgewachsen. Nein, das habe ich rausgehalten. Das ist nicht, die haben stark gewesen, überhaupt nicht. Aber ich meine, wenn er zwei ältere Schwestern hat, und dann heisst es ja, die Eltern gehen arbeiten, und dann ist ja die Eltern daheim. Das stelle ich mir herrscht vor. Dann fingen sie, weißt du, ich tue mich sicher nicht mit dem abgeben, mach was du willst. Das sage ich, machst du eh nicht. Also, aber von wegen Pippi stark, das ist dann wiederum, sie ist völlig allein an die Autorität, aber sie ist auch stark. Darum Das ist nur noch, das ist eigentlich fast schon ein bisschen wie so ein Abspielen von der ganzen Materie, weil sie kann das, sie ist da. Ja, ja, sie ist, ja, ja. Sie ist speziell. Ja, aber das ist ja, ja, ja, ja, ja, ja, aber sie will eigentlich erwachsen werden und so. Also das ist, ja, aber das ist doch eher eine Metapher einfach auch für irgendwie... Sie zeigt sie erwachsen halt auch immer wieder. Also. Ja, ja, dann muss sie ja stark sein. Yeah. Aber übrigens, was sehr lustig ist, dass mein älterer Bruder, der hat drei kleine Buben, die sind inzwischen zwischen 7 und 4. Ja, der Enea wird er schon 8. Ups. Auf jeden Fall ist jetzt festgehalten, wenn es falsch ist, dann wünsche ich genau, ja. Schau, Mama, bin ich auch mehr. Jedenfalls ist es so lustig, dass die jetzt, aber die schauen Pipi zum Beispiel. Also ist natürlich der, also es wird noch geschaut, also, oder? Nein, man muss vielleicht sagen, also meine Brüder und seine Frau sind beide Lehrer für Unterstufen, haben auch lang so Grundstufen unterrichtet, das heisst, das sind so richtige Pädagogen, wie es im Bilderbuch steht, also im positiven Sinn. Und da wird natürlich sehr, also das heisst einfach am Abend, man nimmt halt den Laptop vor, weil den Fernseher hat man nicht mehr. Und dann haben wir irgendwie DVDs und dann wird eine Folge Pipi geschaut oder zwei. Und es ist aber lustig, dass sie jetzt das auch wieder schauen. Also, das ist ja doch, das ist ja 30 Jahre alt. Und was sie eben auch schauen, ist die Maus vom Mars. Kennt ihr das? Nein. Das ist wirklich, glaube ich, die geilste Trickfilmserie, die ich als Kind geschaut habe. Und wo ich mal vor Jahren eine DVD gesehen habe, irgendwie so ein Ramschirm, wo ich die gerade müssen kaufen. Das war so eine tschechische Trickfilmserie gewesen. Also es war zwar auch so ein Verbundprodukt gewesen, das hat man ja noch viel jetzt gemacht. DDR-Tschechien wahrscheinlich, oder? Ja, weiss gar nicht. Oder ist es im Westen gewesen? Ich glaube sogar mit dem Westdeutschen Rundfunk. Und das Lustige war aber, gewesen, es ist die Maus auf dem Mars, die hat alleine auf einem Planeten irgendwie gewohnt. Und was ich immer mich erinnert, ist, die war meistens eigentlich traurig gewesen. Sie war einmal so traurig gewesen, dass sie nur geheult hat die ganze Zeit, dass ihr Planet überschwemmt ist und so. Also sehr, und ich habe im Nachhinein jetzt aber herausgefunden, dass die Serie eben gemacht worden ist mit Ideen, die Kinder haben können einschicken. Okay. Also die haben dann noch, das haben letztes Mal natürlich noch klassisch in die Postkarte oder Brief. Und dann konnten die Ideen schicken, wie die Maus vom Mann, was jetzt passieren soll. Und dann kommen natürlich immer wieder mal Besucher vorbei und so. Und es ist total absurd. Und auf ihrem Planet, das ist irgendwie, der ist also irgendwie, also wenn sie drauf steht, ist sie vielleicht halb so gross in der Durchmesser vom Planet. Da drauf steht irgendwie ein Hütchen und irgendwie ein Baum. Auf dem Baum wachsen so Zuckerstangen. Dann wird sie aber noch mal so fett, dass sie irgendwie... Ja, gleich gross ist wie der Planet. Ja, genau. Das ist also total die Maus vom Mars. Das muss man sich auch umdrehen. Okay, das ist lustig. Ist ganz, aber ich weiss, als Kind habe ich auch so komische... Die habe ich nie gekannt. Das sagen wir jetzt gar nicht. Aber ich habe so, auch, als ich noch so komisch war, wie Henry und sein linkes Bein. Henry also, und sein linkes Bein. Kein Trickfilm, sondern das ist also eine echte Serie. Und dort ist es darum gegangen, dass der eine, der Henry, hat halt von einer Schaufensterpuppe das linke Bein mal gefunden hat. Und um das herum ist es immer gegangen. Das ist auch so eine komische Thematik. Das kommt bekannt vor. Das muss ich wieder mal suchen, das ist absurd. Auch, weißt du, so, wie oft ist das so, weißt, die schrägsten Sachen sagst, hey, das ist so schräg, das kannst du nicht als Erwachsene antreiben, das musst du für Kinder machen. Aber auch, ich meine, auch SpongeBob, das Zeug, das ist so abgedreht. Das checke ich überhaupt nicht. Und ich auch geschaut habe, es ist ja geil gefunden. Bin ich noch lustig. Catweasel. Ja! Catweasel! Der ist... Das ist ein Catweasel. So schräg. Das Wochenende machen. Catweasel, das ist ja so absurd. Da geht es darum, dass irgendwie so ein Typ aus dem Mittelalter in Neuzeit in England oder 70er Jahren landet. Das ist so schräg. Ja. So eine, wie der Typ aus dem Cette une fois mit dem Bart, das ist Catweasel gesehen. Der ist einfach aus 500 Jahren in Zukunft. Okay. In England von den 70er Jahren. Und benimmt sich denn dort entsprechend? Oder? Völlig schräg. Ich weiß aber nicht mehr, Ich weiß nicht, wieso ich habe das geil gefunden. Okay. Das ist auch, das habe ich auch, das mag mich erinnern, das ist total absurd. Ich weiß nicht, was es genau gegangen ist. Ja, also über so alte, also 70er, 80er Jahre Fernsehserie, da gibt die ganze tschechische Geschichte, die irgendwie Luzi, der Schrecken der Strasse. Pantau, habe ich auch lustig. Pantau, genau. Ja, Pantau. Ah, ganz schräg. Dann okay. Die Märchenbraut habe ich natürlich geliebt. Bei okay. Die Märchenbraut geht es darum, dass irgendwie... Ist das auch eine Serie, oder? Ja, das war eine Serie. Und dass so das Märchen, also von der Märchenwelt kommen jetzt plötzlich in die reale Welt. Das ist dann irgendwie so Prag in den 70er Jahren. Und es gibt dann auch so einen Ring, also man kann so einen Ring anlegen und dann drehen, dann kann man von der Märchenwelt in die reale Welt wechseln, mit einem Mantel geht es auch noch. Und dann kommen die eben in unsere Welt und tun das dann nachher in der Märchenwelt eben auch umsetzen. Also das heisst aber, dann plötzlich hast du in der Märchenwelt irgendwie ein Auto, Umweltverschmutzung und Abfall und völlig, und das ist dann irgendwie völlig kacke, oder? Und dann hast du irgendwie den bösen Zauberer, den Rumbo-Racket geheissen. Und es verliebt sich dann eben, eine aus der realen Welt verliebt sich eben in die Prinzessin aus der Märchenwelt. Ja, das ist ein riesiges Ding, aber es ist wirklich auch noch lustig, auch als Metaphern, also wo man dann in der Märchenwelt versucht, das dann wieder eben zu korrigieren und eben besser zu machen, aber nicht so, wie wir es eben möchten. Und das ganze Ding ist aber jetzt auch, das ist irgendwie 30 Jahre alt. Also, aber es ist noch witzig, irgendwie zu merken, das habe ich natürlich dann ein Spiel später mitbekommen, dass gerade so die tschechischen Fernsehserien, dass die alle sehr politisch subversiv gewesen sind. Also das heißt, dass man eigentlich im Prinzip das Mittel von der Kinderserie, oder vom Kindertrickfilm, genützt hat, um politische Botschaften zu transportieren, die man sonst so nicht haben können. Und das finde ich eigentlich schon noch spannend. Das ist ja oft so, also dass das ist auch Anfang von der Animation, so Anfang vom Film eigentlich auch, 20er Jahre, auch Walt Disney, das ist ja völlig eigentlich experimentelle Geschichten gesehen, auch was sie dann da gezeigt haben, und auch völlig absurd und auch eigentlich, also das finde ich auch spannend, dass das dann ist, dann das eine Nische gesehen Walt Disney, heute ist so Mainstream, aber dann ist das etwas wirklich auch subversives gesehen, wirklich, also und dann hast du es auf den Kinder antreiben, weil dort kannst du machen, was du willst, also das finde ich auch noch. Also Zeug ist der Hammer, ja. Das scheint sich die Leute, die einfach verbieten, dass Leute subversiv sind, sie ins eigene Fleisch, du hast Kinder schon eigentlich Gehirnwäsche machen von Anfang an, zum subversiv sein. Was schauen sie heute? Ich weiss gar nicht. Was schauen die Kids von heute? Ich habe mich überlegt, gerade keine Kinder. Kinder. Ja, aber es lebt mich über ein Wunder, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht wieder etwas Neues Saugutes gegeben hat. SpongeBob sieht scheint schon gut, meiner Seite. SpongeBob finde ich eigentlich noch lustig. Ich habe ein paar Folgen gesehen. Aber das ist schon. Jetzt auch schon. Aber das ist auch schon vorbei. Das ist schon alt. Ich meine, das habe ich noch gesehen, also mit. Das ist ja schon Ende 90er oder 2000 irgendwie rausgekommen, SpongeBob. Habe ich gemeint, da bin ich sicher. Ja, schon ausgekommen. Ja, ich habe es auch noch am Rand mitgekriegt. Aber jetzt Kolleginnen, die jünger sind, die haben so Mia und so, das ist gut. Ja. Das ist total nicht meine Generation. Nee. Ich habe das auch, das ist mir, also das übersteigt irgendwie meine. Ich meine, wir sind aufgewachsen, wo du auf MTV noch Musiker bist. Ja. Ach, ist das schön gewesen. Ja, wenn wir ein ernsthaftes Thema anschneiden, ich habe jetzt das sehr amüsant gefunden. Ich glaube, das müssen wir weiter treiben. Ich finde, ich tue immer gerne so über alte Fernsehen. Also medienmäßig. Medien ist natürlich. So viele Medien, wie wir uns hineinziehen, so die ganze Zeit durch. Mir ist es aber in den Sinn gekommen, es ist ja so lustig, um so jetzt mehr so ein bisschen auf so netzspezifische Sachen zu kommen, dass ja im Urheberrecht gibt es also die Disney-Klauseln, so sagen wir so ja, Anführungszeichen. Das nämlich in den USA, grundsätzlich ist es so, dass eigentlich aber eine gewisse bestimmte Zeit, nachdem dass ein Urheber tot ist, wird die Sache freigegeben. Yep. Jetzt haben wir aber das Problem mit Disney zum Beispiel. Und es ist, also ich habe das jetzt, ich tue dir einen Link irgendwo, in Show Notes. Ist aber das ist interessant, dass jedes Mal, wenn Disney Copyrights ausgelaufen werden, hat man dann einfach das Gesetz geändert, dass es dann wieder länger ist. Und anscheinend ist das schon mehrfach passiert, dass man versucht, das, also möglichst, dann schiebt man raus. Zählt dort nicht, dass irgendeine Firma das quasi weiterführt. Es geht immer noch für Disney zurück. Ja. Und auf Autor drauf an, schon. Ja, das ist schon so. Also darum, ich meine, es gibt inzwischen auch sehr viele Sachen, wo Public Domain sind. Also sehr viele, zum Beispiel, also bei Musik ist es relativ einfach, bei einem Film, du musst eigentlich warten, bis alle, die im Abstand vorkommen, gestorben sind, oder wie? Nein. Nein, Urheberrecht liegen schon. Ja, das ist Urheberrecht, ist eigentlich. Also das ist schon noch, ich meine zum Beispiel so klassische Sachen, Metropolis ist, das ist, du kannst im Prinzip Metropolis zum Beispiel neu vertonen und das wirklich als DVD auf den Markt bringen, ohne dass du Copyrights verletzt. Ich meine, der Film ist jetzt wirklich alt. Ja, ist sehr alt. Und wer jetzt noch hier verdient, das ist völlig, völlig ungerechtfertigt. So, aber hey, mein Urgroßvater hat mal eine geile Idee gehabt und in etwas investiert und darum bleiben wir es immer fett. Macht genau nichts, also, dass das jetzt hier ist. Aber ja, bei Disney ist es natürlich schon ein Problem, weil da ist natürlich immer die Firma dahinter. Mhm. Und es ist ja... Wenn man noch neues Zeugs macht, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ja. Meine, interessant ist aber, dass ich... ich habe mir, als ich das mit dem Podcast angefangen habe, habe ich mir überlegt, ja, will ich das ganze Zeug hosten? Und dann wäre natürlich auf die einen Seite wäre es naheliegend gewesen, das auf dem eigenen Server zu machen, also respektive im Hosting, das ich eh habe. Mhm. Da ist mir aber zum Glück plötzlich eine Webseite in den Sinn gekommen, wo ich vor... Das ist wirklich fast von Anfang vom Internet können gewesen, und zwar archive.org. Ja, ja, die ist super. Und das ist noch lustig, ich bin das erste Mal wieder draufgegangen, also archive.org. Und das sieht immer noch genau gleich aus wie im Jahr 2000 oder so. Das ist völlig benutzerunfreundlich, die Webseite, ja, muss man sagen. Muss man sagen, aber es ist ein extrem geiles Portal für alles, für Open-Source-Geschichte. Also du hast ein Moving Images Portal mit eben Filmen, ja. Und also vor allem zum Beispiel auch ganz viele so alte amerikanische so Schulfernsehen, Bildungsfilme. Okay. Also, du kannst es online schauen, runterladen. Ich habe extrem viele Visuals mit so Zeug gemacht. Also wo du wirklich eben auch so Zeug wie, also von Sachen wie funktioniert Elektrizität, und bist du natürlich auch sehr irgendwie so Anti-Drogen-Geschichten und so. Also, oder wie, also halt auch wirklich so amerikanisches Wirtschaftswunder mit irgendwie, wo die Eisenbahn Lobpreise wird und Stahlindustrie. Und, also so Zeug, das kenne ich sehr gut. Da gibt es auch Open Books und Audio. Ich weiß gar nicht, so einfach ja Text, Film, Bilder, glaube ich nicht unbedingt. Und sie haben ja auch, was sie bei sich reingenommen haben, von dem habe ich, kann man sehen, schon vor einer Woche mal darüber geredet, die Wayback Machine, also wo du im Prinzip kannst eine URL eingeben, also zum Beispiel gaggi.ch, so ein bisschen Werbung machen. Und dann hat es History. Und dann kannst du die History anschauen, kannst wirklich die erste, also du kannst die erste Version anschauen von einer Website. Das ist wirklich krass. Das also, finde ich, ist eigentlich auch wichtig, also nicht unbedingt wichtig, es ist nicht so, dass es mega schlimm wäre, wenn es das nicht gäbe, aber ich finde, der Staat könnte ruhig ein bisschen unterstützen, dass sind jetzt so ein archiviert wird in dem Moment. Das also vor allem eigentlich ist es eigentlich so, dass fast eine Art... Nationalarchiv oder ein Kantons. Ja, es ist eigentlich genau das Gleiche. Gut, Nationalarchiv ist der falsche Ausdruck für das, weil es ist halt so unnational im Internet. Ja, aber das ist eigentlich, die sammeln ja auch alle Bücher, die in der Schweiz rausgelassen werden. Dann können sie auch alle Homepages archivieren, wo eigentlich mit .ch zum Beispiel, ja. Kriterium zum Beispiel. Das ist eigentlich noch recht lustig, weil mir fällt gerade ein, dass ich eine Podiumsdiskussion geschaut habe von der Republika. Übrigens auch wieder mal so empfehlenswert, alles. Die Republika können, das ist so ein Festival oder ein Kongress in Berlin, gibt es glaube ich seit 5 Jahren, so, wo sich halt wirklich nur so um so Themen wie also Internet, Gesellschaft, Kultur auseinandersetzt. Ist so auch aus dem Umfeld von Leuten vom Chaos Computer Club entstanden. Und die haben auch alles online auf YouTube. Also ich habe vor ein paar Wochen ist das gewesen, habe ich mir mal wirklich mal angefangen, all das Zeug mit einzuziehen. Das ist sensationell, weil all die Speeches und Talks sind alle online verfügbar. Und dort hat dann eben irgendwie das einmal gegangen, um halt so Archivierung und wie geht man um mit eben auch mit Sachen, ich sage jetzt mal, wo jemand auch mal irgendwie auf Facebook gepostet hat, also was bedeutet denn das irgendwie, bla bla, also und dann hat einer gesagt von einem Archiv in Deutschland, dass bei ihnen eigentlich mal die Idee rum gewesen wäre, eigentlich sämtliche deutsche Webseiten zu archivieren, sie aber aus urheberrechtlichen und Copyright-Gründen das nicht haben können machen. Okay. Ich frage mich jetzt aber, wie das Archive macht. Also, ja gut, die tun natürlich nicht... Sind wir Zeugs drauf, was schon abgelaufen ist, oder? Inhalt sind, was natürlich auf ein Video, das ich verlinke, das wird natürlich nicht gesammelt. Ja. Also ich habe gestaunt, ich habe eigentlich eine von den ersten Versionen von meiner Webseite von kemengym.ch und sogar eine Flash-Seite. Hast du gefunden, oder? Habe ich gefunden. Okay. Und es hat wirklich so, also die Startseite, aber so die Videos und so, die haben sie natürlich, das machen sie dann nicht. Ja. Ja, ich finde, du musst auch nicht alles, weil irgendwie... wenn du anfängst, alles im Internet langsam zu archivieren, dann kannst du gerade so gut überall Tonband installieren und, und aufnehmen, was die Leute reden auf der Straße. Voll, also, das ist relevanter eigentlich. Es geht ja. Also anscheinend hat ja die Library of Congress, das ist ja irgendwie die grösste Bibliothek, also wo es überhaupt weltweit gibt, die haben, ich weiß nicht, ob sie das jetzt gemacht haben oder nicht, jedenfalls war mal die Idee rum, alle sämtliche Twitter-Beiträge zu archivieren. Wirklich? Gut, es ist immerhin nur Text. Also, weißt, das ist so viel also, Text, da kannst du nicht sagen, nur. die hätten in der kürzesten Zeit ihre ganze Bibliothek, wenn sie es wieder ausdrucken. Neu. Es ist aber es ist schon, also ich finde, man muss auch recht auf vergessen. Recht. Ja, oder recht einfach. Also einfach, muss wirklich nicht jeder Scheissdreck archiviert werden. Also auf Twitter muss definitiv nicht alles archiviert werden. Aber weißt du, das ist eben schon eine spannende Frage, die Recht aufs Vergessen, weil, sind wir ganz ehrlich, es wird in der Zukunft eher nicht das Problem sein, dass das Zeug eben gar nicht mehr zugänglich oder lesbar ist. Ja. Ich glaube, das wird viel mehr das Problem sein, dass man gewisse Daten gar nicht mehr irgendwie kann lesen also, oder, oder irgendwie eben anschauen, bla bla, weil es einfach irgendwie die entsprechende Hardware irgendwie nicht mehr geht. Da bin ich nicht völlig überzeugt aus dem technischen Aspekt. Ja. Mit Plan für die Hardware sind ja auch... Nein, die Hardware ist ja völlig irrelevant. Mhm. Du kannst auf dem allerneuesten Computerprogramm laufen von der allerersten Computer. Das kannst du alles emulieren. Ja. Also das wird schon auch so weitergehen. Es wird ja jetzt schon jeder sämtliche Gerät hat irgendjemand einen Emulator gemacht, dass das kannst du wieder bei dir haben. In der offensichtlichen Fall die alte Game-Konsole. Ja, und die andere Frage, die sich eben bei dem Recht auf Vergessen stellt, ist, ob es nicht einfach wichtig, relevanter ist, dass man vor allem umdenkt und eben das irgendwie auch anders anschaut, eben auch all die Geschichten, die irgendwie die Partyfotos von vor 10 Jahren und jetzt willst du irgendwie politische Karriere machen und das... Also dass mir der Umgang mit dem irgendwie eben muss anders werden. Das sehe ich eigentlich fast schon mehr als Chance, weil irgendwie, ich hoffe eigentlich darauf, dass langsam Politiker kommen, wo es uralte komische Partyfotos gibt, weil das machen die Leute einfach mit in dieser Zeit oder vielleicht auch später und das finde ich eigentlich noch gut. Die Transparenz, statt einfach zu sagen, Ich habe geraucht, aber nie inhaliert. Oder so. Ja, genau. vielleicht öffnet das auch wiederum etwas. Ich hoffe eigentlich ein bisschen drauf. Stimmt, ja. Also wo irgendwie nachher die Person vom öffentlichen Leben auch irgendwo transparenter und auch irgendwo menschlicher wird. Ja, ist ein bisschen doofes Wort, aber ja. Ja, nein, ich meine, Datenschutz ist nicht schon extrem wichtig. Ich habe gesagt, du musst eigentlich so leben, dass du machst, dann kannst du stehen. Und dann finde ich, wieso... Es gibt ein Foto, wo du halt vielleicht besoffen drauf bist, aber dann denkst du, und? Ja, also ich würde mir mehr Sorgen machen, wenn ein Politiker noch nie besoffen war und das soll hier jetzt uns führen. Ja, wir machen Lebenserfahrung, tut mir leid. Ja, also. Aber nicht, das ist schon, also ich... Ich meine, sorry, wenn du ein Arschloch bist und Arschlochfoto auf deinem Account hast, dann dürfte doch die Welt auch sehen, dass du ein Arschloch bist. Das ist jetzt zum Beispiel so interessant, ich weiß nicht, ob ich das mitbekommen habe mit dem Opernsänger bei den Wagner-Festspielen. Ja, ja. Wo irgendwie halt mal in der Jugend irgendwie ein bisschen ein Nazi war, ist uncool. Er ist immer noch ein Nazi. Ist er immer noch ein Nazi? Nee, weißt du, was er gesagt hat? Also, Entschuldigung. Es tut mir leid, dass ich an diesem Ort mir nicht bewusst war, was die Symbolik auslösen kann. Okay. Ja, aber... Mit dem öffentlich könnte man Leute verärgert haben. Ja, aber... Ich sage, ich finde Rassismus scheiße. Aber das führt... Ja gut, aber das ist jetzt auch wieder interessant. Da können wir jetzt eine Mediendebatte starten. Wie das, also ich habe einfach... Also was ich mitbekommen habe, ist, dass das mehr zum Beispiel... Trotzdem darf ein Nazi auch Oper singen. Weißt du, tut mir leid. Also, solange man politisch bleibt und nicht gewalttätig wird, kann der machen, was... Also. Ja, aber das führt auch zum anderen Punkt, dass halt zum einen das Bild von jemandem... Ich meine jetzt zum Beispiel auf Facebook alte Bilder von jemandem... Die Kollegen laden einfach lieber ein Foto von dir auf, wo du steinbreit auf den Stegen sitzt, ja, als eins, wo du seriös auf den Bus wartest und ein normales Leben führst. Das heisst, die Gesellschaft muss auch anerkennen, dass ein Großteil der Bilder, die ihnen vorgesetzt werden, aus speziellen Situationen kommen und überhaupt nicht das Gesamtbild von der Person repräsentieren, wie er sein Leben lebt. So. Das ist übrigens, ich meine, gerade heute habe ich, als ich da reingefahren bin, noch einen Artikel gelesen, ich glaube, in der NZZ, zum Thema Netzpolitik, und also Schweizer Partei und Netzpolitik. Mhm. Und es ist schon noch ernüchternd oder frustrierend zu sehen, dass so gut wie niemand das überhaupt irgendwie zum Thema macht. Oder, also wir haben natürlich schon so ein bisschen Datenschutzsachen und vielleicht irgendwie öffentliches WLAN, aber wenn, ja, dann vielleicht wie Städte und so, und auf dem Land ist das ja nicht so relevant. Und, aber das eigentlich niemand. Und da gibt es ja, und das würde mich jetzt interessieren, weil wenn da gibt es ja in der Schweiz, gibt es ja auch die Piratenpartei. Ja, haben die da irgendwie, weil die sind bis jetzt Rand, ja, total an mir vorbeigegangen. Ja. Also, ja, ich weiss, dass sie ja gibt, aber... Ja, für mich so Piratenpartei in der Schweiz, finde ich, ist nur überhaupt das Thema, was in Deutschland das Thema ist. Also in Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Nur wegen dem. Inhaltlich liefert Piratenpartei wenig. Theoretisch. Also in der Schweiz? Gewisse Leute, ja, ja, in der Schweiz. Gewisse Leute vielleicht, ja, gewisse Köpfe, die interessant sind, die interessante Thesen haben und so. Aber... Also die gibt's. Piraten gibt's. Aber es gibt die interessanten Köpfe mit interessanten Thesen in der Schweiz? Vielleicht, ich kenne keine. Einfach, das wäre meine Frage. Ich habe ja mit einem mal eine Petition gemacht. Wegen Asylunterkunft, aber ich habe da gar nicht drauf. Ich weiß nicht. Von mir aus sollte sich Politiker aus dem... Theoretisch sollte sich Politiker aus dem Internet fernhalten. Das ist anarchischer Raum. Also irgendwie, das einzige Aufgabe für mich von einem Politiker ist, dafür zu sorgen, dass das Internet frei bleibt, für alle frei verfügbar, ja, und dass man drin kann machen, was man will. Voll. Ja, aber es, nee, aber ich meine, das muss ja schon gewisse gesetzliche Grundlagen nehmen, wo wir sind. Und da muss auch, ich meine, es muss auch vom Staat, Was, wo genau, was braucht die Grundlagen? Ja, also ich meine, ich finde jetzt so etwas wie dass das Businessmodell wie Mega Upload jetzt auch nicht wirklich fördert. Also gut, das bricht Copyright gesetz. Nein, nicht einmal. Also du musst ja nicht neue Gesetze machen, nur, also ob es jetzt im Internet Copyright bricht oder schießt, das ist das gleiche Gesetz. Also weißt du? Das ist nicht einfach, nur weil es im Internet einfacher ist, um das Zeug zu vertreiben. Ja, yeah, ja. Du musst dann plötzlich extra ein Gesetz machen. Nein, die alten Copyright-Gesetze lernen. Also ich finde es auch wichtig. Nein! Ich finde es auch wichtig, dass, wenn du künstliche geistige Arbeit machst und dass du, wenn jemand Angst daran verdient, dass du dann auch etwas bekommst. Aber wenn ich nicht einfach Musik höre. Ja, aber die Copyright-Diskussion hat ja gerade mal gar nicht mit dem Internet zu tun. Nein, voll nicht. Das ist irgendwie so ein riesiger Irrtum, der die ganze Zeit passiert, finde ich. Also einfach das Internet ist ein Werkzeug geworden, das einfach die Copyright-Verletzung viel einfacher macht und wenig verfolgt macht. Es ist eigentlich mehr Digitalisierung von Daten, die das Ganze in die Freiheit. Und du kannst einen Server in einem rechtsfreien Raum in den USA oder Russland oder sonst irgendwann verstecken, wo die niemand findet, und dann hast du dein Zeugs drauf. Also das ist einfach, es ist einfacher wegen dem Internet, aber nicht, es ist der gleiche Sachverhalt, fertig. Also, ja, aber trotzdem finde ich, um meinem Philipp heute geschehen zu besprechen, dass ich Politiker schon mit dem Internet auseinandersetzen will, weil ich eben auch finde, dass das Internet eben auch sehr viele Chancen würde bieten. Ja, aber das hat es nur, solange es frei bleibt, vor all dem Scheiß, den wir in der realen Welt schon angefangen haben aufzubauen. Natürlich geht das nicht, weil wir kommen aus der realen Welt rein, aber es muss einfach so frei wie nur möglich bleiben, die ganze Sache. Ja, aber dass man zum Beispiel sagt, irgendwie, also das ist die Frage, ob man das irgendwie im freien Markt überlässt, oder ist das eine Aufgabe vom Staat, zum Beispiel zu freiem WLAN irgendwie flächendeckend? Das hat jetzt auch nicht prinzipiell mit dem Internet an sich zu tun, sondern mit der Verfügbarkeit. Ja, klar, logisch, ja klar. Ja, klar, das ist eine Diskussion, was ist die Aufgabe vom Staat und was nicht, und was teilen wir im Zukunft. Und dann würde ich schon sagen, dass der Staat sollte schauen, dass so viele Leute wie möglich ans Internet kommen. Da bin ich eigentlich schon dafür grundsätzlich, wie dass es Möglichkeiten gibt. Oder dass wir auch, ich meine, du hast schon jetzt in dem Artikel eine Frage, Verfügbarkeit zum Beispiel von Dokumenten, die irgendwie sagen Sie irgendwie Sitzungsprotokoll oder auch von Sessionen im Nationalen, im Ständerat, wie schnell das selbst verfügbar sein. So, also, und dort finde ich auch, da gibt es tatsächlich eine Politiker, die heute sagen, ja, das kann man schon online stellen, aber mit ein paar Jahren Verzögerung. Ja, das ist immer, sie wollen nicht Transparenz schaffen. Ja, das ist der Feind für jede Marktwirtschaft, genau gleich ist der Feind für jede Demokratie. Ja. Also, da setze ich Machwirtschaft, freie Machwirtschaft und richtige Demokratie eigentlich 1:1. Was jetzt nochmal? Also weißt du, freie Machwirtschaft finde ich das gleiche wie eigentlich eine gute Demokratie. Weil das Produkt muss transparent sein. Du musst doch wissen, wie es produziert wurde, wie kommst du an, wie teilt sich der Preis auf, was ist die Marge vom Heft. Dann kann ich entscheiden, frei entscheiden, wenn ich alles weiss, das Produkt nehme ich, mein Geld geht in die Richtung. Im Internet genau, bei der Politik, bei der Hoffnung genau das gleiche. Du hast dein Programm und machst alles transparent, auch deine Sitzungen, auch deine, einfach alles, was du hast, und sagst, das sind unsere Meinungen, wir stehen zu dem, auch wenn wir das in der Sitzung haben. Klar kann ich es verstehen, wenn gewisse gewisse Sitzungen müssen vielleicht mal geheim sein, bis man wirklich auch nach Hause geht und sagt, okay, look, das haben wir jetzt entschieden. Und vorher kannst du vielleicht offen sein. Und es ist vielleicht nicht einfach, wenn alles öffentlich ist. Andererseits, wenn alles öffentlich ist, dann kannst du ja sagen, schau mal, was ich die Meinung, die dort gesagt habe, ja, das habe ich dort gesagt. Aber ich habe sie dann vielleicht noch geändert oder anpassen und merkt, okay, das Argument hat mich überzeugt und das ist jetzt meine Meinung, ich habe sie geändert. Wenn man das transparent machen kann, ist das völlig okay. Also ich weiss nicht, wieso, was man, wie man gegen das sein kann. Das wäre nicht ideal. Keine Sitzungen, nein. Aber wie ist jetzt das bei deinen politischen Aktivitäten? Also, ich mache alles alleine, nicht gibt es keine Diskussion. Aber ist das ein Thema, also, wo du sagst, ich will auch wirklich irgendwie, ich will die Transparenz und ich stelle mich, wir stellen möglichst viele Sachen ins Netz und wollen irgendwie, irgendwie die Informationen zugänglich machen von meinen Aktivitäten. Ah, völlig, ja. Das schon, aber jetzt, also ins Netz stellen ist eine lange Frage, der Aufwand ist dann manchmal auch, weißt du. Also ich mache es dann vielleicht eher nicht, also wenn es Sitzungen gäbe, was es noch nicht gibt, wirklich, also gibt es schon auch, aber... Also du bist alleine, oder wie? Nein, nicht mehr. Zum eine Partei gründen, kann man alleine eine Partei gründen in der Schweiz? Ja, ja. Also ich bin zu zweit. Du machst eine Partei, machst einfach, sagst, ich bin eine Partei. Ah ja, genau, das würde mich jetzt mal interessieren. Jetzt. Ich bin also, eine Partei. Das ist wie was, was muss man machen, um in der Schweiz als... politische Partei irgendwie zum registriert werden, dass man sich kann aufstellen lassen. Fertig. Du musst für etwas kandidieren. Aber du hast ja auch ein paar Unterschriften müssen sammeln. Ja, kandidieren heisst, also Nationalrat, den ich letztes Jahr spontan mitgemacht habe, kandidieren heisst, du musst bis zur Abgabefrist der Anmeldungen, also es gibt eine Frist, wo du sagst, alle bis dann, wie ich da gemeldet habe, du musst 200 gültige Unterschriften haben. Was jetzt im Kanton Basel ist, 200 wollen im Kanton Basel stimmberechtigt sein und auch wohnen und richtig angemeldet und dann reichst du das ein und dann darfst du den Nationalrat kandidieren. Jetzt für Grossratswahl und dann jetzt, das heisst, ich habe meine Parteiliste, wo ich wählen, wie die Partei heisst und bin als Einziger drauf gewesen. Die Hürde ist 200 Unterschriften. Parteien für sich sind nachher organisiert als Verein normalerweise. Ja, und also, dann hast du die mal gesammelt und dann hast du das irgendwo da bei Basel Stadt im Kanton mal irgendwie eingereicht. Genau. Fristgemäß richtig eingereicht und dann sagen sie, ist der Listenplatz okay? Ist das alles so richtig aufgeschrieben? Dann gibt es eine E-Mail, manchmal ist es so Druck, weißt, gut zum Druck, wirklich, okay, ist alles gut. Und dann bist du eine Partei und jetzt bei der Grosshochschule ist es pro Person, die auf der Liste ist, 30 Unterschriften. Und du bist aber du musst von der Partei selber, du musst nicht irgendwie die Statuten abgeben, jetzt irgendwie, wie du vereinsmässig... Wenn du einen Verein organisierst, wo die Partei eigentlich tragen, sozusagen, der Eigenverein für die Partei, dann hast du Statut und alles. Für ist das Verein. So? Also ist die Partei selber nicht schon ein ist kein Rechtskörper. Also kein, du könntest theoretisch völlig... ohne überhaupt nur eine politische Motivation deine Unterschriften sammeln und sagen, ich setze wie auf die Liste, wählt mich. Ja. Und das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Du kannst sagen, fick die Partei, fick die Partei, euch alle. Also das heisst aber, ich meine, das ist jetzt eigentlich noch interessant, ich staune, dass das noch nie gemacht worden ist, du könntest das ganze System ja derart penetrieren, wenn du nur genug Leute würdest finden, die würden sagen, ich will mich aufstellen, ich gebe mir einen Namen, ich gehe schnell, sorry, 200 Unterschriften, die sammle ich auch, relativ locker. Ja. Und dann bin ich auf der Liste und dann müssen die mich, dann sind sie noch verpflichtet, dass ich dann auch irgendwie anständig porträtiert werde und so. Okay. Was also, du hörst von der Waldzeit mit deinem Namen drauf eingeschickt. Ah, das längert dann, also das andere ist... Das ist kein Bottom, alles ist dein Zeug. Deine Propaganda. Das aber das kannst du machen. Also ja, nein, aber das Einzige, was es gibt, ist ja, dass du ja vom Kanton, von der Stadt, so gesammelt die Parteigeschichten überkommst. Genau, also, die Partei oben, dann alle Namen, die... Nein, ich meine nicht das. Ich meine nicht wirklich die Wahlunterlagen, sondern die Unterlagen, haben die das nicht da jetzt, Basel? Nein, bei ihr. Also wir haben das sozusagen. Das ist die Partei, aber müsst ihr selber verschicken. Nein, dass du kommst, wir kommen, wenn Nationalständeratswahl sind, Stadtratswahl, ja. Kantonalwahlen, kommst du ins Gouvern rüber, wo jedes von der CVP der Prospekt drin ist, von der FDP, von der SP und so. Das wird alles zugeschickt. Die das zentral. Nein, bei uns ist das, gibt es diese Partei selber machen. Ja. Du bekommst einfach die Wahlliste geschickt mit den vordruckten Namen. Und dann kannst du bearbeiten oder auch nicht. Aber eigentlich wäre es schon so. Aber was ist, wenn zum irgendwie das Riechende Tagblatt macht zum Beispiel das? Die alle gehen anfragen und sagen, kurzes Statement, so in der Zeichen, Foto bitte schicken. Und die alle abdrucken. Okay. Das machen auch, das machen nicht alle die, aber das, zum Beispiel Riechen in Riechen macht man das. Und Batz nicht, oder? Batz macht es nicht, das wäre Aufwand. Würde eigentlich noch Sinn machen. Aber würde Sinn machen, ja. Das ist, also das ist, denn es ist nicht vom Staat her, ist das die Aufgabe, zum Propaganda zu verteilen. Aber wäre das eine Idee, um irgendwie auch, ich glaube, die Frage ist jetzt, ob jetzt, wie cool jetzt das wäre, aber eigentlich wäre es ja amüsant, irgendwie, wenn wir noch 20 mehr solche Einzelmasken wie die das wäre ja... Möglich. Der Witz ist, es wird nicht gewählt werden. Also weißt du, kannst ob du jetzt 10 ist oder 30. Jetzt geht es mehr darum, um das einfach irgendwie zum ein bisschen aufzeigen. Zum aufzeigen, wie gut das System ist, dass jeder Trottel einen Scheiß machen kann und sagen, okay, du kannst auf Kunden, ja. Das ist doch scheiße. Also irgendwie ist das ja noch cool. Ja, das finde ich auch geil. Das ist ja irgendwie auch noch geil. Das ist auch richtig. Also, dass auch jemand kann sagen, irgendwie, Tami, ich finde irgendwie, ich möchte, dass wir... gratis so Nutten kann, richtig, und Kokain legalisieren. So Ton, das ist also, ja in unserem Parteiprogramm. Also nicht gratis Nutten, aber Legalisierung von Drogen. Auf jeden Fall. Aber zum Beispiel, wo ich in Solothurn gewohnt habe, dann hat es die Humanistische Hanfpartei gegeben. Humanistische Hanfpartei? Die Humanistische Hanfpartei mit einer Liste von 2 Leuten. Weißt du, Kantonalwitz. Und dann siehst du immer, nach der Abstimmung gibt es Dorfplatz mit allen Abstimmungsresultaten, wo dann zusammen, also anonym zusammenzählt. Und du siehst genau 2 Stimmen für die Humanistische Hanfpartei in diesem Dorf und denke, das bin ich. Stell dir vor, so ein Dorf. Hast du für die Humanistische Hanfpartei gestimmt? Aber in Basel gibt es auch, gibt's jedes Jahr, ich weiß nicht, ob das ist, aber in Basel. Gibt es auch schwule Listen Basel? Oder? Ja. Oder die Volksaktion gegen zu viele Ausländer? Also die gibt es auch, das ist ein Problem. Die gibt's. Also, aber wie ist es eigentlich mit der Abkürzung? Ich meine, die gehen irgendwann aus, sind die auch geschützt? Oder könnten wir uns irgendwie eine sexy Vatikanpartei nennen? Das kannst du schon. Aber ich glaube, wenn du jetzt Coca-Cola-Partei würdest nennen, dann hättest du wahrscheinlich vielleicht... dann fänden sie es geil und sie haben ein Problem mit dem Urheberrecht, je nachdem, was du machst wahrscheinlich. Das ist auch wieder Urheberrecht und nicht politisch. Das Urheberrecht ist einiges stärker von Das ist nicht bei Initiativen, du darfst auch nicht irreführende Namen, also Titel machen. Ja. Du kannst nicht die Ausschaffungsinitiative taufen nach Enteninitiativen. Das darfst du zum Beispiel nicht. Okay. Oder darfst du mit Ausländern schaffen, man hat Auto aus Initiativen. Geht zum Beispiel nicht, weil du musst ja zum Beispiel die Einheit von der Materie sagen, die Bärwäsche sind. Okay, das macht noch Sinn. Und was ist denn jetzt bis jetzt deine Erfahrung gewesen? Du hast jetzt, glaube ich, dass ich das mitbekommen habe, 2 Wahlkämpfe gehabt. Oder eine... Wahlkampf habe ich nicht gemacht. Also ja, genau, aber du hast nicht da... Aber zu Basel hast du auch mal kandidiert, oder? Nationalrat kam da. Nur für Nationalrat? Ja, aber jetzt Grosshoch kommt im Herbst. Ah, okay. Jetzt im Herbst. Aber es sind jetzt 7 oder 8 Leute auf der Liste. Wie sind die sozusagen. Ja. Es ist nicht eine Spassparty in dem Sinne. Sondern inhaltlich ist er doch tatsächlich ein bisschen etwas um. Ja, nein, also auf jeden Fall. Also das habe ich jetzt nicht so erwähnt. Nein, aber also, Leute, viele, weißt du, wegen dem Namen schon nur viele Leute. Gewisse Spassbonus gibt auch mehr. Aber nein, gesagt, also das aber ist aber nicht ganz geschehen. Das ist wirklich noch witzig, weil ich, aber für mich ist das wirklich, durch das, dass ich das wie mir nicht bewusst war, wie einfach das ist, ich habe das immer von Anfang an irgendwo ernst genommen. Also ich habe das nie als. Also logisch, klar, der Name ist natürlich schon ein bisschen grenzwertig, muss man ja schon sagen. Aber dass ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es einfach nur ein Jux ist. Also so habe ich das nie wahrgenommen, so wie Schanz. Also, ich meine, das heisst ja, ich meine, irgendwo, also, du tust dich ja auch, also auch irgendwo auch, also in der Bloßstelle Spaß, aber du exponierst dich. Aber ich muss sagen, ich habe 900 Stimmen gemacht, nur ohne Wahlkampf. Und das ist, ich bin so schlecht von allen. Aber etwa die 200 Stimmen weniger als die nächsten schlechteren. Was sind die schon wieder gesehen? Das sind die ganz recht schlimmen, oder? Nein, die haben 4000 Stimmen gemacht. Aber zum Beispiel, das sind Jungparteien teilweise, da muss ich sagen, die haben 5 Leute auf der Liste gehabt und haben Geld gehabt. Und dann machen sie fast so viele Stimmen, also ein bisschen mehr Stimmen als ich, ohne nichts. Und dann denke ich auch, was macht die falsch, weißt du? Also, und das ist ja, das machen wir hoffentlich einen guten Wahlkampf im Herbst. Ja, aber das ist schon. Also, das und wer gesagt, dann sind sie im Grossloch drin. Ich muss mir ich selber ich sehe mich da nicht so. Aber ich glaube, ich suche irgendjemanden. Ich glaube, ich suche irgendjemanden, wo ich wollte. Du wirst Politiker-Mäzen. Ja, genau, ja. Ich würde dann einfach irgendwie so im Hintergrund nehmen. Ich würde so die Webseite betreuen und irgendwie so. Aber das ist entscheidend. Social Network, Aktivität. Ja. Für mich ist es entscheidend, dass man auf meine Homepage gehen kann, und also auf unsere Homepage gehen und dann auch schauen, was auf dritte Partei. Also, das finde ich entscheidend. Ja, ja, aber noch ein geiler, so völlig satirischer, reicher Sport. Also kommen sie so wie wir jetzt so zusammen und finden, also wir gründen jetzt jeden eine Partei, gründen, dann stellen wir jemanden, machen wir den Wahlkampf, am Schluss mehr Stimmen und so reingehen. Das hat etwas in Politik umgesetzt, das ist auch ein reicher Sport. Ich meine, wir wissen ja alle, wer das finanziert. Also, ja, sag nicht, ja. Ja, nein, das ist sie so, geben es zwar nicht zu und niemand gibt es zu, aber wir wissen genau, wie jeder Milliardär im Schloss wohnt. Wie heisst der andere? Nein, aber ich meine, aber der andere, der mit der Bank. Wie heisst der mit der Bank? Ja, Grübel. Nein, der bei der SVP, Zürcher SVP, der neue helvetische Bank irgendwie gegründet hat vor ein paar Jahren. Das ist nicht vorher weg. Hey, ja, ist das ein Kotzbrocken, unglaublich. Die haltest alle, du nicht aus. Also. Weißt du, man sagt immer, man kann den Beruf ausüben, was man will, aber ich bin nicht ganz überzeugt. Wie meinst du jetzt? Er ist Banker. Der kann wohl bei der SVP. Ja. Ja. Ja gut, jetzt könnte man ja sagen, also das heisst, du hast ja für die, hast schon deine Kosten auch publik gemacht. Ich muss unbedingt das Aufgabe für mich notieren. Also aber das Ziel ist, also jetzt haben wir zum... Also wäre ja auch noch interessant gewesen, also, weißt, du würdest sagen, irgendwie okay, was habe ich für das ausgegeben, okay, ja, das irgendwie Webhosting, für eine .ch-Adresse, irgendwie 15 Franken im Monat. Es gibt in der Homepage, sobald ich sie Ausgaben habe und Einnahmen, vor allem sobald ich Einnahmen habe. Dann irgendwie mal Bier trinken mit jemandem und ein bisschen... Von wem wohnen? Und da wäre jetzt zumindest der Link gemacht. Ein Thema, das ich ja da auch bei der Mikroanalyse, um den Namen von dem wunderbaren Podcast auch noch mal ein bisschen zu streuen, ein bisschen möchte pushen, das sind ja eben so die ganzen alternativen Finanzierungsmodelle. Ich meine, wie halt eben zum Beispiel die ganzen Crowdfunding-Geschichten oder eben auch Flatter, hast du jetzt... Ist das bei dir schon ein Thema gewesen, dass du irgendwie zwischen deine Partei irgendwie auf so eine Art... Aber das ist eigentlich keine schlechte Idee, ehrlich gesagt. Wie, es braucht Geld. Also für Drucksachen vor allem. Ja. Ja, und im Moment habe ich das Gefühl, etwas, was ein bisschen ungewöhnlich ist, hat am meisten Chance, auf die Art an Geld zu kommen. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, extrem viel Geld, aber, nein. Aber hey, mehr, als wenn du einfach da sitzt. Hey, man kann so günstig Propagandamaterial drucken und machen. Und dann auch verteilen, muss halt einfach engagiert sein. Das ist einfach, also, freiwillige Arbeit. Da fällt mir auch viel Lustiges eigentlich, ist, dass Politik und Internet zwar extrem vernetzt ist, weil es die ganze Politik massiv verändert, obwohl ich vorher gefunden habe, dass ich Politik aus dem Netz raushalte. Ja, das geht, also es ist aber... Ich glaube, wir lernen jetzt das gleich nochmal weg. Ich habe jetzt gerade noch einen interessanten Gedanken gerade. Ich glaube aber, das Problem im Moment ist, und das nehme ich wirklich wahr, auch in meinem Umfeld, bei Leuten, die nicht so technikaffin sind, dass man auch eine ganz komische Vorstellung von Internet hat. Also das heisst irgendwie, wenn ich zum Beispiel sage, ich finde irgendwie, eine Stadt wie Luzern müsste doch irgendwie flächendeckend ein freies WLAN irgendwie haben, dann findet mein Gegenüber ja, wieso muss man dauernd online sein? Also wo dann aber irgendwie... Und ein Smartphone und ist ja auch ständig am Umspielen. Nein, überhaupt, das ist tatsächlich jemand gewesen, der auch irgendwie so alt, wo ein Handy hat, irgendwie so Nokia-Style. Aber was ich dort gemerkt habe, ist, dass man mit Internet eben sehr stark auch irgendwie einfach immer noch verbindet mit dass man sich Gossip reinzieht und es ist alles irgendwie banal und verblödend. Das war immer die gleiche Diskussion. Also weißt du, die Fernseher verblödet auch und Bücher sind das Wichtigste und Bücher aufkommen, sind Bücher verblödet, schon eine Stunde. Das ist wirklich eine lange Diskussion. Ich bin vor dem Fernseher aufgewachsen. Ich bin nicht dumm rausgekommen. Schon ein bisschen verblödet. Verblödet, ja, aber nicht dumm. Verblödet, aber nicht dumm. Sehr schön. Das wird ein Tipp. Und ich meine, Podcast. ich habe hier. Du musst halt deine Dokumentationen reinsuchen. Es gibt genug Zeugs, die du hast. Und ich will jeder Mensch auch verblöden. Also, ja, aber ich wollte mir nur sagen, was ich wirklich merke, ist, dass in einer breiten Bevölkerungsschicht irgendwie. die Möglichkeiten, die einem irgendwie ins Netz bringt, irgendwie gar nicht wahrgenommen werden. Das finde ich nicht. Das finde ich eben schon noch extrem. Also das ist ja das, was mich auch ein bisschen pusht, weil ich das Gefühl habe, hey, es gibt so geile Geschichten, die online passieren. Und da rede ich jetzt nicht von Kino.to, also, sondern rede ich auch von Sachen wie Flatter und Remake, Kickstarter. Ich finde einfach vor allem interessant, das riesiges Archiv, wo einfach alles eingestellt wird. Also ich meine, ich schaue am Sonntag gerne, oder wenn ich weiss, was mache, schaue ich einfach Dokus. Ja, das. Oder Wikipedia durchstöbern, dann kommst du dort an, wie funktioniert jetzt das? Ja. Und dann gehst du schauen, dann kommst du dort an. Und du hast jetzt Zeugs vom Allgemeinen, sagen wir mal, gehobene Unterhaltung. Oder ich zum Beispiel, mein ganzes Programmier oder irgendwie Computerwissen, das kommt alles. Ich habe nie ein Buch gelesen über das Thema. Also, wenn ich ein Problem habe, gehe ich ins Internet, richtig, dann lerne ich es. Und richtig, am Schluss, genau. Und ein Buch zu dem Thema wäre gerade veraltet und bringt eigentlich überhaupt gar nichts. Gar nicht. Und dann musst du es absorben, du musst es bestellen. Und, nee. Und es ist eh veraltet. Also, das ist unbruchbar. Also, ich weiß nicht, wie die Leute Internet nutzen. Ich habe kürzlich meiner Schwester geholfen, sie hat einen Mac gekauft. Sie ist auf Mac umgestiegen, von PC auf Mac. Und dann habe ich geholfen, den einrichten. Und dann merke ich, die brauchen eigentlich genau auf ihrem Computer die Festplatte Fotos. Ab und zu etwas schreiben. Je nachdem, sie müssen PowerPoint-Präsentationen machen. Und Mails checken. Ja. Ja, gut, der Browser. Und der Browser. Ein Browser so ein bisschen, allgemein. Stimmt, der Browser, vergessen, einfach ein bisschen zum Surfen. Aber nicht, eigentlich nicht wirklich. Ja. Also, wie benutzen die den Computer? Ja, wenn sie keine, ich würde den Computer auch so nutzen, wenn ich nicht nebenan noch eine Beschäftigung habe, wo ich am Computer bin. Ja gut, nein, aber ich schreibe am Computer, also gut, ich brauche ihn auch nicht extrem, aber trotzdem. Ja, du hast gesagt, sie brauchen zum Mal etwas schreiben. Ja, aber mal alle. Das okay. Ist schon ein Video. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass für mich inzwischen irgendwie der Computer und das Netz wirklich das Tool geworden ist für Bildung eigentlich. Völlig, ja. Also, und das, weißt du, das meine ich eben, wo ich mich eben auch ein bisschen nerven irgendwie über die Haltung irgendwie, wo das so irgendwie so eine Schmuddelecke ja, irgendwie da wird, wo aber irgendwie, wenn das Zeug richtig kuratiert ist, wenn du die richtige Quelle hast, dass du einfach, ich meine, inzwischen, anstatt dass ich irgendwie im Fernsehen schaue und durchzappe, irgendwie habe ich meine YouTube-Channels, wo ich irgendwie eben, ich sage jetzt mal, Republika oder TED zum Beispiel, ist das so eine geile Geschichte? Fast also, mehr, weil ich meine, wenn du im Fernsehen zappst, nimmst du das, was in der ARD und der Tagesschau kommt, einfach als Bar in Münzen, weil das ist die ARD-Tagesschau. Aber im Internet lernst du dann auch noch aus diversen Quellen irgendwie ein Bild zusammensetzen und ich glaube, an einer Webseite traust du viel weniger als das, was aus der Fernsehkiste flimmert, was einer also völlig unabhängig ist. Also es kommt eben davon, welche Webseite das ist. Und die Webseite, die du jetzt mir geschickt hast mit dem Weltanschau von ganz gross zu ganz viel. Ah ja, die ist grandios. Die ist genial. Also ich meine, ich war jetzt mal bin, glaube, eine halbe Stunde Stunde drin gewesen. Das ist so nie. Also ich bin vom größten Universum, dann kannst du alles sagen, es ist so ist geil. So ein Ding, das ist so ein Slider und dann kannst du halt in der Mitte beim Mensch an und du kannst kleiner werden und dann kommt halt immer kleinere Einheiten und Mikroben und was es gibt und es wird halt immer grösser, bis du im Universum bist. Ja, das kenne ich. Schön gemacht, vor allem. Sehr schön gemacht, ja. Das ist aber, da kann man immer noch, wir arbeiten schon noch irgendwie, ich muss ja schon noch irgendwie von Flatter reden. Aber du bist von Flatter. Nein, ich wollte noch von Flatter reden, aber wenn wir schon bei dem Thema sind, dann muss ich ja schon erwähnen, ich meine, sie haben ja mitbekommen, dass in der nächsten Woche die NASA ja wieder auf dem Mars landet. Das habe ich nicht gekriegt. Das ist eben also ich habe das auch durch einen Podcast natürlich erfahren. Und jetzt haben sie ein neues Mars-Mobil oder einen neuen Mars-Rover absetzen auf dem Mars. Und das Ding ist irgendwie so gross wie ein Mini Cooper. Also, das ist jenseits. Das ist unglaublich. Das ist einfach vollgestopft mit. Ja, nein, und das Geile ist eben, dass. Wie sie das auf den Mars überhaupt bringen. Also ich meine, das ist jetzt mal irgendwie die Rakete, ich weiß nicht, die ist schon lange schon unterwegs. Und bei der alten Mars-Mission, also der eine Rover fährt, ich glaube immer seit 8 Jahren fährt er auf dem Mars rum. Der andere ist immer kaputt gegangen. Nein, der zweite ist irgendwo sitzt irgendwo fest, den können wir nicht mehr brauchen, aber der andere ist seit 8 Jahren fährt er in der Gegend rum. Und liefert dauernd Daten und Informationen. Und die haben sie ja so abgesetzt, dass die eigentlich so riesige so Ballons um sich herum hatten. Und dass die eigentlich so, dass der Aufprall so gedämpft wurde. Das Problem ist ja, dass der Mars so keine Atmosphäre hat, dass du eigentlich kaum abbremst wirst. Also, Fallschirm kannst du schon brauchen, aber du hast ja gleich noch irgendwie, glaube mit Fallschirm hast du noch irgendwie Geschwindigkeit von irgendwie 300 Stundenkilometer und so ein Aufprall ist relativ hart. Und jetzt will aber das grosse Ding eben so gross ist, dann geht das mit diesen Ballonen nicht mehr. Und jetzt, es ist wahnsinnig, ich habe das Video schon mal auf Facebook posten diese Woche, muss das dann auch nochmal. Jetzt machen die das so, zuerst kommt ein Fallschirm, der grösste Fallschirm, den man je gebaut hat, irgendwie. Fallschirm. Und an diesem Fallschirm sind im Prinzip das Teil, das sind zwei Komponenten. Also auf der einen Seite hast du der Rover, das Fahrzeug, und auf der anderen Seite ist das ein Ding mit Düsen, wo dann irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt Gegenschub gibt. Und der Gegenschub, das muss dann irgendwie so weit sein, dass das fast relativ dann in der Atmosphäre vom Mars stehen bleibt, dann lädt das Ding irgendwie vier Drahtseile runter auf den Mars und tut an diesen Drahtseilen nachher den Mars-Rover auf die Oberfläche vom Mars irgendwie befördern. Das Ganze geht 7 Minuten und sogar die NASA selber, ich staune den Umgang von dem Vokabular bei der NASA, heisst 7 Minutes of Terror. Am 5. August wird das passieren. Und das Geile ist, dass nachher sogar, weil das hohe Ding, das nachher so über der Mars-Oberfläche so schwebt mit Gegenschub, das liefert auch Bilder. Das heisst, man wird mit, glaube ich, 1/4 Stunde geht es, bis die Signale vom Mars wieder bei uns sind. Aber kann man sogar wirklich schauen, wie das hohe Teil nachher auf dem Mars runterkommt. Sensationell, unglaublich. Aber ich würde sagen, das ultimative Argument fürs Internet. Das ist irgendwie, wie lange ist das Ding unterwegs gewesen auf dem Mars? Ich weiß zum Fliegen nicht. Ewig. 2-3 Jahre. Und nachher, eine Viertelstunde später, ist es für uns. Das ist Internet. Hey, anscheinend ist das krass, dass ja dass die Russen oder die Russen haben auf einer Mondwelle, ich glaube sogar auch auf einem Mars-Mond oder so. Und denen ihre Rakete ist schon im Marsmond. Ja, irgendwie so. Die sind aber klein. Ja, keine Ahnung. Irgendwie, ich glaube, oder irgendwie auf einem anderen, irgendwie auf einem Mond haben sie wollen. Und das Bittere ist, dass die Rakete nicht einmal den Orbit verloren. Und ich meine, stell dir mal vor, ich meine, wenn du darf man dich als Informatiker bezeichnen, Philipp? Bedingt. Wenn du programmiert schon. Aber ist egal, ich meine, das können für alle von uns. Ich meine, du bist irgendwie jahrelang, hast du an irgendetwas geschafft. Ja, und dann? Hey, und dann die Rakete, verlässt nicht einmal den Orbit und alles ist von dich, sei. Ja, und du schickst dir irgendeinen Scheiß, wo du eh nicht dafür machst. Ja. Du bist immer nur so schaffst. Das ist wahnsinnig, dass das ist. Aber ich bin gespannt, also ich muss ehrlich sagen, also es hat, ich werde das am 5. August, wenn das irgendwie gut versuchen, ihnen mitzufolgen. Das ist schon spannend. Und sie haben ein geiles Video gemacht, wirklich cool, geil animiert, wo du eben noch siehst, wie das funktioniert mit dem Fallschirm, wie das Ding dann noch dort runter. Und ja, das ist schon geil. Also ich finde, das ist noch lustig. Ich habe eben auch gerade erst vor ein paar Tagen eine Diskussion gehabt, genau um das Thema. Und ich dann eben auch das Gefühl gehabt, das ist irgendwie der Hammer, was die irgendwie machen. Und dann kannst du ja, Mann, aber eben irgendwie so viel Geld und da verrecken die Leute und so. Aber was man einfach ein bisschen unterschätzt, ist, und ich wirklich muss sagen, erstens mal irgendwie der Antrieb vom Menschen irgendwie rauszufinden, wo die Erde in dem Universum, wo die steht und die bla bla. Also, das finde ich irgendwie auch grundsätzlich schon irgendwo relevant. Und das andere ist halt wirklich, dass wir durch Erkenntnis aus der Raumfahrt halt auch schon hure viele Sachen, Sachen irgendwie entwickelt haben, die wir noch durchaus auch in unserem normalen Leben in Einzug gehalten haben. Das ist ein Beispiel. Genau, wenn du das Ziel gesetzt hättest, macht für Pfannen abweisende Plastik. Es wäre nicht so teuer geworden, wie eine Rakete vom Mond schicken oder vom Mars. Weißt du, was ich meine? Das dafür ist eine Rakete auf dem Mars. Das stimmt natürlich so. Aber ich glaube, das ist genau so, das heisst, ja, ohne Krieg und so, da ist mega viel Zeugs erfunden worden wegen dem Krieg. Ja, aber das ist aber das stimmt. Ziemlich genau die gleiche Argumentation. Also, das ist die gleiche Argumentation. Außer, dass beim Raumfahrt nicht das Ziel ist, Menschen umzubringen, was im Krieg prinzipiell immer der Fall ist. Das ist ein grosser Unterschied. Also ganz offiziell ist das also nicht das Ziel. Das müssen wir also festhalten. Das ist das Ziel. Nein, ich weiß auch nicht, ich finde das eh nicht. Es ist nur, dass die anderen aufhören, mit etwas, was ich weiß nicht angefangen habe. Yeah. Ja. Ich finde es auch geil, das Zeugs alles. Also, ich bin ja auch über Bekenntnis mega interessiert. Aber andererseits, es ist ein Dilemma. Das ist schon, musst dir ja da durchaus recht geben, dass das ja nicht unberechtigt ist. Man kennt den Mond besser als mehr. Also, ist das so? Das ist einfach einfacher. Ist das ist einfacher. Ja, das ist eine Stelle im Meer. Das ist sowieso erstaunlich, wie viele Zeug wir auf dieser Erde immer noch nicht entdecken. Ja, wenn man nicht ankommt. Ich habe dir mal ein Ding gesehen, auch ein Video gepostet. Kennst du Tafelberg in Südamerika? Nein. Das sind so riesige, wirklich, es geht 1000 Meter ab und oben ist flach. Ja. Absolut isolierte Flora und Fauna. Und die Flora und Fauna oben ist eher afrikanisch, weil das hat sich abgesenkt, wo sie noch mit Zellen waren. Und es sind riesige Tepui, heisst die, Tafelberg. Du musst mal Dokus suchen, weil ich habe letzte Woche noch eine geschaut. Jetzt haben sie so uralte Pflanzen. Also, ja, und oben drauf hast du alte Pflanzen, alte Frösche und extrem bedingt Fleisch, was nicht Pflanzen. Du hast oben eigentlich keine Nährstoffe, es kann kein Humus bilden, fließt alles ab. Und du hast 1000 Meter Klippen, da kommt niemand rauf. Es ist erst vor 100 Jahren, sind zum ersten Mal bestiegen worden. Das ist halt und sie haben lange die verlorene Weltgeschichte und so. Ja. Das gibt es doch so mit Dinosauriern und so. Ja, ja, ja. Das ist der Hintergrund, sind die Berge. Und du hast immer nur an den Dinkel und niemand hat gewusst, dass du da oben ist, weil du nicht raufgekommen bist. Erst mit den Helikoptern, mit den Flugzeugen und mit den Luftballonen wahrscheinlich bist du langsam rauf. Und das ist völlig abgelenkt. Du fährst für einen nationalen Gebiet liegt das? Kolumbien oder Venezuela, okay. Also verschiedene Länder. Es ist so oben im Norden von Südamerika. Also das heisst, wenn ich das richtig verstanden habe, also dort oben herrscht auch irgendwo eben eine Flora und Fauna, die eigentlich total atypisch ist für Südamerika. Also teilweise einfach nicht oder gewisse Frösche, also es gibt keine grossen Tiere, es gibt Vögel und Frösche. Die grössten Tiere sind Vögel und Frösche. Es gibt einen Frosch, der ist so urtümlich. Und du denkst, wo hat denn da Verwandte? Dann findest du aber die erste in Afrika wieder ähnliche Frösche. Okay. Das ist einfach so lange auseinander, ist völlig faszinierend. Eine geile Landschaft. Und natürlich, weißt du, die Landschaft ist auch am Tag heiß wie Sau. Dann ist es auch trocken, Regenwald, das heißt, es schifft auch viel. Kein Humus, nicht. Und natürlich, weil es relativ hoch ist, auch arschkalt Nacht. Also extrem. Okay. Also. Was essen die Frösche? Die Vögel essen Frösche. Es hat immer viel Wasser. Die Frösche haben sicher von Schnecken und Insekten und so. Also, man, das hat's. Insekten. Und es gibt Pflanzen dort, die zum Beispiel auch keine Wurzeln, also schon Wurzeln entwickeln, aber nicht fixe, sondern sie rechnen damit, dass sie weitergeschwemmt werden und sie richten es automatisch aus. Okay. Also wirklich voll, ich finde es super interessant, so Zeugs. Das ist halt auch eine Region, wo bis vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren, wenn ich es mal sage, niemand raufgekommen ist. Niemand hat gewusst, was dort ist. Aber das ist sowieso, dass wir, also das ist wieder völlig auf der Meta-Ebene, aber das ist aber sowieso schon auch spannend gesehen, mit was wir heute oder was in der Allgemeinheit als gegeben angeschaut wird. Oder was, weißt du, was der Status quo ist? Das ist schon mal spannend. Also von allem. Also eben, wo man sich wie nicht bewusst ist, wie viel, dass es noch nicht lang her ist. Eben, dass man viele Sachen gar noch nicht gewusst hat, gar noch nicht gekannt hat. Und irgendwie, wir gehen so von einem Weltbild aus, das irgendwie so nicht so 30, 40 Jahre, höchstens 50 Jahre alt ist irgendwo, oder? Vor allem in gewissen Gebieten hat sich ja auch Zeug, wie Zellbiologie und das alles funktioniert, der erste Gentest ist irgendwie. Ja. Also das komplette Genom von irgendetwas mit Schlüssel ist ja noch nicht so lange her. Und heute, ich habe kürzlich einen Bericht gelesen, da heisst sie aus Rattenherzzellen und Plastik, haben sie junge Medusa, also Quallen, nachgebaut. Was? Was? Aus was? Aus Rattenherzzellen und Plastik. Also die Silikonschicht, wo halt wieder. Also weißt du, die hat eine Spannung, oder? Die Rattenherzzellen machen nur nichts. Sie leben eine Stunde. Dann haben sie keine Nahrung, oder? Sie werden ernährt. Das heisst, wenn die Nahrung auf die Zukunft ist, machen sie nicht mehr. Aber es also geht darum, ist ein Plastiksack mit einem pulsierenden Organ dran. Also es ist ein bisschen kompliziert. Also kleine Silikon-Dinge mit Rattenherzzellen darauf angezüchtet. Und dann gibst du einen elektrischen Impuls und dann macht es eine Stunde lang. Eine Sekunde. Krass. Sie wollen mit dem, weil sie eigentlich ein Herz umgebaut. Okay. Krass. Aber sie fangen mit der einfachsten Ding vor. Also wie sie das ist, und das finde ich völlig faszinierend. Und das ist. Und jetzt, was heißt, ich würde sich zum allerersten Mal von einem Bakterium den kompletten Stoffwechsel, also wirklich auf jedes Atom fast, also nicht gerade Atom, aber jedes Molekül, simuliert und irgendwie mit einem Verband von 121 Computern haben sie jetzt das in Echtzeit wie ein Stoffwechsel vom Bakterium funktioniert, haben sie nachgebildet. Das ist jetzt zum ersten Mal gelungen. Das genau so nachzubilden, virtuell, wie es in echt auch wird. Mit allen Proteinen, mit den Gensequenzen, wo Proteine dann die, also wirklich, und das ist, ich meine, das in 5 Jahren ist der Standard. Also in 5 Jahren kann man nicht nur Bakterien nachbauen, also noch simulieren eigentlich, sondern man kann, simulieren kann man nur noch schneller als wirklich nachbauen. Weil da gibt es noch andere Probleme. Also, das habe ich dort, also ist interessant. Also ich finde auch, es gibt wahrscheinlich Bioreaktoren, also wirklich richtige Pseudolebewesen, die Strom liefern. Also Lebewesen ohne Empfindung und Kopf und Arsch eigentlich. Und doch mit Arsch wahrscheinlich, mit Mund und Arsch musst du haben, du musst irgendwie wahrscheinlich eine Liebe umwinden, aber das ist mit dem Strom. Und es lebt, weißt du, also nicht im Sinne von einem Hamster, wo man lebt, ja. Aber ich meine, dann hast du eigentlich etwas. Schlussendlich eine Batterie, die du musst, ich weiß nicht, irgendwie weitere. Wo du dazwischen so mit Gras gehst. Ja. Ja, also ja, aber das muss ich ehrlich sagen, aber dort, was ich dort. Ich habe das auch. Das finde ich genial. Also, ja, find ich, aber es ist auch eine große Frage, wie sich die Gesellschaft entwickelt, ob sie mehr auf Kleintechnik setzt oder mehr auf Biotechnik. Das eine schließt das andere nicht aus. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass es in die Richtung von Maul und Arsch dann doch nicht ganz gut und Aufnahme und Abgabe und so, dass dann doch dann wieder Kleinteiltechnik reinkommt. Aber ich denke, so also Hybride zwischen biologischem Zeugs und elektrischem Zeugs, das ist... Was ich merke ist, und eben das wollte ich sagen, das ist bei mir jetzt auch nicht so, dass ich jetzt da schon seit ewig und 3 Tagen auf dem Trip wäre, was jetzt auch so ein bisschen in der letzten Zeit so entwickelt. Dass ich auch finde, dass zum Beispiel so Wissenschaft, also jetzt wirklich in der Naturwissenschaft, dass denen auch wirklich zu wenig Raum gegeben wird. Also das findet in der Öffentlichkeit kaum statt. Also das sind so Sachen, wo du dann irgendwie, da musst dich wirklich dafür interessieren oder auf richtigen Plattformen sind klar, irgendwie macht die NZZ und alle haben auch so einen Wissensteil und so, aber das hat eigentlich, ich weiß auch nicht, weißt du, wenn wir jetzt zum Beispiel mit dem Vergleich mit irgendwie mit den Olympischen Spielen, mit einem Spitzensportler, da muss ich sagen, den finde ich, also der Spitzenwissenschaftler irgendwie ist 100-mal interessanter als irgendwie der Usain Bolt. Spitzenwissenschaftler kannst du nicht 100 Meter zuschauen und dann hat er sie massive Erfindung gemacht. Ja, aber du könntest dann wenigstens irgendwie Publizität geben. Spitzenwissenschaftler geht dann bei Novartis anschaffen und dann kann Geld verdienen und denkt, dann machen wir dir doch ein neues Medikament, das niemand braucht. Aber verkaufst es doch, machst viel Geld damit, dann hat es gelohnt. Und bei Olympiaden kannst du das verkaufen. Also ja, aber das wird so das Ding das sein. Ist ja, das ist wirklich das Ding. Also, die ganzen Sponsoren, Restriktionen und alles bei der UEFA, du kannst es verkaufen. Okay. Du kannst Geschäfte damit machen. Aber man muss sagen, dass es nicht schon noch so Figuren gibt wie der Einstein, die immer noch jetzt Superhelden sind. Ja, ja. Und in der Kulturmedien die ganze Zeit vorkommen, aber im Nachhinein. Stephen Hawking ist auch schon eine Ikone, weißt du? Das gibt es immer wieder, aber das war, wenn er populäre Bücher geschrieben hat. Ja, aber auch der Hawking will niemand eine Stunde im Fernsehen anschauen. Nein, ich will nicht mit 100 Meter laufen. Doch, das fände ich so interessant. Machen wir doch lieber 10 Minuten mit den Themen. Ja, die kannst du dann auch wieder sagen. Sie wahrscheinlich beruht seine Popularität in einer breiten Bevölkerungsgeschichte halt auch wieder darauf, dass er halt wirklich, wie sagen wir, dieser Art von Behinderung. Er hat Bestseller geschrieben und dann ist er noch behindert. Also es ist... Ja, und ihr versteht seine Bestseller nicht einmal. Ja, obwohl anscheinend... Doch, ist er nicht, nein, nein, es ist noch verständlich. Ich meine, ich war jetzt ehrlich gesagt, ich habe mich jetzt erst im ersten Buch drauf von wirklich Wissenschaft, das ist von Richard Dawkins, das ist der englische Evolutions... Er ist auch sehr berühmt. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das ist noch cool zum Lesen, also ob ich jetzt mich da alles irgendwie kann merken und so, aber er schreibt, und ich glaube, er schreibt schon so, dass auch Leute wie ich irgendwie können Spass zu dem bekommen. Ja, aber das finde ich auch wichtig, was sie mit wissen, oder machst du noch? Aber eben genau das meine ich, oder genau das meine ich, dass eigentlich in den Massenmedien, oder in den Massenmedien, das ist auch wieder so eine Diskussion, aber in den Medien, halt auch schon, also dass so Leute, dass man das mehr müsste irgendwie fördern und auch... Du, befördern, aber es niemand interessiert, niemand liest. Aber das wäre ja eigentlich total spannend, aber das wäre ja total spannend, also weißt, ich glaube, das wäre ja... Ich muss sagen, jetzt mit dem CERN und so, mit dem Higgs-Teil ist jetzt sehr viel über so Zeugs, auch natürlich im Zusammenhang, ach, die Welt geht unter, schwarzes Loch, beste Schlagzeile, aber... 2012. Ist dann auch, das auch noch, ja, aber trotzdem ist dann auch sehr viel über Elektronen und Elektronenbeine, den ganzen Domfeld, immer wieder... Die kann ich jetzt auch wirklich schnell wieder Links zu den Podcasts machen, wo ich muss sagen, das ist zum Beispiel, das ist halt eben auch sehr stark, also gerade das, was ich konsumiere, das Umfeld ist von Männern zwischen 30 und 45, wo halt sehr starkes Interesse an eben Computer und Technik und so rum ist, wo natürlich solche Sachen sehr stark thematisiert werden. Aber ich finde das eben auch, ich finde das eben dementsprechend aber auch cool, dass wirklich auch, dass es auch so wie neue Kanäle gibt, oder so Sachen auch irgendwie so ein bisschen thematisiert oder ein bisschen andiskutiert werden. Also ich werde es auch mal probieren, mal mit dem Wick, mit dem Physiker zusammenzocken, und dann sollen wir mal irgendwie sagen, was er also macht. Das finde ich schon noch spannend. Also, ich glaube, es ist aber zum Vermitteln ist ein einfaches Medium jetzt als einfach ein Artikel. Ja, und oft können. Ja, okay, ist meistens auch sehr eindampft und beim Schwätzen kannst du immer noch. Ja, und oft können Leute besser schwätzen als aufschreiben. Das stimmt dann auch noch, ja. Aber es nicht klar ist, mal so gut schwätzen, aber es ist trotzdem immerhin ja, irgendwie. Wenn etwas nicht klar ist, kann der Inter auch in Frage stellen, gerade nachfragen. Und das merkt er alle, dann geht um, das ist euch gar nicht klar, stimmt, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ja, statt dass sich immer ein Text vergrabt und irgendwann ganz weit unten in der Technik gelandet ist. Ja, voll. Hey, sowieso, ich glaube eben, das ist das, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angeschnitten, wo mich halt auch ein bisschen motiviert ist halt auch. Ich meine, ich bin sehr durchschnittlich intelligent und habe einfach von ein gewisses Spektrum an Wissen, aber was ich eben schon spannend finde, ist halt einfach so gewisse Sachen einfach ein bisschen weiterzugeben. Also wo du nachher, und das ist dann halt das cool, da kannst du dann noch einen Link machen und kannst sagen, okay, da geh schauen und bla bla. Und das finde ich... das finde ich eben eigentlich auch an den Social Media oder den Social Networks eigentlich spannend. Mhm. Also, nur dort ist wirklich irgendwie das Problem, wie das halt genützt wird irgendwo. Also, ich staune ein bisschen. Also, es ist ja eigentlich bezeichnend, dass ich jetzt hier mit euch hocke, weil ihr genau irgendwie die sind, die ich finde, die Social Networks sind, wie noch auf eine interessante Art irgendwo nützen. Also ja, nein, das kann aber auch, das ist ja durchaus auch amüsant, aber das ist ja sehr wissenswert. Und es ist noch witzig, ich meine, die ganzen Facebook-Geschichten so, das Problem dort ist halt einfach, das ist halt das Größte, oder? Darum bewegen wir uns dort alle. Es funktioniert auch gut. Also, sind alle Leute dort auch, das ist nicht ganz wichtig. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also, funktioniert gut, weiss ich jetzt nicht. Also, es funktioniert schon nicht schlecht. Wann hast du Facebook das letzte Mal offline gesehen? Ja, gut, das stimmt. Ja, aber das erwarte ich von so einem. Das ist nicht so einfach. Also, aber das kann jede Plattform bieten. So viele Nutzer. Also, Millionen. Das stimmt, ja. Aber es ist noch witzig, ich habe eben irgendwie, jetzt gerade von gestern, mich auf die einen Seite noch so ein bisschen an den Kickstarter angeschaut und bin dort eben drauf gekommen, dass eines von den so Paradebeispielen von den letzten zwei Jahren ist das Diaspora-Projekt. Yeah. Also ein Social Network, das eben dezentral gehostet wird. Also wo du eigentlich ja auch kannst auf deinem eigenen Webspace kannst du einen kleinen Server einrichten und wo nachher deine Daten werden steht. Das ist eigentlich recht cool. Aber ich bin Mitglied, wenn ihr alle kommen. Ich bin auch. Du bist auch, aber ich habe es nicht einmal geschafft, irgendwie Leute zu finden. Da kannst du suchen oben, und es wird ein bisschen besser. Ich habe doch das irgendwie aufgemacht. Aber das ist aber das Problem, wenn etwas nicht funktioniert im Internet, beim ersten Mal, dann finden die Leute was mich. Ja, ich bin cool. So, aber das Problem ist einfach, dass das dann, vor allem auch bei so Sachen, dass da könnten wir jetzt auch wieder schön anderes Bashing machen. Nein, aber das ist die Sache, dass sie einfach die Leute alles reserviert haben, aber sich nicht im Klaren darüber sind, was das für sie bedeutet. Nämlich, dass irgendjemand einen massiven Aufwand hat, finanziellen und Ressourcenaufwand, dass es bei ihnen so ankommt. Mhm. Und das spüren sie irgendwann. Weil niemand macht diesen Riesenaufwand einfach aus ideologischen Gründen. Richtig. Ich habe das Suchfenster. Und jetzt haben wir auf Joint Diaspora gefunden. Ich habe das Suchfenster noch gar nicht. Vor allem, wenn es muss kommerziell sein, oder besser gesagt, es ist jemand, der sagt, ich gebe nur die Informationen mit, ich aufbereite und das ist das, was du bekommst, aber das ist der Preis dafür, dass du keinen Aufwand hast. Und hast du das gesagt, der Rümpel Diaspora? Also mit euch. Was bin ich nicht? Ich meine, vielleicht mach mal Müller. Das habe ich aber schon gemacht. Huff, dann weiß ich es nicht. Ich bin schon effizient. Kannst du? Ich finde es wirklich, also ich muss ehrlich sagen, ich finde es so cool. Also ich finde es vor allem eine coole Mischung noch zwischen Twitter und Facebook. Yeah, also, voll. Dass du auch einfach so Hashtags kannst haben und sagen, dem Thema möchte ich ein bisschen folgen. Und ich finde es auch optisch cool gemacht. Wo ich jetzt aber eigentlich muss sagen, wo ich jetzt ein riesen Problem sehe, ich hatte noch das Gefühl, ja klar, so, finde ich cool, sieht auch schön aus irgendwie, aber ich möchte auch eine mobile Applikation haben. Bin dann irgendwie in den App Store gegangen, zum Schluss hat die Diaspora eingegeben, okay. Da gibt es eine Diaspora-App, ich lade die runter, versuche mich dort einzuloggen, geht nicht. Dann hast du das Gefühl, komm mal, was ist das für ein Scheiß? Oder ja. Das Passwort irgendwie schon wieder nicht? Oder irgendwie sogar ein neues Passwort angefordert? Mhm. Das Gefühl, das liegt an dem. Was habe ich am Schluss endlich herausgefunden? Ja gut, das funktioniert natürlich nur auf gewissen Server. Ah, okay. Also das heisst, es geht gar nicht, weil ja. Du bist ja, ich meine, ich habe auch irgendeinen von den ersten irgendwie gewählt, einen Deutschen, glaube ich, oder so. Und dann bist du halt auf dem Server und dass du das nachher... Und dort muss ich sagen, das ist natürlich ein riesen Problem. Scheiße, also wenn das auf mobilen Geräten nicht funktioniert... Aber wenn du eine Million im Arsch hast, dann kannst du es einfach nicht so schnell bauen. Ja, aber was wäre denn? Also, weil das... Ich muss dir ehrlich sagen, also... Ich finde Social Networks eigentlich... die Errungenschaft vom Web... Vom Internet, wo ich absolut, irgendwie, ja. wo ich gebraucht habe, oder wo ich wählen kann. Also... Wirklich, wo du eine Methode hast, um Informationen zu bekommen, um selber Sachen zu streuen. Um sie selber auch filtern, um zu sagen, okay, genau, ich will nur die finden, ich will da like das. Da, genau. Ich war stundenlang auf Facebook und mit Links, geil, da ist das gepostet worden, voll geil, dann gehe ich dort an und dann bin ich wieder da. Weißt du, dann vielleicht nur ein Video. Ja, das ist ein interessanter Künstler, okay, dann schaue ich noch, was mit mir gemacht hat. Genau, ja. Ich tue mir sowieso eigentlich und ich glaube, das machen heute auch Leute immer mehr. Ja. Und ja, ich finde auch, weißt, alle Leute wollen eigentlich wissen. Mhm. Ja, und alle Leute wollen eigentlich wissen, weitergehen. Das ist auch so etwas, wo eigentlich ein Mensch innen liegt. Also, wenn du etwas geil findest und sagst, hey, mach das auch, weißt du? Also, irgendwie, hey, ich finde es geil. Ja. Ich würde das eben noch mehr erwarten, weil ich merke eben schon auch, also wirklich Beispiel aus meinem Bekanntenkreis, wo du ihn plötzlich erfährst, irgendwie, der lässt irgendwie auch regelmässig irgendwie auch Podcasts, so BBC Science-Zeug und so. Und dann sage ich, ja Mann, aber wieso komme ich denn nichts von dem mit drüber? Also wieso, also du erzählst das nicht einmal, wenn ich mit dir an einem Tisch hocke, erzählst du mir das? Und auf Facebook irgendwie auch nicht. Und das finde ich irgendwie, das prangere ich auch wirklich an. Das ist so, also das nervt mich. Das ist also ein bisschen also Angst vor zu viel. Es kommt auch ein bisschen davon, dass der Mensch einfach mehr Zeit mit Facebook verbringt als mit dir. Und er sagt es auf Facebook. Und also ich meine, das ist den ganzen Tag auf Facebook, so wie es tönt. Oder hat zumindest seine Dienste damit verbunden, dass die ganze Zeit das Zeug rauslassen? Oder hat er es postet, dass er den Podcast läuft? Nein, das hat er mir mal erzählt. Das habe ich mal im Reis. Er postet es eben nicht. Er behält es wirklich für sich. Also, okay. Er hat das mal irgendwann erzählt, weil ich eben jemand bin, wo ja, ich wollte das ja dauernd aus den Leuten rausholen und habe ich so ein tendenziöses Sendungsbewusstsein, wo ich das Gefühl, hey, lasst sie jetzt in euch das Zeug rein, weil das könnte euch schon gefallen. Ja. Das hat mir gefallen. Vielleicht gefällt es euch auch. Genau. Wenn es mir gefallen, ist ja die Chance, dass es jemand anderem auch noch gefallen. Und neben der Methode, dass man das irgendwie online macht, gibt es ja immer noch die Methode, dass man das immer unter vier Augen im Gespräch macht. Gibt's ich finde, es eigentlich auch noch nicht ablösen. Nein, also, überhaupt nicht. Ich habe ja einen Podcast gesehen. Das ist eigentlich ein Internetmedium, aber genau darum geht, dass es ein Gespräch ist. Also, genau. Und dort habe ich dann eben erfahren, dass der Mensch durchaus sich viele Sachen reinzieht, aber der teilt das nicht. Und dem muss ich sagen, wenn ich finde, wenn es ein Prinzip gibt, wo irgendwie das Netz einem bietet, ist eben das Prinzip, dass eigentlich so kleines Wissen, und da rede ich ja auch von Wissen, wo du davon wissen, nicht selber wissen, kann, wenn viele Leute das irgendwie ihr kleines Wissen, das sie haben aus ihrem Spektrum, weitergeben, dass nachher halt wirklich so ein grosses Ganzes irgendwie kann entstehen kann. Und dass da schon mal irgendwie das Ziel sein von einem wirklich aufgeklärten, emanzipierten, intelligenten Mensch. Es gibt ja jede Menge Erfolgsstories. Gerade irgendwie vor kurzem habe ich mir 50 erzählt, die einen massiven Garten hat und sie gingen dann halt auf irgendwelche Gartenforen, um sich austauschen, wie es im Garten funktioniert. Und das ist eine Welt vom Internet, die ich einfach null kenne. Ja, aber es ist geil. Ich meine, wir mit der Laura, als ich den ersten Podcast gemacht habe, die haben mir erzählt, dass es anscheinend relativ hip ist im Moment, vor allem Deutsche machen das, dass dort ein Mädchen ihre Schminktipps auf YouTube stellen. Ja, das gibt es schon lange. Ja, das ist jetzt etwas, um mich jetzt nicht so, aber... Ich schaue mal nach, was das Internet sagt, und finde, okay, das finde ich gut, das nicht, und das finde ich vernünftig. Wenn ich etwas nicht weiss, dann gehe ich wirklich, hey, wie könnte ich das machen? Dann kann ich mal recherchieren eigentlich. Was es für Möglichkeiten gibt, oder was ich finde für Möglichkeiten, die aussuchen. Das Coole wäre natürlich, dort weiss ich auch, dass das natürlich also mit sehr viel Aufwand verbunden wäre, aber sagen, das Coolste wäre dann eigentlich, wenn du das dann auch noch würdest, für die Öffentlichkeit würdest dokumentieren, was deine Fortschritte sind. Mit nicht deinen... alle interessieren jetzt meine Kakteen. Also. Ja, nicht alle, es geht ja nur um... Aber das ist eben auch so etwas, was ich mir auch müssen merken. Ich bin auch immer sehr zurückgehalten, dass ich glaube schlussendlich, du findest immer irgendjemanden, was irgendwie interessiert. Und B, ich glaube, B, die Frage darf sich irgendwie gar nicht stellen. Darf man sich gar nicht stellen. Ja, und das, also, das Schöne am Internet ist, wir haben ja, also jetzt abgesehen von Computerservern und so, wir haben eigentlich Platz wie blöd. Also eigentlich unendlich Platz. Klar gibt es das Hardware-Bedingungen, aber ja, das heisst, du musst nicht immer groß davon kontrollieren, was reinkommt. Und es reguliert sich selber. Irgendwie, wenn jemand eine Webseite jetzt startet mit irgendwie Infos, wie er seine massiven Kakteen verzichtet, und es interessiert keinen Sau, verliert er vielleicht das Interesse und nach 3 Jahren hat er seine Domain abstellt und sein Server ist tot. Wenn es jemand interessiert, dann wird es immer grösser und grösser. Ich glaube, dort ist wirklich, das Konzept ist wirklich hartnäckig gewesen. Also wenn man wirklich sagt, ich wollte dich nicht dazu zwingen, dass du da eine Webcam installierst und irgendwie. Ich habe schon lange eine gemacht. Real-Time irgendwie kann schauen, wie die wachsen oder so. Das ist ein was für ein Junges dort. Aber ich glaube schon, das ist... Das ist schon spannend. Nein, Real-Time nicht unbedingt. Okay. Aber du kannst jetzt 20 Jahre lang filmen und das dann in einer Minute abspielen. Und die können wir jetzt auch wirklich zurück, auch endlich zum Thema, das ich jetzt auch schon länger ansprechen wollte, ist eben auch, zum Beispiel, wie kannst du das jetzt eben auch, wie kannst du so Projekte vielleicht finanzieren? Also, ich meine, vielleicht hättest du, das könnte durchaus eine Marktlücke sein, dass du sagst, hey, in der Schweiz gibt es noch niemanden, der irgendwie Pflanzen irgendwie hat. Zum Beispiel würde verschiedene Pflanzen im Zeitraffer, so macht man es. Oder Anleitungen für so tut man Kaffee, so, ne? Braucht doch das und das. Das ist, Pflanzen ansehen ist sehr heikel. Also, ja, das und eben nicht, cool. Du kannst wirklich ein Problem haben, wirklich. Und dann hast du das daheim und denkst, was mache ich falsch? Und du findest nie eine, ja, da kannst du vielleicht auch zum Gartenzentrum rennen oder an Kakteen-Dings anrufen. Aber dann sagst du, ja, wie sieht es denn aus? Da kannst du ein Foto machen. Und, wahrscheinlich nicht, aber es gibt sukkulente Spezialisten, logischerweise. Ja, also im Zoo, Basel vielleicht nicht. Da bin ich nicht gewesen. Aber es gibt auch Leute, halt, also. Baumschulen, Kakteenschulen. Ja, es gibt Kakteenspezialisten, aber das ist ja das Tolle am Internet, dass du noch nicht suchen kannst. Ja. Weil wenn du jetzt ohne Internet einen Kakteenspezialist suchen würdest, was würdest du machen? Du würdest mal denken, irgendjemand, der das studiert hat oder so, weil sonst kommst du ja nicht zu jemandem. Oder du gehst vielleicht zum botanischen Garten. Botanischen Garten fragst du dich mal durch. Aber das kann auch sehr effizient sein. Sonst gehst du halt zum botanischen Garten. Das kann sehr effizient sein. Schreibst aber gleichzeitig noch 5 andere an, wo du denkst, okay, das könnte interessant sein. Und dann, dann merkst du schnell mal, wer dir interessiert ist, um dir weiterhelfen. Und wer auch kompetent ist, merkst du schnell. Mhm. Oder wenn du merkst, scheiße, niemand da nicht. Also, nein, was ich aussagen will, ist, dass eigentlich dann cool ist, dass jeder Mensch, auch wenn er eigentlich theoretisch, gesellschaftlich gesehen, keine Ahnung von diesem Thema hat, eine Stimme hat, die vielleicht völlig daneben kann sein, oder ist auch gut. Und das ist eigentlich echt geil. Ja, und das Coole ist eben, also das heisst, du kannst schon wie sagen, ich meine, du kannst zum Beispiel irgendwie ein Wiki aufsetzen oder so. Und es gibt ein paar Pflanzen-Wiki. Und ich meine, ich finde Wiki, also ich könnte Wiki-Welt, ehrlich gesagt, außer Wikipedia nicht so gut. Aber jetzt dort, oder? Das heisst, okay, irgendwie, du nimmst dir Zeit und irgendwie, weil du findest es sehr witzig und cool und spannend, aber irgendwie wäre es auch etwas, was du irgendwie mit deiner Umwelt irgendwie könntest oder möchtest teilen. Hast aber einen gewissen Aufwand irgendwie mit dem, ja, was machst du, oder? Dann machst du zum Beispiel ein Wiki oder machst einen Blog und tust du zum Beispiel dort einen Flatter-Button drauf. Also das heisst, dass du somit endlich mal irgendwie auf deine Micropayment-Geschichte zurückkommen, weil mir so am Herzen liegt, weil ich es aber wirklich cool finde. Also wo du wirklich inzwischen, wo es Möglichkeiten gibt, dass du Online-Inhalte oder Inhalte, die du online zur Verfügung stellst, wo du aber grundsätzlich eigentlich frei zur Verfügung stellst, also wo du nicht irgendwie so mit so einem PayPal-Link kommst, sondern das ist grundsätzlich ist das frei, aber du gibst im Besucher von deiner Website, wo weiss auch nicht was irgendwie jetzt eben thematisiert, gibst du die Möglichkeit, irgendwie dir doch irgendwie auch ein bisschen Geld irgendwie zu geben. Und wenn jeder eben ein bisschen Geld irgendwie gibt, dass sich das durchaus an gewisse Summen könnte, entstehen. Also, und die glaube ich eben, jetzt gerade was Flatter anbelangt, also, das muss einfach viel mehr eingesetzt werden. Also, gerade in der Schweiz, wir sind da so, meine Recherchen im Fall, was gerade so ganz allgemein Internet, wir sind, ich habe das Gefühl, wir sind so hinten rein. Obwohl wir irgendwie sie wahrscheinlich eine von der grössten Dichten haben von Internet. Die beste Bandbank. Ja, aber das ist mal schon oft. Aber es ist Schweiz wirklich schwierig. Aber so was, die Innovation, die im Web passiert. Es geht um Geld in der Schweiz. Und wenn es um Geld geht, ich weiß nicht genau, wie es beim Flatter ist, aber oft bei so Online-Zahlen ist es so, du musst mal klicken und dann musst du eine Kreditkarte und dann wird man abbuchen für eine Kreditkarte, was dann auch wieder ein Problem. Also weißt du, man kommt ja Kreditkarte mit dem Geld über. Ich finde zum Beispiel eine SMS-Lösung, wie es in anderen Ländern schon gibt. Oder einfach sagst, du schickst SMS. Wenn du das SMS dort anschickst, kostet 5 Stutz. Gibt es teilweise für Spenden? Gibt es so das? Ja. Du weißt einfach genau, ein SMS kostet 5 Stutz, dann ist gespendet. Und das machst du sofort, gerade bam, bam. Wenn du dann noch klicken und Kreditkarte führen und Flatter scheitert bei mir daran, dass ich eine Prepaid-Kreditkarte habe, die in der Regel leer ist. Darf ich da in diesem Zusammenhang eine kleine Anekdote erzählen? Das ist wirklich recht lustig. Ich habe. Jetzt lehne ich ein bisschen zum Fenster raus, aber das ist mir egal. Aber man muss einmal von einer gewissen Wahrscheinlichkeit ausgehen, wo irgendjemand das gehört. Aber ich habe ein Filmprojekt. Bei WeMakeIt unterstützt mit 50 Franken. Das ist ein Schweizer Film, wo ein Freund von mir mitspielt, der jetzt auch in den Kinos läuft. Ja. Aber das ist ein bisschen die Frage, ob ich das sage. Ja, halt so einen Film auf WeMakeIt. So einen Film halt auf WeMakeIt. Wahrscheinlich könnte man ihn finden, wenn man ein bisschen Ja. Jedenfalls bin ich dann aber an einer Veranstaltung von dem Regisseur, wo der sich auch irgendwie relativ abfällig über das geäussert hat, hat dann irgendwie gemeint, also es ist dann irgendwie so um Förderung im Allgemeinen gegangen, sei es Film oder Theater und Kultur und da ist es irgendwie so darum gegangen, und da gibt es ja noch so das Crowdfunding, und das ist aber irgendwie, der Schweizer findet das ein bisschen grusig, und weißt du auch nicht, ich glaube, das habe ich sogar schon im letzten Podcast erzählt, und ich habe mich tierisch aufgeregt, also weil ich wirklich das Gefühl habe, Mann, sorry, also entweder findest du irgendwie, du hast schon eine coole Geschichte, und irgendwie, ja, und die Leute, und es ist ja nicht das Battle, und du tust das den Leuten ja frei lassen. Die Filmförderung von also, die ganze Kultur- und Kunstförderung, das ist einfach ein riesiger eigener Film. Ja. Also weißt du, ich kann ihn ja schon verstehen, das ist jemand, der immer wieder so ein bisschen Mühe hatte, um Finanzierungen zu bekommen und so. Aber wenn es immer bessere Ideen, die ich schreibe. Egal. Jedenfalls, jetzt ist der Pointe, dann ist die, dass ich eigentlich mal gesagt habe, ich WeMakeIt, dass ich dem 50 Franken spende, also gebe für den Film. Dann ist die Finanzierung zustande gekommen. Und es ist ja so, das funktioniert auch bei Kickstarter und all diesen Crowdfunding. Ich glaube, bei allen. Es wird der abgezogen, wenn es fertig ist und der Betrag erreicht ist. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber leider auf meiner Prepaid-Kreditkarte kein Geld mehr gehabt. Genau. Und nachher habe ich von WeMakeIt eine E-Mail bekommen. Und eigentlich müsste ich zurückschreiben, weil sie haben gesagt, irgendwie bei ihrer Abbuchung oder bei deiner Abbuchung ist etwas nicht gegangen. Und wir sind halt noch ein bisschen junges Unternehmen, da kann das halt noch mal passieren. Und ich habe gedacht, ich habe einfach kein Geld auf der Kreditkarte. Warum ist das nicht gegangen? Aber das ist das Problem für mich bei dieser ganzen Sache. Ja, das stimmt. Eigentlich will ich gar nicht gross Kreditkarten. Also ich weiß, ich bin mega schlecht in Rechnungen und all dem Scheiß. Ich will nichts auf Kredit machen. Ja. Ich will dann, wenn ich das Geld in der Hand habe, noch einmal angeben. Ja, und das ist im Moment eine riesige Hürde im Internet für Flatter und ähnliche Sachen. Oder zumindest bei mir. Das ist bei mir auch, das stimmt. Ja. Also ich muss und sagen, weißt du, in der Schweiz, wer hat eine Kreditkarte? Langsam, je länger, je mehr. Wieso habe ich eine Kreditkarte gekauft? Wegen dem Internet. Das In den USA ist es ein anderes Thema, ja klar. Da hast du alle Kreditkarten. Ja. In der Schweiz ist es wirklich das Problem. Mit der Postfinanzkarte immerhin kannst du... So gefällt es mir. Bei der Postfinanz habe ich mein Geld auf der Karte. Dann gibt es gewisse Webseiten in der Schweiz. Digitec, wo ich online zahlen kann. Und dann wird bei der Switch kann man auch. Ja, und dann wird es von meinem Guthaben auf der Postkarte abgezogen. Das finde ich wunderbar. Und das ist das Problem. Nicht mal das Zeug, sondern das Problem ist, wie die Schweizer Kreditkarte nicht so verbreitet. Und dann, wenn es Aufwand ist, dann hast du einfach, dann mache ich es nicht. Wenn es heisst, ich muss das und das und das und das machen, ciao, ich klicke weiter. Ja, aber ein PayPal, ich meine, ich kenne alle Leute, die dann irgendwie gemeint haben, und irgendwie bei dem PayPal, das ist nicht gegangen und so. Darum habe ich eben tatsächlich das Gefühl, dass ich glaube, irgendwie so eine offene Nachhilfe, Ersthilfstunde bei mir einrichte. Was für PayPal und Kreditkarte? Ja, also ich meine, jetzt, also... Also mein PayPal-Account funktioniert eigentlich. Also solange sie Geld drauf haben, ich finde die Idee ist ja grundsätzlich auch nicht schlecht. Also, eigentlich nicht, aber PayPal ist genauso schlimm wie Banken mit ihren massivsten Gebühren und Abzugsreden. Das Problem ist aber anscheinend bei Flatter, dass sie natürlich, dass sich dem bewusst sind und natürlich sie auch am liebsten hätten, wenn das via direkt Abzug funktionieren. Nur, was aber das Problem ist, dass du nachher, du wirst als Finanzinstitut wahrgenommen, wenn du internationale Finanztransaktionen machst, dann gehst du eben unter das Bankengesetz der Aufwand muss anscheinend gigantisch sein. Das ist ja genau das Problem. Darum ist die PayPal-Lösung die einfachste. Banklizenz beantragen. Deine Postfinanz hat eine Banklizenz. Ihre Bankgeschäfte sind über die UBS abgegeben. Was? Postfinanz ist keine Bank. Also sie teilen keinen Kredit, ja. Aber es ist keine Bank, eben. Es ist keine Bank. Ja, sie Zahlungen, sie die Einzahlungen und Auszahlungen machen, aber sie ist keine Bank. Sie hat keine Banklizenz, sie weiß schon lange nicht. Sie bekommen es nicht, weil die bürgerlichen Finger, nein, Post ist Konkurrenz zu anderen Banken. Ich finde es aber im Fall nicht so schlecht, weil ich habe eigentlich mein ganzes Geld steht. Also das Wenige, was ich an mir gesagt habe. Aber der Witz ist, dann schaffe ich es auch mit der UBS zusammen, dass sie mit der Das heisst aber nicht, dass das Finanzvolumen von der Postfinanz ins Kreditvolumen oder von der UBS geht. Das heisst, dass die UBS nachher mit Geld von Leuten, die das Geld bei der Post haben, Kredit vergibt. Ich habe gemeint, aber ich bin nicht ganz sicher, ich weiß nicht, ob sie das mal geben, aber das scheint es mal so zu sein. Aber wir sind noch verforscht. Nee. Also, ich tue mich nicht festnageln, aber sie haben keine Banklizenz, sie müssen irgendwie ihre Banktransaktionen. Das Geschäft, das wirklich zur Bank gehört. Sie machen ja schon viele Sachen, die eine Bank macht. Ja. Das ist wieder das Problem, dass halt die ganze Wirtschaft, also Geldtransfer ist in den Händen der Bank. Ja. Das habe ich erst gerade letztes Mal. Das ist ganz schräg, aber das ist ja schon geil. Es ist im Prinzip eine internationale Währung, also unabhängig von Staaten. Theoretisch losgelöst ist von Staaten. Das Lustige ist, es hat ja wieder so einen Gold Rush gegeben. Wenn du einen massiven Computer hast, mit so einer Grafikkarte, kannst du dann die Bitcoins, die ja hergestellt werden. Das habe ich, aber das jetzt erklärt mir das. Also wir reden jetzt von Bitcoins, ist eine virtuelle Währung. Bitte erklär schnell. Ja, ganz ins Detail weiß ich es nicht, aber das Problem ist, dass du jeden einzelnen Bitcoin musst du quasi minen. Mining heisst das Ding. Also eine Anlehnung an Gold hast du sogar. Und du kannst einen Bitcoin mit seinem massiven Code und ID und solche Sachen, kannst du nicht einfach irgendwie copy-pasten. Sondern dann musst du berechnen und erstellen und für das brauchst du massive Grafikkartenleistung. Das heisst, es lohnt sich, wenn du die Bitcoin-Software, die es gibt, runterladest, massive Computer hast. Da gibt es auf YouTube gibt's Videos von so Typen, die haben nur so Grafikkarten auf einem Mainboard, auf einem Regal stehen, ohne Hülle rundherum, die einfach die ganze Zeit Bitcoins herstellen. Und dann machst du Geld damit. Das ist wirklich ein virtueller Gold Rush. Also, ich check's immer, weil. Nein, das Amüsante ist eben, dass ich in einem anderen Podcast jetzt eben auch von Bitcoins geredet habe, dann irgendeiner auch plötzlich einfach von so Grafikkarten und so. Und dann habe ich gedacht, hallo? Wieso? Wie? Nein, das Problem ist, du kannst ja nicht einfach eine Währung erstellen, die auf dem normalen Copy-Paste-Verfahren funktioniert. Also, du musst gewährleisten. Wert generieren eigentlich. Du musst dein Bitcoin, der völlig virtuell ist, einen gewissen Wert geben, sonst ist es sinnlos. Und den Wert kannst du nur durch Arbeitsstunden generieren, um so einen zu machen, mehr oder weniger. Du kannst nicht nur, aber das ist einmal. Ja, so kann man sich selber Bitcoins generieren. Ja, du kannst Bitcoins meinen. Aber wenn das alle machen, dann. Was? Ja. Hast du ja auch keinen Wert mehr. Aber du, mit deinem Computer geht es ewig, bis du einen gemacht hast. Was? Ja. Ich meine, jetzt uns zum Beispiel das normale Finanz. Wie heißt das in der Schweiz? Schweizerische. FINMA, Finanzkontrolle. Ja, die hat ja theoretisch, das ist ja glaube ich auch nicht mehr so. Theoretisch ist ja alles mit Gold deckt bei der Nationalbank. Mit Geld. Theoretisch, aber das ist ja mal die Idee davon. Ja. Das ist im Fall noch nicht so lange her, bis irgendwie Mitte 70er Jahre. Ist der Dollar an Goldreserve geknüpft? Der Reagan hat es aufgeknüpft. Genau. So. Nein. Wegen irgendwie, was ist mehr Geld machen. Was war in den 70er Jahren? Wir müssen Krieg führen. Ja, was sind wir? 80er Jahre, wir müssen Diktatoren einsetzen gegen demokratisch gewählte linke Regimes in Südamerika. Es ist zum Geld, ja, genau. Sie haben gesagt, sie brauchen Geld. Aber das war ja eigentlich der Niedergang vom ganzen Finanzsystem. Und dann ist es abgegangen, dann ist Neoliberalismus reingekommen, weil du musst irgendwie noch mehr Geld generieren, Also du musst irgendwie Banken gegeneinander so vernetzen, dass sie sich gegenseitig Kredit geben, wo sie sich gegenseitig eigentlich haften wie ein Schneeballsystem. Ja. Und jetzt stell dir vor, du könntest virtuell so viel Währung generieren, wie du willst, dann ist sie überhaupt nicht mehr deckt mit irgendetwas. Ja, dann ist die bewährt. Du musst gewährleisten. Das ist Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja, und du musst gewährleisten. Ich meine, so ein paar Bits ist ja genau gleich wie so ein Bits Papier. Und du musst gewährleisten, dass es eine gewisse Rückendeckung hat, der Bitcoin. Und den machst du halt mit Processing Power. Ja. Das ist ja völliger Witz. Also, jetzt verstehe ich auch, was aber die Leute geredet. Das heisst aber da sind wir ganz ehrlich, der Bitcoin ist Strom. Ja. Ja, eigentlich schon, ja. Bitcoin ist Strom. Das ist Geld. Ich habe mir das runtergeladen. Geld? Geld ist Energie. Ja. Wenn ich dir 10 Franken gebe, machst du das und das und das und das. Wie du nachher wieder etwas anderes bekommst. Ja, mit irgendetwas musst du es ja irgendwie decken, wenn du Energie, an eine Welt kommst. Also, Geld Bitcoin. Das hat, glaube ich, irgendwie ein Asiat, glaube ich, irgendwie erfunden. Ein Nazi? Ein Asiat. Also ein US-Dollar ist im Moment 8,35 Bitcoins. Das ist wieder ein bisschen stabiler. Okay. Das wechselt im Fall recht gut. Aber anscheinend ist eben, das habe ich eben abgehört. Der Euro ist 7,3 und der Schweizer Franken ist 8,8. Das ist die stärkste Währung. Und das englische Pfund ist am schwächsten. Was? Das heisst, der englische Pfund ist nur 5,9 Bitcoins. Okay. Ja, das heisst, es ist am stärksten. Nein. Aha. Doch, es am wenigsten gibt. Pfund ist besser als Geld. Entschuldigung. Ups. Sorry. Ja. Das ist, ich darf nie mehr über Geld reden. Nein, aber es ist eben seit den 70er Jahren, ist es eben nicht mehr an Goldpreis gefunden. Also, ab dann ist es gemacht worden, dass man eben auch, wie sagt man das eigentlich? Also, einfach Angstvermögen auch was hinterlassen kann. Also, als Gegengewicht. Also, aber de facto bist du einfach am Geld drucken. Ja, und es liegt in einer Behörde. Das heißt, das ist das Geld und das ist der Wert, der hinterlegt ist, sozusagen. Also Kredit oder weißt du was, das gehört jetzt auch nicht nur Gold, sondern auch Kredit. Das heißt, so viel Wert. Das heißt, auch Gold ist ja eigentlich einfach, niemand garantiert mir, ich komme jetzt 16.000 Franken für ein Kilo Gold über. Schlussendlich ist Geld etwas Performatives. Also, wenn, das ist so, das ist genau wie, geh mit der Schweizer Franken mal auf Thailand und sagst, ich will das und das. Und das ist nicht mehr wert. Also, Geld ist etwas völlig Performatives, aber Abmachung, die sich alle daran halten, und dann funktioniert es. Wenn man sich nicht mehr daran halten, dann... Ich habe das mit diesen Bitcoins, das ist eine Aufgabe für mich, das ich immer noch nicht ganz gecheckt. Also die kann man sich selber machen mit vielen Grafikkarten. Einfach mit Arbeit. Mit Computerarbeit. Das ist aber anscheinend ist tatsächlich so. Also, dass man zum Beispiel in Berlin gibt es irgendwie zum Beispiel einen Burgershop, wo die Burger auch mit Bitcoins zahlen. Also, nein, das kann ich mir schon vorstellen. Aber für mich hat das immer so einen fiesen Nebengeschmack. Ich check, also, es gibt ja auch so Webseiten wie irgendwie, ich koche dir jetzt Nacht und du schneidest mir jetzt Zehennägel. Nein, aber irgendetwas. Ja, genau. Und das hat für mich eigentlich sehr viel mehr Potenzial als irgendwie so eine komische Währung, aber Währung macht es natürlich einfacher. Das ist eben noch lustig, das ist mir eben letztens... Das ist mir eben auch in Sinn gekommen. Das ist ja ein Modell, das gibt es ja eigentlich schon länger. Nein, aber ich meine, dass das irgendwie so online organisiert wird. Das hat ein Arbeitskollege von mir vor etwa 10 Jahren mir mal erzählt, von so einer Plattform, wo du kannst sagen, okay, irgendwie meine Skills sind, ich kann dir einen Drucker installieren und ich kann dir irgendwie das iPhone erklären. Es gibt ja auch, ich habe daheim Bohrmaschine, Schnittmaschine, Fernseher, Kamera. Tag auslehnen kostet 5 Franken. Ja, aber das, was ich eben meine, ist nachher eben das wirklich, ich weiss nicht im Detail, wie es funktioniert. Wenn ich dir eine Stunde lang ein iPhone erkläre, dann habe ich das bei mir gut. Okay. Yeah. Und ich kann dann aber mir von einem anderen eine Stunde lang die Wäsche machen. Ja. Zum Beispiel so. Das ist eben schon eigentlich auch noch geil. Also das heißt, das Geld eigentlich. Ja. Nur eben dort ist halt. Ich glaube, das funktioniert nicht fürs Grosse. Also vor allem wenn es um Produkt geht. Ja, du brauchst, ist schwierig. Du musst es analysieren eigentlich. Eigentlich ist Geld auch nicht schlimm. Sich eigentlich nicht gegen Geld. Das macht völlig Sinn, dass man Geld hat davon entwickelt. Das Schlimme ist nur, wenn dein Geld Geld generiert. Aber dann wird es absurd. Aber alles vorher ist eigentlich okay. Ja, und vor allem, ich finde ja auch, dass es Parallelwährungen gibt. Weißt? Also, es gibt ja auch Rekaschecks, Wir. Ist mir heute gerade die Abmähen fahren. Bei der Abmähen fahren habe ich da die Wirbank gesehen. Ja, genau. Und da müssen sagen, das ist ja eigentlich ein Alternativmodell, das es ja schon seit Jahrzehnten gibt. Wie läuft das? Wäre eben auch schon interessant. Wir ist ja. Wirtschaftsringbank. Wir ist ja eigentlich entwickelt worden als Währung zwischen KMU und so. Also vor allem so Handwerksbetriebe. Oder auch die Garage von meinen Eltern zum Beispiel. Also du sagst, dass. Wir sind nicht dabei. Und wir und genau, nein, wir ist ja so eigentlich entstanden, dass man eigentlich gesagt hat, dass man eine Währung hat, die abgekoppelt ist vom Rest vom System, um sich eigentlich nur untereinander unterstützen. Okay. Also das heisst irgendwie, Druckerei kann dann vielleicht irgendwie Papier teilweise mit wir zahlen bei ihrem Lieferant. Und das ist... Ich weiß nur, mein Vater hat immer geschaut, ob man mit Wein kann zahlen kann. Und sie war etwa 80-90% vom eigentlichen Wert. Also weißt du, es war echt günstig. Ja, und es ist glaube ich... lohnt sich dann natürlich. Aber wie ist denn das, wenn ein KMU zum anderen kommt, dann zahlt man Wein? Ja. Also wenn die beiden die gleichen Dinge waren, dann haben sie mit Wein gezahlt. Das ist einfach eine andere Währung, statt Franken in der Schweiz. Und die haben halt andere Werthinterlegenschaften sozusagen. Das heisst, die haben den gleichen Wechselkurs. Ja, und es ist halt eben, unspekulativ. Geld ist immer, ja. Es ist unspekulativ. Was bringt das Geld? In dem Moment genau? Aha, es wird nicht damit spekuliert. Es bleibt eigentlich in einem reinen Tauschzirkel. Weil sonst ist es eigentlich kein riesiger Unterschied, ob du jetzt mit Bier oder mit Franken zahlst. Ja, es kommt darauf an, wie der Bier mit Wert hinterlegt ist und wie das Geld mit Wert hinterlegt ist. Und wenn du findest, nein, unser Bier ist besser hinterlegt und stabiler als das richtige Geld, das wir haben, mit der Zeit haben wir natürlich einen Gewinn. Und wenn der verliert den Wert und das Bier gewinnt den Wert, also kannst du schlussendlich im Bierkreislauf billiger im Gegensatz, also du tust untereinander billiger handeln, du tust aber noch in Franken verkaufen, oder? Das heisst, du hast einen Gewinn gemacht. Und dann gibt es eine Bierbank, wo du dann sagst, oh, ich habe meine Bier gesammelt. Und wie es genau jetzt ist, aber es gibt eine Bierbank, wo das... Wo aber da, das ist gerade da vorne. Okay. Also bei der Heubock. Das ist relativ nüchtern. Sehr. Bei der Heubock, beim Bahnhof. Das habe ich noch nie gehört. Ja, mein Vater hat immer so ein Bier zahlt. Ja, dann ist so ein Bier schon wieder etwas anderes als ein Rekascheck. Weil der Rekascheck ist ja eigentlich ein reiner Bond, da wird ja nicht damit gehandelt, oder? Das zahlst du nur bei der SBB und ähnlichen Transportunternehmen. Es gibt gewisse Läden, die auch Rekaschecks akzeptieren. Okay. Also, weißt, also, ab das ist ja dann eine andere Frage, wer das akzeptiert. Und dann, Aber ich glaube eben schon, also, ist das so, eben, also zum Beispiel gerade so Flatter oder so, ich finde es grundsätzlich schon noch cool. Aber ich denke, cool, aber das Problem ist die technische Umsetzung. Ja, das ist wirklich so. Aber das Problem ist einfach das Geld, der Übergang vom Geld aus der realen Welt, die man geholt hat, ins Internet. Genau. Das ist einfach ein riesen, wie so eine Schleuse. Und dass die einfach die Leute, die zur Verfügung stellen, dass es überhaupt geht, die einfach zwischen denen und die einfach abzocken und sagen... Nein, das ist bei Flatter nicht so extrem. Ja, wenn du mit Kreditkarte zahlen hast, Kreditkarte. Ja gut, Kreditkartenfirma ist wieder. Ja, das ist 15% Schuldzinsen drauf. Und das ist 14,9. Was? Die Kreditkarte ist 14% Schuldzinsen. Aber nur dann, wenn du lange nicht zahlst. Oder? Immer. Was du Minus machst, also was du... Prepay ist nicht so massiv. Nein, bei Prepay kannst du gar nicht. Nein, bei Prepay kannst du nicht beziehen. Ja, das schon. Aber ich meine, die wollen doch einen Anreiz haben. Wieso gibt es denn Prepay? Ja, Prepay-Kreditkarten sind ein Witz, weil es ist gar keine Kreditkarte im eigentlichen Sinn. Nein, Kreditkarte ist nicht ganz wichtig. Also warte, das glaube ich ganz gescheit. Jetzt sind wir kurz mit Kreditkarten für Anfänger. Weil lustig, ich kann ja auch nicht... Es ist auch ein System, wo ja schon... grundsätzlich suspekt ist und dass das etwas ist, was irgendwie auf Dauer nicht funktionieren kann, ist mir eigentlich schon vom Ansatz klar. Weil das heisst, du hast eine Karte und du kannst zahlen damit. Das ist eine Limite. Du hast klar, logisch, hast eine gewisse Limite, aber für die, also bei den meisten ist die, ich sage jetzt mal, bei Normalsterblichen ist die sicherlich in Tendenz eher zu hoch angesetzt als zu niedrig. Das ist, weil du Schulden machst. Aber ja, genau. Und das heisst, du zahlst mit dieser Karte und Ende Monat kommst du also, eine Rechnung, kommst du Rechnung über und dann zahlst du das denen. Und nein, du musst ja 10% mindestens und den Rest kannst du auf Rote zahlen. Das ist ja der Witz dran. Das heisst, du zahlst nicht den ganzen Betrag ab, sondern du bekommst einen Kredit über und zahlst dann pro Monat vielleicht 200 Stutz ab. Jedes Jahr, jeden Monat wird ein Auto. Das kann man machen wie mit den Steuern. Du zahlst dann ab, du kannst sogar die Schuldzins oder die Steuer abziehen. Aber ja, du zahlst dann einfach ratenweise das ab. Egal was du kaufst, das ist einfach eine Art, du zahlst dann einfach in Roten ab. Also das heisst, du kannst bei deiner Kreditkartenfirma einen Deal machen und sagst einfach, ich zahle einfach jeden Monat 200 Stutz. Du hast sogar 10%, also 10% vom ganzen Betrag, das ist der Mindestbetrag. Ja, aber es kommt ja immer Neues dazu, da kommst du nie nachher mit abarbeiten. Du musst einfach nicht so viel... Also das ist der Clou? Ja, also der Clou ist, dass sie dir einen Kredit geben. Beim Prepaid ist es so, du tust ja Geld drauf. Ja, und dann... Das heisst, du gibst einen Kredit. Das heisst, ja. Mit dem Geld, du schon eingezahlt hast, können sie machen, was sie wollen. Ja. Also mit der Prepaid-Kreditkarte profitierst du einfach vom Kreditkartensystem, aber... Sie aber auch von dir. Nicht so fest vielleicht, aber sie profitieren einerseits vom Geld, das du ihnen gibst, und solange du es gut hast, das hast du ja im Voraus schon gezahlt. Ja, das heißt, können sie darüber verfügen. Du bist eigentlich wie ein Kredit. Und was sie machen mit denen, sie investieren und im besten Fall machen sie Gewinn, also wenn sie halbwegs schlau sind. Plus zusätzlich Transaktionsgebühren, die eigentlich nichts sind. Also überhaupt gar nichts. Das ist mindestens 2 Franken oder je nachdem. Und, nein, ist so nicht so viel. Aber auf jeden Fall. Du zahlst noch irgendwie 3 Stutz, wenn du mal nicht abhebst. Und so aber auch ein Prozentsatz, vom, je nachdem. Haltet sich im Fall in Grenzen an. Ja, das finde ich aber auch noch okay. Aber sie holen mit, also ich zahle pro Jahr 300-400 Stutz Zinsen. Aber du hast eine klassische Kreditkarte. Ja, genau, wo ich bis 3000 Stutz überziehe und ich habe sie gekauft, um Internet bis 3000 Stutz? Das ist eben schon. Internet kaufen und vor allem, ich habe damit meinen Computer gekauft, ich habe mir sonst nicht leisten. Und das ist halt ja. Du kommst eigentlich einen Kredit, ohne dass du auf Bonität geprüft wirst. Wegen dem hast Obwohl, du bist ganz kurz geprüft, du kriegst ja nicht einfach so eine Kreditkarte, oder ist das mittlerweile völlig locker? Vielleicht bin ich schon geprüft, aber ich kann nicht also wenn du ohne... Ja, dann ist deine Limite halt nur 3000. So, in Anführungszeichen. Eine Platin-Karte! Wenn du mal nicht zahlst, dann heisst es, okay, kein Problem, die Kreditkarte gesperrt. Das heisst, du kannst nicht mehr kaufen. Ja. Aber dann könntest du theoretisch eine neue machen. Aber dann nein, das ist ein Spiel, das ich ja viel gemacht habe. Nein, aber dann machst du halt deine Diners und dann machst du einen Nein, aber das ist für mich wirklich... Es gibt aber nur 3 Firmen, weißt du, also von dem her irgendwie... Ich glaube genau, das finanzielle kann, das ist einfach das System, das sollte eigentlich nicht so sein. Das ist geil. Also vor allem mit 15% ab, also mit Schuldzins von 15%, das ist... Ja, oder überhaupt die Einstellung, ich kaufe etwas, aber ich habe eigentlich die Mittel nicht, ist eigentlich... Ich habe einen Computer gebraucht, okay? Ja, nein, ich meine, es gibt ja natürlich so Sonderfall, aber es sollte nicht völlig Alltag sein, eigentlich. Nein, denn verdient irgendjemand massiv Stutz da. Das ist bei Schulden so. Das ist ja der ganze Witz an der Euro-Krise. Ich meine, irgendjemand verdient an dem Scheiß. Natürlich. Das ist man sich, das wird ja nie wirklich thematisiert. Ganz viele, ganz viele Leute haben schon sehr viel verdient. Ja. In Form schon. Und die wohnen auch nicht in der Schweiz. Ja, viele davon. Ja, und es sagt, die wohnen vielleicht nicht da, aber alle haben ein Konto in der Schweiz. Ja. Ich meine, es ist ja super. Wenn du schaust, UBS, also sie fusioniert hat, Volksbank und Schweizer Nationalbank. Nein, wie es heißt? Schweizer Bankverein, Schweizer Bank. Bankverein und Volksbank. Nein, die Volksbank. Bankverein. Wenn haben die funktioniert? Schon lange, 90 Jahre. Schön ist, dass immer noch die Tankstation Bankverein heisst. Volksbank. Schau noch. Wie heisst der Handel? UBS. Aber auf jeden Fall ist es ja egal, wer schlussendlich war. Ab dann, was haben sie gemacht? Expandiert die USA, Hedgefonds, Hauptsitz ist Zürich und Basel. Faktisch Zürich. Alle auf Zürich. Rentenanstalt. Nein, Swiss Life ist das. Rentenanstalt ist Swiss Life. Bankgesellschaft, Bankverein. Ah, Bankgesellschaft. Schweiz ist ein Bankverein. SBV. Dann ist die Volksbank, ich glaube, vorher schon in einem von denen. Egal. Ja, ist ja gleich. Ist ja gleich. Ja, aber ab dann haben sie ihr Amerika-Geschäft aufgefahren, wo die ganze Subprime-Krise schlussendlich sie auch zum Grossteil aufgebaut, weil sie gut verbunden waren mit amerikanischen Banken. In Basel sind keine Banken mehr. Wegen dem Zürich hat die Finanzkrise getroffen, von der Steuereinnahme in Basel. Pff, Pharma verdient über Krankenkassen so viel Geld wie immer. Schau. Das einzige Problem, das die haben, ist, dass irgendwie die Griechen ihre Rechnungen nicht mehr zahlen. Aber die 1,5 Milliarden Ausstand. Hallo? Weißt du, der Gewinn ist? Muss mal schauen, wie der Gewinn ist von der Marke. Vor allem, was das Geist ist, musst du nur den Gewinn anschauen. Vor allem auch, wie wird der Gewinn ausgeschüttet. Und dann siehst du bei den Dividenden, also die Aktionäre, die das bekommen, macht es süpp. Von irgendwie ein paar Millionen. Vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren wahrscheinlich mittlerweile, auf mehrere Milliarden, die einfach an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Und wegen dem bekommt auch der Chef 40 Millionen als Dank, dass die anderen halt so viele Milliarden bekommen. Weißt du, das Problem, das ich dort aber wirklich sehe, dass da eine Branche diskreditiert wird, die ja grundsätzlich eigentlich total okay ist. Wo? wo also eigentlich okay Banken, ist, nicht Pharma-Rede jetzt. Aha, ja. Also weißt du, das Geschäftsmodell ist einfach nicht mehr. Nein, eben, nein, ich meine, es ist das Geschäftsmodell. Aber du musst eigentlich sagen, eigentlich ist es ja völlig legitim irgendwie, dass es Firmen gibt, wo Medikamente hast. Da sind wir ja alle froh drum. Also, und wo ich ja die forschen. Und, aber was, wie das, was nachher damit passiert, oder? Was aber nachher damit passiert, das ist das Problem. Du kannst nicht wählen, welches Medikament du nimmst gegen Krebs. Weil wenn du da Krebs hast, gibt es genau das Medikament. Und das macht die Firma, sie hat 70 Jahre Patentschutz drauf. Und es kostet 30'000 Franken im Jahr. Hm. Wer hat Preise festgelegt? Swissmedic mit der Pharmalobby zusammen. Zusammen! Also Swissmedic sagt so und so, dann sagt man, zu billig. Ach so gut. Ja, es ist... Und vor allem, ich meine, der Staat sagt ja gleichzeitig auch noch, was wird abdeckt von der Grundversicherung. Das heisst, wenn wir Medikamente machen, die Grundversicherung immer abdecken, haben wir, sind wir eigentlich Staatsbetrieb. Wir sind Staatsbetrieb. Und sie diktieren auch noch die Preise vom Staatsbetrieb. Also es gibt ja keine Konkurrenz, weil sie ja Urheberrechtsschutz drauf haben. Also ist das eigentlich ein sehr gutes Geschäftsmodell. Ja, das Geschäftsmodell das ist sensationell. Aber es gibt davon. Ja. Leider sehr. Ja, aber auch Bürger von Basel. Also mein Grossvater hat eine Pharma geschafft. Ist ein guter Mensch und der findet das wunderbar. Nein, aber eben, das ist auch das Problem. Oder? Das ist wirklich das Problem, dass das ja als, das ist das, was ich sagen wollte. Ja, eigentlich als Geschäftsmodell oder als Industriezweig. Ist da überhaupt nichts dagegen einzuwenden? Entschuldigung, also du musst ja wirklich sehr blöd sein. Nachher, das ist ja total okay, das ist ja super. Also, aber was noch? Überhaupt, ob sie eine wirtschaftliche Firma, was aber nicht ist. Und sie machen ziehen aus dem Quasi-Monopol, eigentlich, was sie haben, ziehen sie Milliarden raus, wo die Medikamente kaufen, müssen zahlen und ausgeschüttet wird an wer? An ihre Verwaltungsräte und vor allem an ihre Aktionäre. Nein, vor allem sind sie eigentlich ein gemeinnütziger Dienst und sie verdienen massiv dran. Sie verdienen massiv dran. Das ist für mich ein Grundproblem. Ja, aber und das andere ist ja, das ist etwas, was mich schon seit langem unglaublich aufregt. Das ist so die Vorstellung vom freien Markt. Also oder das Propagieren vom freien Markt und so das. Ich meine, ehrlich, also weißt du, wenn ich jetzt immer da zu Basel, mich tangiert das ja nicht so, aber ich sehe ja den Sommer ab und zu im Fernsehen oder so. Aber gerade so ein Blocher, Mörgeli und wenn wir jetzt wieder zu den Medien zurückkommen, der Köppel und so. Das sind so Leute irgendwie, wo ich mich immer frage, ob die überhaupt den Staat verstehen. Also weißt du, was der Staat überhaupt macht? Und die tun immer so irgendwie, die reden immer so vom freien Markt und irgendwie von es ist ja alles reguliert. Das ist ja alles reguliert. Und alle profitieren ja, oder auch nicht, von diesen regulatorischen Einschnitten, die irgendwo gemacht werden. Es wird immer gewettet gegen die EU-Bürokratie, aber der Witz ist, nicht die EU hat die Bürokratie wählen, sondern die Firmen in der EU haben wählen, das ist eine richtige Banane. So muss ein Gurken aussehen, dass es ein Gurken ist. Also ein Gurken muss eigentlich so aussehen, wie wir es produzieren, dass es ein Gurken ist. Und die Firma, die findet, ja, die am meisten sozusagen kann probieren, so muss ein Gurken aussehen. Aber das ist nicht irgendwie die EU an sich, die findet, man muss alles reglementieren. So, und die Firmen kommen, halt, wir wollen eine Norm. Unsere Norm ist die wichtige, richtige. Das ist ein Gurken, das ist ein Äpfel, das ist das, weißt du? Also, ja. Und auch, weißt du, die meisten Gesetze von mir, also das ist jetzt eine These, aber ich bin relativ überzeugt, die meisten Gesetze in der Schweiz werden von Versicherungen geschrieben. Nein, das ist... Weißt du, wieso? Die Haftungsfrage ist die Frage vom 21. Jahrhundert. Leute sterben im Autoverkehr, wenn wir unsere Lebensversicherung auszahlen. Komm, wir schauen, dass sie weniger sterben. Komm, wir machen obligatorisch Sicherheitsgurt. Das Perfide ist eigentlich, findest du, das ist eigentlich schon noch okay, weißt du, ein Gesetz, dass alle unseren Sicherheitsgurt machen, aber dann merkst du, wann müssen wir schlussendlich? Sicherlich müssen weniger Geld zahlen. Und das ist von den kleinen Sachen, das ist der Eisen von euch. Du denkst, hä? Hat das Versicherung 1:1 geschrieben? Oder wer schreibt jetzt die Gesetze? Also, und da gibt es aber nicht vergessen, es gibt schon so Idealisten, die das massiv wichtig sehen. So, aber dann denkst du, wann müsst schlussendlich, also ja, ja, so zynisch das ist, weißt du, wann müsst schlussendlich. Dass die Menschen nicht sterben, der Lebensversicherung und die Schwesterversicherung. Wenn nichts passiert, müssen sie keine Prämie, also müssen sie nicht auszahlen. Und die zahlen nur Prämie und dann sagst du, ach, du bist gefährlich, du, da könnte das passieren und das könnte passieren. bist nicht tiefsichtig gegen das und tiefsichtig gegen das. Und zum 30% für sich selber minimieren machst du Gesetz. Und wenn das Gesetz nicht einhalt ist, zum Beispiel schnell fahrst oder sonst irgendetwas, ein bisschen Alkohol getrunken hast, dann heisst es, ja nein, dann zahlen wir nicht. Alles selber zahlen, du hast das Leben lang rein gezahlt, ja, tschau. Also, weißt, also, Das ist nein, es gibt auch die ganze Frage von wegen Rauchen und das kostet der Staat mega viel. Ja, und eigentlich geht es gar nicht ums Individuum. Dann denkst du, warte mal, sitz mal eine Stunde in ein Auto, wo das Abgas eingeleitet wird, oder rauch eine Stunde 50 oder 5 Minuten. Einfach eine Stunde an Kette. Einfach 5 oder 10 Leute in einem Bus, was auch immer, hey, massiv am Rauchen. Niemand stirbt vom Rauchen, aber nach 10 Minuten bist du tot. CO2-Vergiftung. Ja. Das ist wieder ein anderes Thema als Rauchen, aber es ist immer ein schönes Thema. Nein, also es ist auch wieder, weißt du, man geht wieder auf das, wo man Mehrheit hat, aber nicht so entscheidend ist, macht Symptome. Ja, logisch, ja klar. Ich meine, jetzt bringen wir da ein paar Sachen durcheinander. Die einzige ist natürlich schon, also das ist etwas, was ich schon sehr problematisch finde, sind das, ich glaube, Haftungsfragen sind, das ist etwas vom Entscheidendsten, was im Moment irgendwie unser Leben und also unsere Wirtschaft irgendwo prägt. Also, wer haftet für was? Oder? Das ist ja, wer ist schuld an was? Ist ja, ich meine, gerade im amerikanischen Rechtssystem ist das ja ganz extrem. Also, und bei uns wird das auch immer krasser. Also, und es geht eigentlich immer darum, nein, krass, wer finanziert denn was? Also, wenn ich mich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt 40 Jahre geraucht habe, also jetzt noch nicht. Aber gleich. Nein, jetzt bin ich langsam mal bei 20 oder so. Habe jetzt irgendwie ein Raucherbein und kann wegen dem irgendwie vielleicht nicht mehr arbeiten oder weiss doch auch nicht. Oder muss ich irgendwie wer haftet jetzt für das? Oder? Und das ist die Frage. Also, wer zahlt denn jetzt für das? Also muss jetzt da einfach der Staat mir da irgendwie ein Geld überschieben, weil ich jetzt da irgendwie ein Bein weniger habe und durch das irgendwie... Oder ist es die oder ist es geraucht hat? Oder ist es mein Fehler, weil ich geraucht habe und alle sagen, Oder kannst du sagen, nein, wieso verkauft die mir Gift? Genau, das sind die Fragen. Ich habe den Eindruck, und übrigens noch so schnell am Rand, das ist schon noch spannend. Also, ich glaube, das sind zum Beispiel die Fragen, die gerade im amerikanischen Justizsystem auf oberste Ebene stehen. Und es ist im Fall kein Witz, ich habe eine Kollegin von mir, hat mir erzählt, die kennt eine, die ist nur darauf aus, in den USA solche Prozesse zu führen. Die macht sich einen Teil von ihrem Einkommen mit so Prozessen, die sie in den USA führt. Und die geht in die USA, reist dort ein, ist dann natürlich inzwischen geschickt, irgendwie weiss halt, wie der Hase läuft, manövriert sich in Situationen, wo sie weiss, da kann ich noch so eine Haftungsklage machen und kassiert noch den Geld für das. Und dem muss ich einfach sagen, irgendwo... Das ist Perversion vom Schuld von der Haftung dann. Also, ja. Aber das passiert aber ja mit dem meisten System, früher oder später. In der Schweiz haben wir es halt mit Banken gemacht, statt mit Versicherungswesen. Bei der Firma allgemein, das heißt einfach, die verdienen so viel, die Obersten, weil sie so viel Verantwortung haben. Und dann, die Firma ist kaputt. Ja, wir haben so viel Verantwortung gehabt, um uns noch einen goldenen Fallschirm machen. Und wir können jetzt nicht dafür. Das war eine Entscheidung vom Gesamtverwaltungsrat. Das war jetzt, wie die wirtschaftliche Lage plötzlich so schlecht war. Wir haben nicht mehr verkauft. Niemand ist schuld. Ja, zusammen. Also weißt du, dort ist es aber so, dort ist niemand haftbar. Dort ist dann... bei den Finanzen und so, bei den Geschäftsleitungen ist plötzlich niemand mehr haftbar. Fest begründen sie aber in der hohen Ölung. Genau mit dem müssen wir verantwortlich. Es ist ja genau das Gleiche, zum ein anderes Thema kommen mit der ganzen Atomkraft. Also, für das kann ja niemand haften. Das ist ja so etwas. Also, das ist ja so absurd. Ich meine, niemand kann für einen Atomunfall haften. Wenn Betznau 1 oder 2 in die Luft fliegt, dann kann niemand für das, das kann niemand zahlen. Darum finde ich es irgendwo noch recht cool, wenn wir wenigstens irgendwo im Netz so alternative Bezahlmethoden haben, wo man an dem ganzen Zeug irgendwie vorbei kann, wo du wirklich kannst sagen, hey, weißt du was, wichtig, das interessiert mich nicht und ich will jetzt einfach irgendwie dem Podcaster, dem Blogger, will ich jetzt ein bisschen Geld geben, ich mache das mit Flatter, mit eben, die Probleme sind, das wissen die Leute ja selber auch, dass das nicht die super Lösung ist, aber das ist im Moment, ist das für die Realität, die wir online haben, was Bezahlmethoden anbelangt, ist das eigentlich die beste Methode. Und dort finde ich einfach mal, machen das Leute. Also, es wird auch viel mehr Konkurrenzwährungen geben, weißt du? Also, ja, das wird auch mehr kommen. Es gibt schon nationale Konkurrenzwährungen, was sich gegenseitig auch, eben Schweizer Franken ist eine Fruchtwährung, das heisst, das ist auch Konkurrenzwährung. Aber es hat auch supranational mehr Konkurrenzwährung. Also das heisst, wenn die eine abkackt, musst du sagen, okay, dann investiere ich in eine andere. Das würde auch der Markt zwischen den Währungen wäre nicht etwas, was schlecht wäre, denke ich mal. Das stimmt, ja, aber ich glaube, mir die Idee ist einfach, das grundsätzlich einfach schon mal zum Gehen. Also gut, ja, umgehen, also hast du nein, Ahnung, weißt, ja, ganz also, klar, weißt, aber ich rede jetzt mehr auch, ich rede jetzt mehr von Finanzierungsmodellen, von Finanzierungsmöglichkeiten, gerade jetzt irgendwie für Leute, wie wir jetzt hier sind, also wie kannst du irgendwie auch, wie kannst du eben zum Beispiel ein Projekt machen, ohne dass du jetzt da zum Beispiel an Banken musst gehen, und dass du irgendwie trotzdem irgendwie an Geld kommst. Also ich muss sagen, das ist schon Marktwirtschaft, da kommt eben neues mit neuem Geld. Marktwirtschaft ist ja grundsätzlich auch nicht so schlecht, also auch wenn ich ein Sozialromantiker bin. Aber ich meine, wir leben in so einem System und mit dem muss man irgendwie können umgehen. Aber ich glaube, ich finde es aber cool, dass irgendwo das Netz inzwischen auch Möglichkeiten bietet, um eben auch andere Modelle irgendwie zu fahren. Und gerade wenn es darum geht, irgendwie eine Idee zu verwirklichen, sei das, du hast ein Kunstprojekt oder du hast ein IT-Projekt oder whatever, wo du noch zum Beispiel auf die Crowdfunding-Geschichte kannst zurückgreifen. Wo ich wirklich muss sagen, mich erstaunt das, wie gut das die funktionieren. Also ich habe heute nochmal Daten von Kickstarter angeschaut. Das ist schon krass. Das ist krass. Die haben, also mehrere Sachen, wo sie schon mit mehreren Millionen unterstützt worden sind. Ja, aber das ist ja super. Also, und ich finde das ist ein Produkt, das ich durchsetze. Ja, genau. Ja. Also, ich sagen, super, da hat die freie Marktwirtschaft funktioniert. Nicht verwechseln mit Kapitalismus, das ist etwas ja anderes. Also, was wir haben, ist nicht unbedingt freie Marktwirtschaft. Nein. Also, das gibt es zu viel. Mit dem Kommunismus ist die freie Marktwirtschaft nie durchgesetzt worden. Aber eben nur, ich würde es gleich noch gerne, also vielleicht euch, habt ihr schon Sachen mit Crowdfunding finanziert? Oder? Ja, ich habe es halt sehr direkt mitgekriegt wegen Written Images. Geschickt. Und das ist nach mehreren Evaluationsversuchen ganz klar mit dem Crowdfunding-Ding gelandet und es hat doch das funktioniert. Mhm. Ist das zu dieser Zeit aber so gewesen, dass es eigentlich nur Kickstarter gegeben hat? Und ja, also, nein. Also es ist sicher dann schon das Größte gewesen und das Entwickelste. Und halt es ist eigentlich genau nicht das Internationalste. Es ist Internationalste im Sinn von, dass von der ganzen Welt Leute draufgehen. Aber wenn du nicht von den USA bist, ist es sau mühsam dort. Genau, also du musst ja zum Kickstarter im Moment. Du musst eine amerikanische Adresse haben. Du musst eigentlich Amerikaner sein. Also du musst eigentlich, oder sonst suchst du einen Buddy irgendwie, wo irgendwo zu New York hockt, wo sagt, okay, du kannst unter meinem Lammel und unter meiner Adresse laufen. Und dann ist irgendwie, wie man es mit Konto so macht, das wüsste ich jetzt nicht. Aber das ist ja alles irgendwie auch noch ein bisschen machbar. Also nein, so ist das dann bei Written Images auch gelaufen. Und genau das limitiert dann natürlich auch und tut den Grundgedanken auch wieder stören. Also es ist, ja. Ja, also aber die, zum Glück gibt es ja jetzt, also ich meine, in Deutschland gibt es doch einige Crowdfunding-Plattformen. Ja, in der Schweiz gibt es auch schon zwei. Also WeMake It und die und andere. Das andere heisst, ich habe es auch vergessen, aber es gibt nochmal eine, die etwa gleich groß ist, glaube ich. Und ich muss schon sagen, also ich denke, dort ist einfach noch so ein bisschen, was natürlich das Problem ist, dass man auch die Generation von unseren Eltern irgendwie ein bisschen muss auf so Zeug können bringen. Also, das ist, weil ich sehe ein bisschen das Problem, dass das so sehr, dass das ein bisschen incestuös ist. Das heisst, es werden Sachen irgendwie unterstützt, wo sowieso schon auch eine gewisse auch so Internet-Affinität haben. Oder? Ja. Also, und das siehst du auch ein bisschen. Also ich bin bei WeMake It das ein bisschen anschauen. Und Aber es ist schon noch so klein. Also, ja, logisch, es ist noch jung. Es kommt halt von den Leuten. Ja, ja, das ist ja schon klar. Aber es ist im Moment so. Es ist, man muss wirklich glauben, darum. Ja, ja. Also, das ist ja mit Flatter so und auch mit diesen ganzen Crowdfunding-Geschichten. Ich glaube, wichtig ist, dass man das jetzt so ein bisschen aus dieser Netz-Community rausnimmt. Also Leute, wo, wie wir das sind, die sowieso schon irgendwie dauernd online sind und die kommunizieren. Nein, es ist ja nicht nur das Geile von meiner ganzen Sache. Also auf Kickstarter zu den grössten Projekten gehört so Scheiß wie irgendwie Stativ für die iPhone. Also so da wirklich selten. Nur noch hohle Projekte, aber die nehmen ein riesen Budget ein und das wird riesig. Ja, wenn das aber anscheinend so viele Leute so cool finden, also, ich meine, aber es ist schon noch witzig, also das können wir sonst schnell anschauen. Ich habe mir extra, warte schnell, wo habe ich denn irgendwo einen Link gemacht mit Ich habe da ja auch nichts dagegen, aber ist egal. Wir sollten nicht übertrieben romantisieren und denken, die Welt wird nachher besser, wir finanzieren ist, einfach so Scheiße wie das. Ja, das ist schon klar. Obwohl, ich habe es noch witzig gefunden, zu sehen, wie was so die Guidelines sind von Kickstarter, also was sie machen und was nicht. Yeah. Also, und wenn du das durchschaust, dann siehst du natürlich schon, das ist eine starke Moral dahinter. Also, ja, das ist ja auch immer, das ist auch immer ich finde das ja okay, dass du nicht kannst auf Kickstarter deinen Pornoring aufziehen. Aber auf der anderen Seite ist das auch irgendwie ein Problem, dass du dann immer automatisch eine Zensur hast, wenn du über so eine Plattform läufst. Es wird genau, ist, aber das ist auch wieder okay. Zensur willst. Da gibt es wieder Konkurrenz, wenn es zu krass wird. Dann fragst du, weißt du, dann mach ich mich eins, ja. ohne Regeln. Oder mach mich Pornoring-Finanzierungs-Kinderschänder-Plattform. Das ist, sorry, der Markt ist nicht, also ja. Das ist, finde ich, dann schon mehr. Ja, nein, aber damit das Internet und all die Möglichkeiten, die es jetzt gibt, sind kein Problemlöser, ändern nicht wirklich etwas Fundamentales in unserer Gesellschaft. Sie ändern einfach viel Umgang und es wird vieles direkter und so, aber die alten Probleme tust du genauso übertragen auf die Plattform. Das stimmt, das ist natürlich, das ist nicht das Gelbe von mir, da hast du schon recht. Es ist nicht jetzt in etwas, was jetzt in unsere Welt jetzt, ich glaube, sie wird es verändern, aber ja. Das heißt, es wird nicht zwingend eine bessere Welt. Aber jetzt vielleicht nicht noch schnell, es ist aber schon... Sie verändern, ja. Ja, verändern das ist schon wichtig, aber jetzt ist witzig, wenn man jetzt anschaut, was Kickstarter nicht nimmt, ist alles, was mit Alkohol zu tun hat, was mit Autos zu tun hat. Babyprodukte nehmen sie auch nicht, dann so Beauty-Zyklen sind alles vorne, also Beispiel. Energy Drinks nehmen sie auch nicht. Dann alles, was mit Fitnessprodukten zu tun hat, Finanzsachen nicht, alles, was mit Waffen zu tun hat, nicht. Dann so Gesundheitsgeschichten auch nicht. Dann Heizung und Kühlsystem auch nicht. Finde ich zwar jetzt ziemlich einen Witz. Das finde ich jetzt komisch. Wieso nehmen die nicht, zum Beispiel, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich habe einen Kühlschrank entwickelt, wo irgendwie 90% weniger Strom. Ja, das finde ich jetzt gerade. Das wäre ja eigentlich, das verstehe ich jetzt nicht. Aber dort hast du jetzt genau den Punkt, dass es halt nicht, dass ich das übertrieben propagieren will, aber dass es nicht völlig frei marktwirtschaftlich ist, durch das, dass halt jemand ein Organ dahinter sitzt, der die Regeln macht. Ja. Außer du kannst dein eigenes Ding machen. Und dann kannst dein eigenes Ding machen, das aber das kennt dann wieder niemand. Ja, dann musst du halt. Dann haben wir das gleiche Problem wie bei uns in der Politik und in der Wirtschaft. Auf die andere Seite, aber weißt du, auf die andere Seite finde ich, dass. Ja, wenn ich das durchschaue, kann ich das eben irgendwo mittragen. Also finde ich, aber ich... Ja, das ist für mich wirklich eine der schwierigsten Folgen überhaupt. Ich finde das dann auch okay. Gut, keine Autos, finde ich schon mal, aber gleichzeitig wenn ein geiles Auto. Also, ja, wenn es ein Auto ist, das völlig geniale neue Antrieb hat. Ja, ich meine, es steht tatsächlich nur Automotive Products. Ja. Also das heisst also, nicht irgendwie... Verbrennungsmotoren. Vielleicht machst du mal Autos, die die ganze Natur begrünt oder CO2 braucht und Luft macht zum Fahren, weißt du? Also, und dann kommt es nicht dort, oder was? Nein. Aber ich glaube auch, das sind interessante Themen, die ich finde, wo auch durchaus diskutiert werden. Also, aber ich finde es wirklich eine interessante Plattform. Dort wird sich fragen, was jetzt ein bisschen die Zukunft bringt. Also, ob jetzt, wenn jetzt Kickstarter auf Europa kommt, ob die dann den Markt werden beherrschen und dann nachher... Nein, Sport. Ich wäre nicht ganz so sicher. Also ich glaube... Jeder in Europa nennt immer noch Kickstarter als erstes, wenn so eine Crowdfunding-Plattform geht. Und sie gehen auch, wenn auch alle auf Kickstarter. So, also ich meine, so wieder auf die Flatter zurückkommen, die haben nicht so krasse Regeln. Insofern ist das eigentlich fast mehr mein Gusto. Ja, das stimmt, das ist fair. Aber es ist auch anders geflattert, weil du es auf deiner Webseite integrieren und du nicht die selber auf der fremden Webseite präsentieren. Das ist eigentlich besser, finde ich. Das Lustige ist aber, wieso das Flatter anscheinend in den USA nicht so erfolgreich ist. Das ist dann nicht sozialistisch. Also, will ja. Wenn man sich sozialistisch nicht ist, sozialistisch. Ja, ja. Ich kann mir das noch vorstellen. Also, ja. Darum, ich meine, we make it. Nein, ich meine, jetzt Kickstarter, das passt natürlich zum amerikanischen System. Das ist der also, American Dream in also, Reinform. Genau. Eigentlich. Aber dass du halt sagst, Flatter, okay, ich verflattere im Monat 10 Euro und ich kann das entweder jemandem geben, dann kommt er 10 Euro über, ich kann das in 100 geben, dann kommt er 10 Cent über. Das ist ein bisschen weniger, also nein, noch ein bisschen weniger halt. Das ist natürlich viel untransparenter oder viel unklar. Also. Und individuell, du kannst den Flatter-Button anbauen, wo du willst. Das allein macht schon einen Unterschied. Naja. Ja, ich würde mir zeigen, was ich durchsetze. Oder was vielleicht geht ein bisschen. Ich denke, es geht beides, weil es sind ja verschiedene Modelle. Also Flatter ist ja mehr etwas, was du ja schon hast, also respektive oder was du schon anbietest, wie zum Beispiel mit einem Podcast oder irgendwie eine Webseite oder da könnte man ins Kaffee Hammer dazu nehmen, würde ich mich freuen, würde ich cool finden, weil das wäre jetzt genau also etwas, wo man wirklich anfangen flattern. Ja, also, das ist schon witzig, also ich habe heute wieder, also ich bin bis jetzt selber noch nie geflattert worden mit etwa drei Sachen, die ich jetzt online habe, und wenn du in der Schweiz schaust, es sind wenig Leute, wo A rum sind, und B auch geflattert werden. Also, ich meine, jetzt ein Typ, den ich kenne, der Podcasts macht, in der Schweiz, also zu Luzern, wie heißt das jetzt? Kunst-TV? Art-TV? Sag ich das etwas? Da hätte ich bei der Erste gewesen, der ihn geflattert hat. Oder? Also, okay. Und das ist so, ich glaube einfach, das muss man wirklich so ein bisschen streuen. Darum würde man mich freuen, wenn ich zum Beispiel auf dem Hammer das würde machen. Also von mir können wir sicher in den Monat irgendwie einen Klick über. Ich meine, das kannst du auch bei deinem Fakt-Ding. Wie schmeckt das richtig aus? Also, der Aufwand ist wirklich. Das Problem ist, es ist nicht übertrieben kreativ. Es ist sehr zielgerichtet. Was ich eigentlich gut finde, was ich sehr begrüße. Aber es gibt ja auch so Services, wie zum Beispiel, dass du ein T-Shirt on demand drucken kannst. Da hattest du einfach die Logo auf eine Plattform auf und dann kannst du auf deiner Webseite einen Webshop einrichten. Für 15 Euro kriegst du das T-Shirt. Und dann, wenn es jemand bestellt, dann wird einem das T-Shirt heimgeschickt. Und so wirst du dann auch wieder deine Plattform finanziert. Das geht also noch nie gehört, das ist mir geil. Also ich habe es nie angewendet, aber ich habe es gehört. Also das heisst, da kann ich im Prinzip irgendwie in einer T-Shirt-Print-Bude kann ich mein Logo geben und ich definiere einmal, was für Modelle ich habe. Also da kannst du irgendwie sagen, okay, ich will schwarz, also weiß auf schwarz SML für Männer und bei den Frauen mit dem Logo dort, in dieser Größe und vielleicht noch was anderes und bla bla. Und erst der, also und ich kann das nachher auf meiner Webseite tun und wenn das jemand will, der erst dann der wird es. Das ist ja auch geil. Das gibt es schon, das ist wirklich genau das. Nein, das gibt es schon, das gibt es schon. Das wird auf der Gaffi-Homepage machen. Das ist ja auch geil. Aber das ist ja auch geil, das heisst, du musst gar nicht mehr irgendwie einen Stock produzieren von irgendwie 100 T-Shirts, die du noch hast. Das musst du eh nicht mehr. Also das könntest du auch ohne. Also ist denn natürlich ein bisschen teures T-Shirt? Ja, ich meine, es ist ja schon so, dass wenn du jetzt irgendwie, wir haben auch mal für Korsett-Kollektiv-Shirts gemacht, ich meine, es ist natürlich billiger, wenn du gerade mal 100 auf einmal machst. Das ist so, als wenn du sagst, okay, jetzt machen wir mal 10. Ja, du kannst sagen, wie der Firma, look, immer wenn der Bestellung kommt, mache ich es über euch, was hast du für Konditionen? Aber du musst es einfach selber rausnehmen, wenn es nicht schon gibt. Ja, aber so natürlich. Ich meine, es gibt ja bei uns auch so, gerade dort stoßen auf, irgendwie einen, wo du kannst gehen, ich will hier drei T-Shirts mit einem Motiv und dann machen sie das. Ja, das gibt es mir klar. Das automatisieren. Aber dass das so kannst, das ist natürlich schon geil. Ich meine, aber ich glaube, was ich einfach wichtig finde, ist, dass man, also ich finde es cool, dass es inzwischen Möglichkeiten gibt, dass man Sachen online auch irgendwie kann zahlen oder respektive oder einfach sagen, wie dass man etwas cool findet. Die Idee an Flatter. Die finde ich Flatter irgendwie schon. Finde ich wirklich. Das Tolle daran ist, dass du halt im Monat definierst, wie viel du willst geben und dann die ganze Zeit flexibel anpasst, wem du das gibst. Und du hast immer die gleiche Grundkosten, aber du hast die ganze Zeit umschieben. Das ist eigentlich ein toller Aspekt daran. Ich glaube, aber das war also der Grundgedanke von denen, dass die sich gesagt haben, wir wollen einfach, also weißt du, dass es wie nicht, du könntest ja dort auch sagen, okay, du hast irgendwie Kredit, also via PayPal, Kreditkartendaten und jeder Flatter ist ein Euro oder zwei, oder? Da kannst du dich aber irgendwie, da kann es natürlich jemandem passieren, dass er irgendwie, sag ich plötzlich, in der Scheiße, ich habe viel geflattert, jetzt habe ich irgendwie 100 Euro verflattert, obwohl ich gar keinen Stutz habe. So. Und ich glaube, dort haben sie, dem haben sie gerade die Regel schreiben, dass sie gesagt haben, schau, hey, es ist einfach, du definierst selber ganz klar, wie viel das du einfach im Monat willst geben. Und dann kannst du klicken und durch so viel, wie du geklickt hast, wird es einfach geteilt. Das ist so. Ja, das ist auch okay. Nein, das ist super. Ich finde jetzt beides eine recht praktisch. Also ich würde, also es gibt inzwischen ja den Spenden-Button bei Flatter, also dass du kannst sagen, okay, dem wollte ich jetzt 10 Euro geben, du kannst 100 Euro geben, es gibt glaube ich eine Obergrenze irgendwie, das hat auch mit PayPal glaub, zu tun. Anscheinend laut Tim Pritlove, das ist der Podcast-König von Deutschland, der sich ein anständiges Einkommen-Kletter macht, er sagt, er donate, also der Spenden-Button sei bei ihm irrelevant, das sei wenig. Mhm. Also bei ihm kommt mehr durch den regulären Kletter-Button rein. Ja, es gibt ihm auch irgendwie eine Art monatliches Einkommen. Ja. Nicht völlig vordefinierbar ist, aber trotzdem so eine gewisse Tendenz gibt. Also Tim Pritlove, der wirklich sicher ein Pionier ist im deutschsprachigen Gebiet für Podcasts und sicher auch für Flatter, ist auch jemand, der das halt dementsprechend noch pusht, wie wir das hier ja machen. Ich meine, der macht im Moment, glaube ich, über 2000 Euro halt verdient er mit Flatter im Monat. Okay, yeah. Und dann hat er noch zwei Podcast-Aufträge, wo er im Auftragsverhältnis macht für ich glaube, die europäische Raumfahrtzentrale oder so, wo er nicht bezahlt wird. Und der lebt von dem. Und das finde ich schon geil. Also, und weil, wenn man sich das eben wirklich, wenn man sich überlegt, was das eben heisst, ist, das heisst, seine Podcasts, die kann er komplett, außer natürlich die Auftragsarbeit, aber alle anderen, die kann er komplett frei machen. Es gibt, er hat keine Werbekunden, die ihm könnten nur annähernd wie sagen, hey, du darfst nicht jetzt irgendwie über Mercedes abmotzen, weil wir sind ja Sponsor von dir und geben dir irgendwie so viel Geld. Sondern nein, er ist wirklich Community zahlt, also seine Kunden, seine Zuhörer zahlt ihm. Und dementsprechend kann er wirklich machen, was er will. Das löst auch also von vielen Problemen ab. Jetzt erst gerade habe ich im Zeitmagazin, du hast wahrscheinlich auch gelesen, der chinesische, wie der geheißen? Ja. Der chinesische Pop-Kulturblogger da. Ja. Der hat massivst Werbung auf seinem Blog. Und er sagt selber, sorry, ohne die Werbung könnte ich das nicht machen. Und das finde ich ein völlig valides Argument. Und ich nehme das auch nicht böse. Aber es ist eigentlich schlimm. Ja. Der hat irgendwie so ein Auto, ich glaube so Mercedes, nein nicht Mercedes, irgendein Autohersteller ist noch sein Haupt. Aber was macht Facebook? So. Ohne Werbung könnte man das nicht machen. Ja, das Lustige gegen einen Facebook, wir sehen Werbung dann wieder nicht mit dem Werbeblocker, wo recht viele Leute haben. Ja, das ist eben, also ich sage einfach, es wird ja immer alle Modelle irgendwo geben, aber jetzt gerade jetzt irgendwie, wenn es so um Medienerzeugnis geht, ist es schon noch cool, irgendwie zu, oder Leute zu haben, ich kann sagen, ich bin komplett independent. Also absolut. Die einzige Zensur, die ich habe, bin ich. Ja. Und dann natürlich aber das ist die einzige Also da gibt es natürlich auch noch ein paar rechtliche Sachen, also wo die irgendwie... das ist eigentlich die einzige Form, dass du kannst seriösen Journalismus betreiben kannst. Und den finde ich aber wirklich, und dort glaube ich wirklich, das lohnt sich auch, im Moment jedenfalls auf Flatter zum Beispiel ein bisschen zu pushen, auch für Blogs und so, wo du wirklich einfach sagst, mal, also ich gebe dir gerne wirklich Geld für das, was du machst und wenn in der Masse kann das auch durchaus eine Summe ergeben, wo irgendwie, wo du vielleicht sogar wenigstens deine Hosting-Kosten kannst zahlen. Ja, sehe ich ideologisch genau gleich. Das Problem ist nur, dass der Rest von der Welt noch nicht so weit ist, wegen Problemkreditkarten und wie das Geld fließt. Weil Geld fließt noch nicht so einfach wie Information. Sondern es ist sehr viel Interesse, um das auch schwieriger zu machen. Ja. Also es ist Banken, Kassierer, Gebühren und für Auslandstransaktionen. Du machst alles online. Da habe ich kürzlich mal etwas gekauft für 11 Euro. Und dann habe ich das eingezahlt, 11 Euro. Ich habe alles gemacht online. Das heisst, die Bank hat keinen Aufwand. Es ist alles ja dort von den Daten her. Die sind aber 5 Euro abziehen als Bearbeitungsgebühr, für das sie keinen Aufwand haben. Das heisst, am Schluss haben sie das Produkt nicht gekauft und gefunden, weißt du was? Für 11 Euro, für die 2 Euro, die ich spare, was ich selbst kaufen würde, dann sind sie sicher nicht 5 Euro noch die Bankgebühren zahlen. Wenn sie jetzt irgendwie einen Brief schreiben und es wäre wirklich Aufwand, dann wäre es etwas Angst. Aber ich mache ja wirklich alles für die Bank. Sie müssen nicht mehr machen. Ja. Die wäre mit meinem neuesten Lieblingsheld, nämlich Gunter Dück. Gunter Dück ist ein ehemaliger Mathe-Professor, das macht er schon mal grundsätzlich sympathisch, obwohl ich irgendwie Mathe in der Schule gehasst habe, aber ich bin Mathe-Professor. Ich habe komische Mathe-Lehrer gehabt, aber... Ich habe gute Mathe-Lehrer gehabt. Ich habe keine gute Mathe-Lehrer gehabt, aber ich bin Mathe-Professor, irgendwie, das geruft irgendwie. Da ist er ja auch noch, ist er auch noch Chief Technology Officer bei der IBM gewesen, relativ lang. Und der ist jetzt, weil bei der IBM kann man sich mit 60 pensionieren lassen, das hat er noch gemacht. Und seitdem, aber schon vorher, ist er so als Referent unterwegs. Und ich muss wirklich sagen, es ist einer der gescheiteren Menschen, die ich jetzt in letzter Zeit so online über den Weg gelaufen bin, wo halt wirklich so die Zukunft relativ klar so, dass es wirklich irgendwie formuliert, was auf uns zukommt. Also eben gerade durch irgendwie so Sachen wie Online-Dienst, bla bla, also wo sehr viele Jobs auch wegrationalisiert werden. Und da geht es halt wirklich um die Frage darum, also was passiert denn mit uns, respektive wer betrifft das alles? Weil im Moment ist es so ein bisschen, ja, die Haltung der Wirtschaft, ja, es gibt so ein paar Branchen, die dann nachher das Online-Geschäft irgendwie ein bisschen wird tangieren, aber es wird alle tangieren. Ist wirklich noch recht spannend, er hat halt so vom Internet als Gesellschaftsbetriebssystem, wo eigentlich alle banalen Dienste, die du musst wahrnehmen, also das ist von der Banktransaktion, was ein banaler Dienst ist, bis zu auch wählen oder abstimmen oder eine Versicherung machen oder die Wohnort wechseln und dass das eigentlich alles in dem Betriebssystem Internet stattfindet. Und alles darüber, das ist dann nachher halt wirklich so das Expertentum, bla bla, also was wirklich darum geht, um wichtige Probleme, wo du wirklich Leute brauchst, die wissen, um was es geht, weil um 10 Euro von deinem Konto auf ein Konto von einer Berliner Bude, wo irgendwie T-Shirt macht, zu weisen, brauchst du keine Experten. Nein. Wenn du aber irgendwie ein Problem hast, ich nehme jetzt ein anderes Beispiel aus der Finanzwelt, als ein juristisches Problem hast, dass du bla bla, wo nicht kannst, dann musst du halt einen Anwalt irgendwie konsultieren, der dir wirkt. Aber für alle banalen Sachen, die du. Ja, klar, logisch. Aber dass man eigentlich das alles nicht runterverlagert und nachher das aus dem. Das finde ich recht spannend. Ja, das ist sinnvoll. Die Frage ist einfach, was machst du nachher? Das ist ja zum Glück eigentlich schon zum grossen Teil. Also ich mache es so. Also ich habe dank alles E-Banking. Ja, wählen mache ich eigentlich auch virtuell. Ja, nein, es ist natürlich... E-Banking ist aber nicht das Gleiche, wie das einfach... Ich glaube, das geht mit dem Betriebssystem läuft mehr darauf aus, dass das einfach läuft. Und dass das nicht jemand daran, dass quasi sein Business runterzieht, dass das einfach so ein Grundservice ist, weil einfach läuft. Du schaltest es an und es läuft einfach. Natürlich brauchst du einfach immer einen Server dazu. Aber die sind eigentlich nicht so teuer, wie jetzt alles wäre. Also es geht vor allem halt darum, um einen Leerlauf. Es geht um einen Leerlauf von Datentransfer. Oder wo musst du sagen, die Daten, die Daten XY, die du brauchst von mir und du ja sowieso musst von Gesetzes wegen können haben, dann muss nicht ich noch denen sagen, jetzt gebe denen die Daten und die zuerst zu dir kommen und du die zu denen schickst. Aber das wird sondern dass das einfach, das funktioniert einfach. Oder? Aber es ist schon noch nicht so. Ich meine, jetzt vor allem Geld ist natürlich ein super Beispiel dafür, weil Geld ist eigentlich auch nichts anderes als Information. Aber es fließt einfach nicht so wie digitale sonst Information. Weil wenn ich jetzt etwas euch überweise, ist das für mich sehr viel einfacher, als wenn ich jemandem in Kambodscha etwas will überweisen. Aber der effektive Computerprozess dahinter ist eigentlich genau der gleiche. Und es muss kein effektiv ist es dann nicht, weil das sind verschiedene Systeme, die miteinander kommunizieren. Aber das ist nur, weil die einfach nicht zusammen ein Betriebssystem schaffen. Das will machen, sodass die Leute Geld verdienen. Aber langsam würde ich jetzt beim Staat zu haben, wegen und so, muss ich sagen, das weiß ich gut vernetzt. Also. Es geht eben nicht. Wie ist das jetzt hier? Je nachdem. Weißt du, wie Basel halt ein Ding ist, also ein Kanton, eine Stadt, ich glaube, es ist schon ein bisschen besser, du kannst alles zentralisieren. Und wenn ich jetzt mit Baubewilligungen bin, die haben das im Archiv. Ah, ja. Was sind sie? Das sind im Archiv. Wenn sie BVB gegangen sind. Ja. Also, aha, klingt das schon. Ich finde das aber richtig. Nein. Ich habe voll kein Problem mit dem. Es gibt ja Datenschutz, der sehr kritisch ist. Ich finde es in diesem Bereich, weißt du, für Daten, wo ich finde, das müsst ihr eh wissen. Ja. Kriegst du doch einfach eine zentrale Datenbank. Ich kriege so, weißt du, wenn es mal die Stelle gibt, wo du kannst dein Profil staatlich einrichten und sagen, die Informationen gebe ich öffentlich für den Staat oder für den und den und den frei. Das würde ich machen. Ja, also... Die müssen das und das wissen. Ja. Die müssen es eh wissen, weißt du, ich meine, ich habe jetzt Kopie vom Ausweis mitgeschickt, was eigentlich noch Sicherheitsrisiko ist. Nehmen wir einfach auf... Ich meine, sind wir ganz ehrlich, grundsätzlich kann man sich fragen, ich meine, 90% sind wahrscheinlich, behaupte ich jetzt mal auf dem Schiffhaus, von allen Schweizer Bürgern, die haben einen Job, die haben sehr wahrscheinlich, die meisten haben sehr wahrscheinlich null Vermögen oder wenig. Entschuldigung, ich meine, wieso muss ich denn noch eine Steuererklärung ausfüllen, wenn die Informationen sowieso schon alle rum sind? Voll. Die Information ist rum, wie viel sich verdienen, es ist die Information rum, wie viel sich in die Krankenkassen zahlen, das Problem etc. ist, aber die Informationen also, wissen nicht voneinander. Wir haben genau das geht. Das passiert deshalb, weil da muss man noch ein anderes wichtiges Stichwort, das heute noch nicht gefallen ist, zu dem Thema Open Source dazu sagen. Alle unsere Informationen sind in der Datenbank von dieser Person, in der Datenbank von der, in der Datenbank von der. Die Datenbank funktioniert so, die funktioniert so, die funktioniert so, weil irgendeine Firma hat halt damit Geld verdient, dass sie es ihnen aufbaut, so eine kleine Kokon von ihren Daten. Und da haben sie jetzt halt. Und da hat niemand das Interesse, die Mehrarbeit, weil Sachen vernetzen ist eine massivste Mehrarbeit. Du musst eine API anbieten, du musst eine anbieten, dass das Zeug miteinander redet. Das will niemand zahlen, das will niemand machen, würde es ein paar wollen, aber zahlen will es niemand. Ja, es lohnt sich nicht. Ich habe in einer Firma, die genau mit dem kämpft. Ja. Schnittstellen, das ist das grosse Stichwort. Ja. Schnittstellen, du musst auch die Schnittstellen haben. Und unsere Tools zum Daten speichern und rausholen sind eigentlich super, aber zum miteinander reden ist es. Da fällt es dann alles darauf eigentlich zurück, dass irgendwie zwei Leute nicht miteinander reden, wenn man so will. Ich meine, wenn ich jetzt eine Datenbank wieder erstelle für die AHV und eine für das Militär und dann nenne ich halt meine Felder so, wie ich will und das heisst, ich müsste schon eine Schnittstelle bauen, weil es keinen Standard gibt auch. Ja. Aber ich glaube, ich meine, zum Beispiel, es geht, also ich habe es wirklich nur am Rand mitbekommen, aber ich meine, das Debakel im Militärdepartement, dass die da was sind, wie viele Computersysteme irgendwie plötzlich haben und so. Ich meine, eben, also wenn allein in einem Departement das irgendwie ein Problem wird. Also, aber so ich glaube eben schon, das wird auch so ein bisschen Zukunft sein, so standardisierte so Input-Text-Felder und so. Das hast du ja inzwischen schon. Also, das irgendwie das plus sagen. Bessere Suchalgorithmen. Ich meine, Google findet jetzt schon massiv viele Datenbanken relativ gut. Ja. Aber es präsentiert in einer Form, dass noch ein Mensch muss dazwischen sein und die letzte Verbindung machen. Irgendwie. Vielleicht heißt es, ist die Lösung halt vielleicht nicht die scheiß Datenbank aktualisieren, sondern einfach den Suchalgorithmus so verbessern, dass die alle können auf alle Datenbanken zugreifen und es halt wird zusammenstellen. Wie das einfacher ist, als all die scheiß Datenbanken zu synchronisieren. Also, ja, aber auf der anderen Seite ist es zum Teil auch einfacher, wenn du das würdest. Natürlich, also, aber wenn es nicht gemacht wird, wird es nicht gemacht. Ja, ja, klar. Also, die da ist einfach auf alle Daten sozusagen, zum Finden. Aber ich check, also, mein Ding. Namen und Geburtsdatum jetzt doch alle wissen. Ja, nein, so etwas, das wird irgendwann auch von einer künstlichen Intelligenz rausgesucht. Ja. Da wird eine Webseite durchsucht und dann ist das irgendwo so und so alt. Gibt es jetzt teilweise schon einfach zu? Ja, das ist klar. Aber das geht noch lang, bis irgendwie eine Behörde oder so würde sagen, hey, im Moment, die künstliche Intelligenz ist dermaßen gut, dass es unseren Behördenweg würde ersetzen. Das geht noch und unsere Arbeitsplätze killen und das habe ich vorher schon mal gesagt, wie ist das doch eigentlich etwas Schönes? Ich finde Jobs wegrationalisieren, finde ich super. Das ist eigentlich grandios. Das Problem ist nur, dass dann immer noch die Leute, die noch dort sind, immer noch 100% arbeiten und die anderen arbeitslos sind. Aber eigentlich gibt es ja einfach weniger Arbeit für alle und das ist eigentlich gut. Es ist immer noch viel Geld und das heißt, wenn das Geld nicht dort ausgibst, gibst du noch anders aus, dann sagst du, dann gehst du ab und ich habe neu dieses Geld ausgibt. Weißt du, wenn irgendwie eine Autofirma plötzlich überall Roboter drin hat und nur noch Roboterwerte brauchen, finde ich das super. Dann sollen die anderen einfach davon profitieren, wenn sie low geworden sind und die Gesellschaft wäre super. Das ist halt die Herausforderung, die auf uns zukommt. Was macht man denn mit diesen Leuten? Oder? Also ich meine, auf uns zukommt, wir sind mitten drin. Ich meine, in Spanien hast du irgendwie eine Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen von 50%. Hallo. Ich meine, das Problem ist da. Also, weißt, das ist eben auch so etwas. Wir sind in der Schweiz sehr, sehr privilegiert, aus was für Gründen auch immer. Aber die Realität ist, sogar in Europa ist die da. Auch die USA hat eine Arbeitslosenquote von 15%. Also, ich meine, irgendwo muss man sich einfach überlegen, was macht man. Deutschland ist der Musterschüler, der hat 10%. Nein, ja, aber wieso? Also, ich meine, Deutschland ist ja auch wieder so eine Sache für sich. Ja, das Krasse ist ja, die Deutschen werben jetzt Fachkräfte, sie suchen immer alle Fachkräfte. Das heisst, die Deutschen, die jetzt Fachkräfte von Spanien anwerben, weil die Deutschen auf die Schweiz gegangen sind. Weißt du? Ja. Der beste übrigens, einer von der witzigsten Flüsse, finde ich, also im Gesundheitswesen. Also da hast du zum Beispiel irgendwie, also ich gehe jetzt nicht mal zu den Ärzten, aber schon beim Pflegepersonal. Die Deutschen kommen irgendwie alle in die Schweiz, weil man da einfach irgendwie ein x-faches mehr verdient. Also es ist gerade die Pflegeberufe. Also ist das, man findet den Job auch noch. Ja, das genau. Ja, man genau. Einen guten Job, eine gute Zahl. Genau. Jetzt, was passiert in Deutschland, haben sie einen Mangel an Fachkräften, also im Pflegepersonal, also holen sie von Osteuropa, jetzt heisst es, jetzt gehen die Polinnen und Polen und Tschechinnen und Rumänien, die gehen irgendwie als, was passiert denn jetzt dort, oder? Also, die, wo wieder weniger kosten. Dann kommen noch sie wahrscheinlich wieder unter dort, das wäre doch, genau, und dafür ist, oh gut, die haben ja sowieso von allen genug. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt doch schon irgendwie über 3 Stunden dran. Oh ja. Es war sehr spannend gewesen. Ich glaube, das können wir wieder mal machen. Egal. Aber ich hätte jetzt gleich mal Lust. Wir können ja, obwohl wir ja eigentlich nicht das Problem haben, dass wir nicht wüssten, über was wir würden wollen zu reden. Ich kann eine Frage beantworten. Aber, ja, genau. Ich glaube, wir werden jetzt immer noch Fragen beantworten. Also, das ist eine Webseite, die nennt sich fragen.de. Ist ein sehr schneller Schuss gewesen. Also das heißt, ich habe jetzt nicht wahnsinnig intensiv gesucht, ich kann einfach mal fragen. Das ist sehr offensichtlich, die URL. Ja, genau. Jetzt könnten wir zum Beispiel, tun wir mal anfangen. Ich möchte gerade im Kreis. Ich würde mal sagen, wir gehen im Kreis. Du stellst zuerst dem Christian eine Frage, dann mir eine Frage und dann stellen wir dir noch genau, eine. Ja, okay. Ah, das sind, du wirst halt zum Experten okay. In einem Gebiet. Das ist, also, jetzt. Die Frage ist definitiv für Christian, weil Christian ja eine Brand hat, die sich Gacki nennt. Kannst du noch ganz schnell in einer Minute ein bisschen PR machen für Gacki? Gacki ist ein new shit. Okay, ist ein Modelabel. Ich mache das kaufen und T-Shirts kann eigentlich. Okay, gut. Also, eine Frage auf fragen.de und zwar von de oder M. Matata. Wie kann ich gross machen? Ist der überdreht? Es geht weiter, es geht weiter. Ich gehe auf die Toilette, aber ich mache, aber ich mache nur klein. Mit welchen Lebensmitteln kann ich am besten gross machen? Ich klammere zum Beispiel Apfel. Also, da gibt es erstmal Begriffsdefinitionen. Ja. Die Frage ist, klein machen ist eigentlich Piss und gross machen ist eigentlich Scheisse. Aber ich glaube, die spezielle Person hat gemeint, klein machen ist ein kleiner Gacki und gross machen ist ein grosser Gacki. Vielleicht hat sie auch Reizdarm, dann wird es nie sehr gross, dafür immer sehr flüssig. Aber ehrlich gesagt, als ich kürzlich im Wallis war, da habe ich jeden Tag sehr gut geschissen. Also einmal schöne, kompakte, gute, grosse. Am ersten Tag ist es fast so. Also ein Stück? Ein grosser, geiler Gag. So in Zentimeter. Aber ehrlich, ich habe erstens in Ferien gehen in Berge und zweitens eins bauen, das nennt mich meistens schon den Reiz haben, um zu schissen. Gross. Das ist die Frage, ich kann die dir stellen, Philipp, aber du hast ziemlich gar keine Antwort, weil ich verstehe die Frage schon nicht einmal. Ich lese es mal vor. Passt und Witz, das ist Bechi-Schuhe. Passt Bechi oder Besch-Schuhe mit Fell auf schwarze Hose? Was? Nicht beige, die Farbe. Beige ist meint man so beige Wildlampen. Ah, nein, beige Schuhe mit Fell auf schwarze Hose. Ich kann es echt. Beige Schuhe. Aber wenn man beige bestellt, macht es überhaupt keinen Sinn, also, dass man noch Fotos auf schwarze Hose. Jetzt muss man schnell sagen, also beige ist in dem Fall geschrieben B-I-C-H-E. Und in einem Wort. Also beige Schuhe. Okay. Und schwarze Hose ist auch geschrieben in einem Wort. Das ist okay. Also, Grammatik. Passen beige Schuhe mit Fähle dran zu schwarzen Hosen? Da gibt es eigentlich eine ganz kurze Antwort. Man sollte keine Schuhe mit Fähle dran haben. Okay. Weder zu schwarzen noch zu roten. Die Frage ist übrigens gestellt worden von einer Person, die sich Black Diamonds nennt. Und jetzt die Antwort von jemandem, der sich Umit nennt, ist: Kommt auf die Jacke an. Das ist eine sehr viel bessere Antwort. Okay, ich habe jetzt viel beige und schwarz hier. Kannst du meine Antwort ausschneiden? Die andere, sag nochmal die. Okay, wie ist die Antwort? Hängt von der Kappe ab. Jacke. Wir müssen jetzt feststellen, dass unser Programm mitten abgebrochen worden ist, weil das wunderbare Apple-Programm GarageBand oder GarageBand. Nach nur 3 Stunden. Gesagt hat, die maximale Dateigröße ist erreicht. Und wir müssen feststellen, dass unsere super Schlusspointe jetzt da nicht mehr drauf sind. Jetzt müssen wir da irgendwie noch einen Schluss finden. Die Zuhörer könnten einfach denken, es ist ein mega guter Witz und lachen jetzt 5 Minuten. Genau, ja. Spontan. Spontan. 5 Minuten lachen, ist das auch sie? Stimmt, ja. Ups. Ja, dann würde ich sagen, dann sagen wir jetzt halt einfach Ciao, ist jetzt nicht ja, so schön. Ja. Wir möchten es wieder, ist gut, so in einem Monat oder so. Gerne, du weißt, ich kann mich schon überraschen. Das ist wunderbar. Spread the words. Spread the words. Tschüss zusammen. So, fertig, lustig.